Peter Zolling, deutsche Geschichte von 1871 bis zur Gegenwart. Wie Deutschland wurde, was es ist. Vorwort. Deutschland, was ist das? Dumme Frage, weiß doch wohl jeder, oder? Nach 16 Jahren deutscher Einheit betrachten die meisten das Land und den Staat, in dem sie leben, als eine Selbstverständlichkeit, als hätte es nie etwas anderes gegeben. Dabei ist dieses Deutschland noch ganz jung, gerade mal so alt wie ein Teenager, der auf dem Weg zum Erwachsensein die Abenteuer und Nöte der Pubertät durchmacht. Wer selbst ein Teenager ist, also um das große Revolutions- und Wendejahr 1989 herum geboren wurde, für den ist Deutschland gleichbedeutend mit dem, was erst 1990 entstand, eine Republik, die zum ersten Mal in der deutschen Geschichte allen Deutschen Freiheit und Einheit brachte. Wie schnell so etwas in Vergessenheit gerät. 16 Jahre später kann laut einer Umfrage ein Drittel der Deutschen mit dem Datum des 9. November 1989 nichts mehr anfangen. Das zum Teil schwindelerregende Tempo des Wandels, der die Welt seit 1989-1990 erfasst hat, Folge der friedlichen Revolutionen in Ost- und Mitteleuropa sowie der in den 90er Jahren beschleunigten sogenannten Globalisierung, trübt das Bewusstsein für die unerhörte Begebenheit, wie der Kultursoziologe Wolf Lepenies das Jahrhundertereignis Deutsche Einheit genannt hat. Die wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme, mit denen das neue Deutschland seither zu kämpfen hat, verstellen den Blick auf diesen Glücksfall der Geschichte, der manchen sogar wie ein Betriebsunfall vorkommt. Dabei scheint das historische Interesse knapp über 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eher zu wachsen. Auch und gerade unter jüngeren Menschen, denen Worte wie Diktatur, Nationalsozialismus und Kommunismus nur noch vom Hörensagen bekannt sind. Im ersten Halbjahr 2005 begleiteten die Medien zahlreiche Gedenkanlässe, die an die Befreiung von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft in Europa und das Kriegsende am 8. Mai 1945 erinnerten. In umfangreichen Dokumentationen über die letzten Monate des NS-Reichs wurde der Untergang eines menschenverachtenden Regimes beschrieben, das 1000 Jahre Geschichte für sich beanspruchte, aber bereits nach 12 Jahren in Schutt und Asche versank. Adolf Hitler, sogenannter Führer und tatsächlicher Verführer der Deutschen, der von ihm entfachte Zweite Weltkrieg und der von den Nationalsozialisten organisierte Massenmord an den europäischen Juden, das war Deutschland 1945, als es zusammenbrach. Und was ist Deutschland heute? Wie wurde es überhaupt zu dem, was allen geläufig ist? Seit wann kann man eigentlich von Deutschland sprechen und in welch unterschiedlicher Gestalt trat es vor unseren Tagen auf? Wer so fragt, muss sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. Sie führt den Zeitzeugen des jungen 21. Jahrhunderts, der im Bann von Computer und Internet an Zukunftsmusik gewöhnt ist, weit zurück ins 19. Jahrhundert. Dorthin, wo die Anfänge und Wurzeln dessen liegen, zu dem Deutschland, wie wir es alle kennen, geworden ist. Gleicht diese Vergangenheit einem tiefen, unergründlichen Brunnen, um einen Satz Thomas Manns aufzugreifen, jenes wohl bedeutendsten Schriftstellers der Deutschen im 20. Jahrhundert, der sich so intensiv wie kaum ein anderer mit dem Land und dem Volk der Dichter und Denker beschäftigt hat. Das wäre gewiss eine Übertreibung, die dem Erzähler eines Romans zusteht, der den Leser in immer weiter entfernte Gefilde locken möchte. In unserem Fall verhält es sich anders, weil wir Übersicht gewinnen und von wahren Geschehnissen berichten wollen, die sich in einer Zeitspanne von rund 135 Jahren zugetragen haben. Gemeint ist die Geschichte Deutschlands, und zwar die Entwicklung von der Gründung des ersten deutschen Nationalstaats im Jahr 1871 bis zur Gegenwart. Wer wissen möchte, in welchem Land er heute lebt, muss dort beginnen. Um die Begeisterung zu verstehen, welche die Deutschen in Ost und West 1989 beim Fall der Berliner Mauer erfasste, ist es erforderlich, den verschlungenen und oft unterbrochenen Weg zu Freiheit und Einheit in Deutschland abzuschreiten. Seine Ursprünge reichen zurück in jene Zeit vor 1871, als nationale und liberale Erhebungen ganz Europa erschütterten. Insofern sind wir wieder eins mit Thomas Mann und wollen aus dem tiefen Brunnen der Vergangenheit zutage fördern, was dem Begreifen dienlich ist. Weil Freiheit und Einheit in Deutschland, anders als in anderen Ländern, kein unzertrennliches Zwillingspaar bildeten, weil die Nation erst spät, 1871, zur ersten Einheit fand und weil Freiheit und Demokratie den Deutschen darüber hinaus viel zu lange fremd blieben, war das Volk in der Mitte Europas anfällig für Irrwege. Ihnen wird nachzuspüren sein, bis hin zur Katastrophe des Nationalsozialismus, der eines der führenden Länder der Welt in die Barbarei stürzen ließ. Der Zwiespalt zwischen Einheit und Freiheit begleitete die Deutschen auch nach 1945 in Gestalt ihres geteilten Landes, dessen Bewohner im Osten nach der nationalsozialistischen nun von einer kommunistischen Diktatur beherrscht wurden. Dass die Geschichte den Deutschen, wenn auch spät, 1989-1990 die Chance eröffnete, Freiheit und Einheit zu versöhnen, beleuchtet nach Überzeugung des Autors das historische Drama eines Volkes, das weit über ein Jahrhundert benötigte, um als geeinte Nation seinen Platz in der internationalen Gemeinschaft zu finden. Wer zurückblickt, ist neugierig darauf, wie es eigentlich gewesen ist und weshalb es so und nicht anders kam. Diese doppelte Frage richtet sich an jeden Abschnitt der deutschen Geschichte seit 1871, damit man versteht, wie eins aus dem anderen erwuchs, bis heute. Sie betrifft selbstverständlich auch das dunkelste Kapitel, die Jahre zwischen 1933 und 1945. Ihr Vermächtnis enthält die ewige Warnung vor Verführung, mörderischem Rassenwahn und Gewaltherrschaft. Aber nicht nur das. Davor liegt eine Vergangenheit, die weit mehr ist als eine bloße Vorgeschichte. Vielmehr erhält diese Vergangenheit, wie möglich wurde, was schließlich geschah, aber nicht zwangsläufig so kommen musste. Die Fassungslosigkeit über die Menschheitsverbrechen der Nazis rührt ja vielleicht auch daher, dass sich Deutschland seit seiner Gründung als Nationalstaat 1871 bis zum Jahr 1933 keineswegs auf einer Einbahnstraße in Richtung einer totalitären Diktatur bewegte. Und jenseits dieses Bruchs mit allen Normen der Zivilisation gab und gibt es eine Nachgeschichte, in der sich, zur Überraschung vieler, die Freiheit schließlich in ganz Deutschland durchgesetzt hat. Wer sie schätzen und lieben will, muss auch die Gefahr der Unfreiheit kennen, in welcher Gestalt und Vermummung auch immer. Denn Freiheit ist zerbrechlich und auf Erinnerung angewiesen. Jemand, der seine Vergangenheit nicht kenne, sei wie ein flatterndes Blatt im Wind, das weder wisse, ob es zu einem Baum gehöre, noch zu welchem. So lautet eine portugiesische Weisheit. Möge sie den hoffentlich neugierig gewordenen Reisenden begleiten, wenn er jetzt in eine Erzählung eintaucht, der es an stürmischen Begebenheiten gewiss nicht ermangelt. Erstes Kapitel: Der Traum von Einheit und Freiheit. Ein König will nicht Kaiser werden. Strahlender Sonnenschein lag über Paris, aber die grimmige Kälte ließ die Bewohner frösteln. Der blaue Himmel über der Stadt an der Seine stimmte keinen fröhlich. Man schrieb den 18. Januar 1871 und Frankreich trauerte. Im südwestlich von Paris gelegenen Versailles erfüllte preußische Marschmusik die Gassen. Am Prunkschloss Ludwigs des 14. fuhr eine vierspännige Kutsche vor. Ihr entstieg Wilhelm der I., König von Preußen. Er war schlecht gelaunt. Daran konnten auch die vielen Uniformen, Fahnen und Säbel, die der König sah und die sonst sein Offiziersherz immer erfreuten, nichts ändern. Denn Wilhelm der I. stand der unglücklichste Tag seines Lebens bevor, wie er seinem treuesten Diener, dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck, anvertraut hatte. Der König von Preußen sollte zum Kaiser ausgerufen werden, zum Kaiser eines neuen Reichs, das Preußen soeben gemeinsam mit den deutschen Bundesstaaten im Krieg gegen Frankreich zusammengeschmiedet hatte. Wilhelm I. hatte nichts gegen neue Erwerbungen, aber seine stolze Preußenkrone im Glanz der ungeliebten deutschen Kaiserwürde verblassen zu sehen, das brach ihm fast das Herz. Am Vorabend hatte er sich heftig mit Bismarck gestritten, dem politischen Baumeister der neuen Macht in der Mitte Europas, die ihre Geburtsstunde im Herzen Frankreichs, des besiegten Feindes, feiern wollte. Wir, Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen, erwählter Kaiser von Deutschland. So sah sich der Monarch und so wollte er auch am liebsten angesprochen werden. Bismarck konnte seinem Herrscher diesen Titel ausreden, weil er Preußens deutsche Verbündete vor den Kopf gestoßen hätte. Dann wenigstens Kaiser von Deutschland, beharrte Wilhelm eigensinnig. Auch nicht besser, fand Bismarck, und so standen die beiden Herren jetzt mit bleichen Gesichtern im festlichen Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, ohne sich eines Blickes zu würdigen. Bismarck, wie die versammelten Fürsten, Prinzen und hohen Offiziere in Uniform, die preußische Pickelhaube in der Hand, sah besorgt, dass die Knie des Königs gelegentlich zitterten. Eine gedrückte Stimmung stand auf den Gesichtern der Anwesenden. Außer dem Rasseln der Säbel war kein Laut zu hören. Militärische Symbole bestimmten die Zeremonie. Fahnen und Standartenträger hatten Aufstellung genommen. Einige wenige Zivilisten, Parlamentarier aus Deutschland, drückten sich an den Rand der Szene. In die gespenstische Stille erklärte Wilhelm I., er wolle der Bitte der Verbündeten entsprechen und die deutsche Kaiserwürde annehmen. Anschließend verlas Bismarck, ohne jegliche Spur von Wärme oder feierlicher Stimmung, wie ein Augenzeuge festhielt, die Proklamation an das deutsche Volk. Dort hieß es: Wir übernehmen die kaiserliche Würde in dem Bewusstsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reiches und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands gestützt auf die geeinte Kraft seines Volkes zu verteidigen. Der Großherzog von Baden war es, der dann den Bann brach und die peinliche Titelfrage mit dem Ausruf umging: Seine kaiserliche und königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch! So ganz im Zeichen des militärischen Sieges über Frankreich verlief die Geburtsstunde des Deutschen Reichs, dass schon bald von Mummenschanz die Rede war. Prinz Otto, Bruder des bayerischen Königs Ludwig II., klagte: Alles so kalt, so stolz, so glänzend, so prunkend und großtuerisch. Die Gründung eines Staates auf fremdem Boden. Wann hatte es das je gegeben? Die Demütigung einer großen Nachbarnation als Geburtshelfer der deutschen Einheit. An dieser Erblast sollte das neue Reich schwer zu tragen haben. An das deutsche Volk war Bismarcks Proklamation gerichtet. Doch dieses Volk trat in Versailles nicht in Erscheinung. Kein Wort von Verfassung oder Parlament, jenen historischen Errungenschaften, die nach jahrhundertelangen und oft gewaltsamen Konflikten zwischen der Krone und ihren Untertanen in Ländern wie Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr wegzudenken waren. Befremdlich, ja beunruhigend musste das auf viele Staatsmänner außerhalb Deutschlands wirken. Benjamin Disraeli, Oppositionsführer im englischen Unterhaus, dem Parlament des Inselstaates, sah die Weltordnung aus den Fugen geraten. So urteilte er kurz nach der Kaiserproklamation und dem Waffenstillstand zwischen Frankreich und Deutschland: Dieser Krieg bedeutet die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die französische Revolution des letzten Jahrhunderts. Und mit Blick auf Europa fügte er hinzu: Das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört. Aber übertrieb der britische Politiker, ein Konservativer, dem alles Neue ein Greuel war, nicht ein bisschen? Hatten die Deutschen nicht einfach nur etwas später erreicht, worauf Franzosen, Engländer, Russen, Spanier und seit kurzem auch die Italiener selbstverständlich stolz waren, ihre nationale Einheit? War es nicht ein alter Traum gewesen, an dem Jahrzehnte zuvor nur wenige Anstoß genommen hatten? Wer konnte es den Deutschen verübeln, dass sie nun erst einmal ihre Einheit feiern wollten? Kaiser und Reich fanden enthusiastische Zustimmung, bemerkte ein Reisender in Süddeutschland, dessen Bewohner keinesfalls als Freunde Preußens galten. In allen Gasthäusern hingen Bilder des Kaisers und Bismarcks, und für den Historiker Heinrich von Sübel kannte die Begeisterung keine Grenzen. Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, schrieb er einem Freund, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen. Aber es gab auch andere Stimmen. Der Sozialist Wilhelm Liebknecht hatte einen Monat vor dem Schauspiel in Versailles gespottet, die Kaiserproklamation solle auf dem Gendarmenmarkt in Berlin abgehalten werden. Denn dieses Kaisertum kann in der Tat nur durch Gendarmen aufrechterhalten werden. Sein Freund und Mitbegründer der späteren Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, kurz SPD, August Bebel, sprach von der Einheit der Kaserne und des Zuchthauses, was ihm eine Gefängnisstrafe einbrachte. Wofür aber hatten die Deutschen so lange gekämpft, dass jetzt die überschäumende Freude bei nicht wenigen durch Enttäuschung gedämpft wurde? Was war das für ein Land, das seine Staatsgründung so einschüchternd auf fremdem Boden feierte? Und wer war der Mann, der dem Volk in der Mitte Europas die Einheit gebracht hatte und den bald viele nur noch ehrfürchtig den eisernen Kanzler nannten? Die verspätete Nation. Jedes Ereignis hat seine Vorgeschichte. Manchmal reicht sie so weit zurück, dass es etwas schwierig ist, die Fäden zu entwirren. Wo beginnen, um die besondere Entwicklung Deutschlands bis zu jener ebenso denk- wie merkwürdigen Szene im Spiegelsaal von Versailles zu verstehen? Deutschland, gab es das zuvor überhaupt schon? Jedenfalls nicht als eine Nation mit einem Staat und einem Volk, das in einheitlichen Grenzen und einer gemeinsamen politischen Ordnung lebte, wie etwa England und Frankreich. Seit dem Mittelalter war vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation die Rede, wenn Deutschland gemeint war. Hinter dieser Bezeichnung, die das Erbe des einst im Altertum mächtigen Römischen Reichs für sich beanspruchte, verbarg sich in Wirklichkeit ein Flickenteppich von mehr als 300 kleineren und größeren, über ganz Mitteleuropa verstreuten Staaten. In ihnen herrschten Könige und Fürsten nach Landesrecht und Gutdünken, denen das Römische Reich deutscher Nation alles andere als heilig war. Was der Kaiser, an sich die oberste Autorität dieses seltsamen Gebildes, wollte, scherte sie nicht viel. Die Macht lag bei ihnen und nicht beim Kaiser. Der Dreißigjährige Krieg 1618 bis 1648, Folge der Glaubensspaltung zwischen Katholiken und Protestanten nach der Reformation im 16. Jahrhundert, hatte eine Spur der Verwüstung in deutschen Landen hinterlassen. Leid und Elend, Hunger und Seuchen rafften große Teile der Bevölkerung dahin. Das Mittelalter kehrte zurück. Und der Westfälische Friedensschluss besiegelte die territoriale Zersplitterung Deutschlands. Die Menschen mussten sich in ihr Schicksal fügen und nach der Pfeife desjenigen tanzen, der sie gerade regierte, je nachdem, wohin es sie verschlug. Doch aus den Wirren des verheerenden Krieges um Religion, Macht und Einfluss in Mitteleuropa tauchten zwei Herrscherhäuser auf, deren Ringen um Überlegenheit in Deutschland Geschichte machen sollte: die Hohenzollern in Preußen und die Habsburger in Österreich. Österreichs Aufstieg zur Großmacht lag schon zwei Jahrhunderte zurück, als Preußen die europäische Bühne betrat. Im Schatten alter Mächte wie Frankreich, England und Russland, von niemandem so recht bemerkt, wuchs es heran. Erst unterschätzt, dann gefürchtet. Ohne sie je in die Schlacht zu schicken, unterhielt Friedrich Wilhelm I. 1688 bis 1740, der Soldatenkönig, eine stattliche Armee mit 83.000 Mann, die viertgrößte des Kontinents. Erst sein Sohn Friedrich II., auch der Große genannt, setzte sie in der Mitte des 18. Jahrhunderts vor allem auf Kosten Österreichs gezielt für kriegerische Eroberungen ein und begründete damit nicht nur Preußens starke Stellung im Konzert der europäischen Mächte, sondern zugleich auch dessen Ruf, im Guten und noch mehr im Schlechten. Zwar öffnete sich König Friedrich II. Dem Geist und den Gedanken seiner Zeit der Aufklärung, aber eben mehr im Geiste. Er umgab sich mit klugen Philosophen wie etwa dem Franzosen Voltaire, schätzte gelehrte Herrenrunden am Hofe zu Sanssouci, das meint ohne Sorge, in der geliebten Garnisons- und Residenzstadt Potsdam, und pflegte seine Leidenschaft zur Musik. Preußen beeindruckte durch einen modernen Militär- und Beamtenstaat, der in Europa seinesgleichen suchte. Und es lockte viele religiös Verfolgte ins Land, weil jeder sein Bekenntnis frei wählen, nach seiner Fasson selig werden konnte, wie der König versprach. Doch die Kehrseite Preußens verdüsterte dieses Bild und prägte ihm seinen eigentlichen Stempel auf. Potsdam, das war eben nicht in erster Linie der architektonisch liebliche Ort erbaulicher Flötenkonzerte des komponierenden Monarchen, sondern vor allem die Verkörperung soldatischer Tugenden, Gehorsam und Pflichterfüllung im Dienst des Staates waren oberste Gebote, und sie sollten es bleiben. Freiheit und Aufklärung, Ideen also, die sich mit der Französischen Revolution seit 1789 über ganz Europa ausbreiteten, durften zwar gedacht werden. Mehr Teilhabe des Volkes an der Regierung war damit aber nicht verbunden. Der König behielt in Preußen das letzte Wort. Andere Staaten besitzen eine Armee, lästerte der französische Staatsmann Honoré Graf von Mirabeau. Preußen dagegen sei eine Armee, die einen Staat besitzt. Und dieser Staat brach 1806, 1807 unter dem Ansturm französischer Truppen zusammen, als sich Kaiser Napoleon Bonaparte daran machte, ganz Europa zu unterwerfen. Aber nicht Preußen ging unter, sondern das Heilige Römische Reich deutscher Nation, ohnehin nur noch eine leere Hülle, verschwand, um einer neuen Ordnung Platz zu machen. Aber welcher? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der Dreiklang der großen französischen Revolution von 1789, hatte sich wie ein Lauffeuer über die ganze Welt verbreitet. Auch viele Deutsche hatten sich zunächst von der revolutionären Begeisterung anstecken lassen. Doch die Freude über den Aufstieg des Bürgertums, des dritten Standes und die Beseitigung der Vorrechte von Adel und Kirche war mit den Jahren stark abgeklungen. Ernüchterung machte sich breit. Dazu hatte der blutige Terror der Revolution beigetragen. Mehr aber noch die Tatsache, dass mit Napoleon ein Kind dieser Revolution zum Eroberer und Unterdrücker anderer Völker geworden war. Während Preußen und die anderen an Frankreich angelehnten deutschen Teilstaaten mit Reformen von oben Anschluss an die neue Zeit suchten, gärte es im Volk. Der Wunsch, die französische Fremdherrschaft abzuschütteln und seine Freiheit zu erringen, begann es zu einen. Schrittweise wurde die Bauernbefreiung in Angriff genommen und Städte erhielten das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Die Gewerbefreiheit löste mittelalterliche Zunftordnungen ab. Heeres- und Bildungsreformen nahmen das Volk in die Pflicht und entfesselten dessen Kräfte. Bürgerliches Selbstbewusstsein regte sich, wenn auch nur zaghaft. Viel stärker als der Wille zur inneren Erneuerung, der gar zu schnell wieder erlahmte, war indes etwas anderes. Die Geburt eines Nationalgefühls, das alle Deutschen zu erfassen begann und zum Sieg in den Befreiungskriegen gegen Napoleons Armeen führte. Nach Frankreichs Niederlage schlossen die drei großen konservativen Mächte Russland, Österreich und Preußen auf dem Wiener Kongress 1815 eine heilige Allianz, ein Bündnis gegen alle nationalen und freiheitlichen Bestrebungen. Ein Klima von Unterdrückung und Verfolgung legte sich über Europa. Doch was an den Machtverhältnissen gescheitert war, ließ sich aus den Köpfen der Menschen nicht wieder vertreiben. Der Traum von Freiheit und Einheit aller Deutschen. Immer wieder brach sich dieser Wunsch liberaler Patrioten Bahn auf dem Wartburgfest 1817 und nach der Pariser Julirevolution 1830 beim Hambacher Fest 1832. 16 Jahre später, 1848, sprang der Funke der Revolution erneut von Frankreich über den Rhein. Die Ordnungsmächte Österreich und Preußen versuchten jede Erhebung im Keim zu ersticken. Im Deutschen Bund, dem Dach, das Deutschland seit 1815 überwölbte, hatten sie das Sagen und die übrigen 33 Fürstenstaaten nicht viel zu melden. Preußen und Österreich zogen an einem Strang. Wenn es darum ging, mit Hilfe von Polizei, Verhaftungen, Verboten von Zeitungen, Vereinen und politischen Versammlungen die vorrevolutionäre Ordnung wiederherzustellen. Aber es zeichnete sich ab, dass es auf lange Sicht um noch mehr ging. Nämlich darum, wer die Geschicke Deutschlands letztendlich bestimmen sollte. Österreich oder Preußen. Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland hatte begonnen. Mittlerweile hatte sich das Gesicht Europas grundlegend verändert. Ausgehend von Großbritannien breitete sich die industrielle Revolution aus und wälzte Land für Land sämtliche Lebensverhältnisse um. Ein neues Zeitalter, der Kapitalismus, zog herauf, verkörpert von den besitzenden Klassen, allen voran das Bürgertum. In seinem Schatten wuchs eine neue Unterschicht von mittellosen Arbeitern heran, die nichts zu verkaufen hatten als ihre Arbeitskraft und deren Schicksal Armut war. Das Proletariat. Während im Winter und Frühjahr 1848 überall in Europa Unruhen ausbrachen und der Ruf nach bürgerlichen Freiheiten und nationaler Selbstbestimmung die Herrschenden aufschreckte, erschien in London das Manifest der Kommunistischen Partei. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus, schrieben seine Verfasser, die Deutschen Karl Marx und Friedrich Engels, und forderten: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Die Autoren würdigten die bahnbrechende Rolle des Bürgertums bei der revolutionären Durchsetzung von Freiheit und Kapitalismus. Aber da die Geschichte immer eine Geschichte von Klassenkämpfen gewesen sei, warte nun das Proletariat auf seine Stunde, um in einer kommunistischen Revolution die kapitalistische Herrschaft zu stürzen und eine klassenlose Gesellschaft zu errichten. Denn der Arbeiter habe nichts zu verlieren als seine Ketten, die ihn an die Maschinen des Fabrikbesitzers fesselten. Für die Besitzenden war es ein bedrohliches Gespenst, das im Revolutionsjahr 1848 am Horizont auftauchte. Für die Arbeiter bedeutete es die Hoffnung auf eine Gesellschaft, worin die freie Entwicklung eines jeden die freie Entwicklung aller ist, wie es sich Karl Marx ausmalte. In jedem Fall aber hatte die soziale Frage, das Elend der Lohnarbeiter im Frühkapitalismus des 19. Jahrhunderts, zum ersten Mal eine politisch aufrüttelnde Antwort erhalten. Und in der Hand des vierten Standes sollten die Schriften von Marx und Engels zu einer mächtigen Waffe werden, die den Kampf um Einheit und Freiheit in Deutschland folgenreich begleiteten. »1848. Gescheiterte Hoffnungen«. Zwischen Restauration und Revolution. Es war dieser Zeitgeist der Zerrissenheit, der auch beim jungen Otto von Bismarck seine Spuren hinterließ. In seiner Jugend nahm er, wie viele andere auch, deutsch-nationale Eindrücke auf und er verließ die Schule mit der Überzeugung, dass die Republik die vernünftigste Staatsform sei. Das waren für einen Preußen adliger Herkunft eher ungewöhnliche Ansichten. Denn der Staat Friedrichs II. War trotz der Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Militärmonarchie geblieben, die sich hauptsächlich auf eine Klasse von Großgrundbesitzern, sogenannte Junker, östlich der Elbe stützte und in der das Volk aus braven Untertanen bestand. Recht und Gesetz waren in Preußen zwar mittlerweile für alle, auch den König, bindend, doch alles war auf die Interessen des grundbesitzenden Standes zugeschnitten und von den Ideen der deutschen Freiheits- und Einheitsbewegung Welten entfernt. Auch die Bismarcks gehörten zu jener Schicht von Junkern, die das Gesicht Preußens über Jahrhunderte prägten und die in erster Linie darauf bedacht waren, ihre Vorrechte in Staat und Gesellschaft zu wahren. Otto von Bismarck entstammte einer altmärkischen Adelsfamilie. Er wurde am 1. April 1815 auf dem väterlichen Gut Schönhausen bei Magdeburg geboren. Dass Bismarck, anders als die meisten seiner Standesgenossen, in Jugendjahren für die Gedanken der liberalen und nationalen Patrioten empfänglich war, zeugte von einem eigenwilligen Charakter. Doch mit den republikanischen Neigungen war es nicht weit her. Viel stärker schlugen in der Brust des Riesen mit dem merkwürdig kleinen, runden Kopf und der Fistelstimme preußisch-monarchische Gefühle und »meine Sympathien blieben auf Seiten der Autorität«, wie Bismarck später in seinen Lebenserinnerungen schrieb. Im Februar 1848 hatte in Paris König Louis-Philippe abgedankt. Frankreich wurde zur Republik. Kurz darauf kommt es diesseits des Rheins zu Aufständen. In der Pfalz, in Hessen und in Baden gehen Liberale und Demokraten auf die Straße und demonstrieren für Einheit und Freiheit. Das Bürgertum erhebt sich gegen die alte Ordnung. Aber auch Handwerker, Bauern und Arbeiter, denen es wirtschaftlich schlecht geht, beteiligen sich. Gefordert werden Presse-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit sowie die Aufhebung der Zensur. Verfassungen sollen das Verhältnis von Fürsten und Volk neu ordnen. Adelsprivilegien abschaffen und mehr Mitsprache ermöglichen. Und überall ertönt der Ruf nach der Einberufung eines Nationalparlaments, einer Volksvertretung für alle Deutschen. In Berlin erklärt sich König Friedrich Wilhelm IV. Zu Zugeständnissen bereit. Er verspricht nicht nur eine Verfassung für Preußen, sondern auch einen deutschen Bundesstaat, ebenfalls mit einer Verfassung. Trotzdem kommt es zu Zusammenstößen zwischen Militär und Bevölkerung. Tausende demonstrieren und errichten Barrikaden. Bei Straßenkämpfen gibt es über 250 Tote. Das Volk ist empört. Der König weicht zurück und lässt die Truppen abziehen. Otto von Bismarck, der die dramatischen Vorgänge als Augenzeuge verfolgt, ist erschüttert. Er sieht sein geliebtes altes Preußen und die Monarchie am Rand des Abgrunds. Und die weitere Entwicklung schien seine schlimmsten Befürchtungen zunächst zu bestätigen. Überall in Deutschland entstanden politische Vereine, die Keimzellen späterer Parteien. In ihnen organisierten sich Bürger, Handwerker und Arbeiter, diskutierten über ihre Ziele und stellten Forderungen auf. Am weitesten wagten sich die Clubs der Republikaner und Demokraten vor, die von zahlreichen Arbeitern unterstützt wurden. Sie verlangten das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht und einen demokratischen Verfassungsstaat in Deutschland. Das Volk sollte den Monarchen als obersten Herrscher, als Souverän ablösen. Und in den Vereinen der Demokraten wurden auch erste Stimmen laut, die nach einem Ausgleich des Missverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital riefen. Das ging den gemäßigten Liberalen allerdings viel zu weit, bei denen diejenigen überwogen, die zwar auch für die Einheit Deutschlands und eine Verfassung, eine Konstitution eintraten, an der Monarchie aber festhalten wollten. Ungeachtet dieser Gegensätze beflügelte jedoch zunächst alle der Wunsch nach einer gesamtdeutschen Volksvertretung, die eine Verfassung für das ganze Land ausarbeiten sollte. Am 18. Mai 1848 war es endlich soweit. In der Frankfurter Paulskirche kam die Nationalversammlung zusammen, das erste frei gewählte Parlament aller Deutschen. Aller Deutschen? Die Abgeordneten repräsentierten, ihrer eigenen Herkunft nach, überwiegend die gebildeten Schichten, was der Versammlung schon bald den Ruf eines Professorenparlaments eintrug. Unter den Volksvertretern gab es nur 4 Handwerker und überhaupt keinen Arbeiter. Vom Parlamentspräsidenten aus gesehen, den die Versammlung wählte, saßen die Demokraten links, die Liberalen in der Mitte und die Konservativen rechts, daher später die Bezeichnung politischer Parteien als links oder rechts. Die Abgeordneten berieten lange über eine Verfassung, die Gestalt des künftigen Deutschland und einen Katalog von Grundrechten des deutschen Volkes. Schließlich einigte man sich gegen den Widerstand der Anhänger einer demokratischen Republik auf ein Erbkaisertum an der Spitze des Reiches. Nach der Lehre der Gewaltenteilung sollte der Monarch mit seinen Ministern regieren, die Exekutive, und ein Reichstag mit 2 Kammern, einer von Männern gewählten Volksvertretung und einem Staatenhaus für die deutschen Länder, die Gesetze beraten und beschließen, die Legislative. Wo aber fing nach Ansicht der Verfassungsväter in der Frankfurter Paulskirche Deutschland an, wo hörte es auf? Viele wünschten sich eine großdeutsche Lösung unter Einschluss der deutschsprachigen Gebiete Österreichs, nicht zuletzt als Gegengewicht zum mächtigen Preußen. Doch Österreich war ein Vielvölkerstaat und wollte nur als Ganzes dem neu zu schaffenden Reich beitreten. Konnte dies das Ziel der deutschen Nationalbewegung sein? Nein. Und so entschied sich die Mehrheit der Paulskirchenparlamentarier für die kleindeutsche Lösung, also für ein Deutschland, das Preußen und jene zahlreichen kleinen Staaten umschloss, die seit 1815 lose im Deutschen Bund zusammengefasst waren, aber nun ohne Österreich. Ende 1848 verabschiedete die Nationalversammlung die Grundrechte des deutschen Volkes. Zum ersten Mal in der Geschichte fanden in einer Verfassung für alle Deutschen Freiheitsrechte ihren Niederschlag, wie sie bereits in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und in der Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution von 1789 formuliert worden waren. Sie betrafen die Freiheit und Unverletzlichkeit der Person, die Meinungsfreiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie die Vereins- und Versammlungsfreiheit. Garantiert werden sollten ferner die Gleichheit aller vor dem Gesetz, die Bewegungsfreiheit innerhalb des Reichsgebietes, Berufsfreiheit und der Schutz des Eigentums. Was die Verfassungsväter in Frankfurt ersonnen hatten, war eine lange Wunschliste. Wäre sie Wirklichkeit geworden, hätte die Demokratie in Deutschland eine frühe Chance erhalten, so wie in England, Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Länder waren allerdings längst geeint. Freiheitsrechte wurden nach und nach durchgesetzt. Und wie sah es in Deutschland aus? Zersplittert in eine Vielzahl von Einzelstaaten kamen nur zwei Großmächte in Frage, die Forderungen der Nationalversammlung zu erfüllen. Preußen und Österreich, die unter dem Dach des Deutschen Bundes miteinander um Macht und Einfluss in Deutschland rivalisierten. Mittlerweile dachte indes keiner von beiden mehr daran, das Programm der Frankfurter Verfassungsväter in die Tat umzusetzen. Denn der Wind hatte sich gedreht. Radikalere Strömungen außerhalb der Paulskirche schreckten mit neuen Aufstandsversuchen und Parolen für soziale Gleichheit und für eine deutsche Republik die Herrschenden auf und entzweiten Liberale und Demokraten immer mehr. Zwar pilgerten die ehrenwerten Frankfurter Herren, ohne Heer und Autorität zur Machtlosigkeit verdammt, noch brav zum König von Preußen, um ihm die Kaiserkrone für Deutschland anzudienen. Doch die Schweinekrone, das Hundehalsband, wie der Monarch schäumte, aus den Händen des Volkes anzunehmen, war unter der Würde seiner Majestät. Längst hatten sich die deutschen Fürsten und Könige vom ersten Schock der Revolution erholt. Mit dem Schlachtruf »Gegen Demokraten helfen nur Soldaten« beendeten sie die Aufstände gewaltsam und ließen die Reste der Nationalversammlung auseinanderjagen. Jäh erwachten die deutschen Patrioten aus ihrem Traum von der Einheit des Vaterlandes in Freiheit. Viele Menschen wurden verhaftet, Hunderttausende wanderten in den folgenden Jahren aus, die meisten von ihnen nach Amerika. Aber wer sich über die Landkarte Europas beugte, musste erkennen, dass die deutsche Frage nicht mehr aus den Köpfen zu verbannen war. Ahnungsvoll wettete einer 25 Flaschen Champagner darauf, dass die deutsche Einheit in nicht allzu ferner Zukunft kommen werde, der königstreue Gutsherr Otto von Bismarck. Mit Eisen und Blut. Über ein Jahrzehnt später steckte der König von Preußen wieder in einer Zwickmühle. Er hieß jetzt Wilhelm I. und war Bruder und Thronfolger des 1861 gestorbenen Königs Friedrich Wilhelm IV. Der Monarch brauchte mehr Geld, um sein Heer zu vergrößern und zu modernisieren. Dazu benötigte er die Zustimmung des preußischen Abgeordnetenhauses, in der die besitzenden Stände den Ton angaben. Trotz der Niederlage der Revolutionäre von 1848 konnte auch der König von Preußen längst nicht mehr so frei schalten und walten wie noch in früheren Zeiten. Er musste die Interessen des Adels und des aufstrebenden Bürgertums berücksichtigen, das mit seinen Unternehmen und Fabriken wirtschaftlich an Einfluss gewann. Die industrielle Revolution hatte mit beträchtlicher Verspätung Preußen und das übrige Deutschland erfasst und gewann schnell an Fahrt. Auf die Revolution von 1848 hatte König Friedrich Wilhelm IV. In Preußen mit einer Verfassung von oben reagiert. Weit entfernt von den liberalen und demokratischen Ideen der Zeit, sah sie aber immerhin eine Mitwirkung des Abgeordnetenhauses bei den Einnahmen und Ausgaben der Regierung vor, das Budgetrecht. Von einer Volksvertretung im eigentlichen Sinne konnte allerdings nicht die Rede sein. Denn gewählt wurde das Abgeordnetenhaus nach dem Dreiklassenwahlrecht, das denjenigen die meisten Stimmen einräumte, welche die höchsten Steuern zahlten. Zwangsläufig musste das die begüterten Schichten unverhältnismäßig begünstigen, die sich mit Hilfe dieses von Kritikern verpönten Geldsackwahlrechts jederzeit ihrer Mehrheit gewiss sein konnten. Dafür, dass nichts gegen und ohne die Junker, die landbesitzende Stütze der Monarchie, entschieden werden konnte, sorgte das preußische Herrenhaus, das ausschließlich dem Adel und den Prinzen der königlichen Familie vorbehalten war. Doch die Parlamentarier ließen mit sich nicht mehr so umspringen, wie das preußische Könige von ihren Untertanen zumeist gewohnt waren. Die liberale Mehrheit im Abgeordnetenhaus wollte Wilhelm I. nur dann mehr Geld für seine Heeresreform bewilligen, wenn der König die Dienstzeit im Militär verkürzte und die Rolle der in bürgerlichen Kreisen geschätzten Landwehr nicht beschnitt. Das empfand Wilhelm als unverschämt, denn über das Heer hatte nach seiner Ansicht in Preußen allein die Krone zu bestimmen. Keine Seite war bereit nachzugeben, und der König dachte bereits an Rücktritt. Da wurde ihm ein Diplomat empfohlen, der seit der Revolution von 1848 dafür bekannt war, dass er die preußische Monarchie auf Biegen und Brechen verteidigen würde, Otto von Bismarck. Ganz wohl war Wilhelm nicht, als er sich im Herbst 1862 entschloss, den Gesandten Preußens in Paris zum Ministerpräsidenten und Außenminister zu berufen. Denn der Junker Bismarck galt vielen als Mann von gestern, dem jedes Mittel recht war, um seine Ziele durchzusetzen. Ein Abenteurer sei er, meinte der Publizist August Ludwig von Rochau, der schärfste und letzte Bolzen der Reaktion von Gottes Gnaden. Bismarck hatte lange auf diesen Moment gewartet. Seit Jahren wirkte er daran, Preußens Stellung in Deutschland auf Kosten Österreichs zu stärken. Nun bot sich dem wegen seines scharfen Verstandes geschätzten, aber auch gefürchteten Haudegen endlich die Gelegenheit, seinem Ehrgeiz freien Lauf zu lassen. Und der neue Ministerpräsident war sofort bereit, auch ohne die Zustimmung der Abgeordneten zum Haushalt zu regieren. Diese Missachtung der Rechte des Parlaments war ein glatter Verfassungsbruch. Doch Bismarck scherte das wenig und er machte den Abgeordneten unmissverständlich klar, woran sie bei ihm waren. Er verkündete ihnen: Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, denn nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Bismarck hatte Wilhelm I. dargelegt, dass sich das königliche Regiment gegen die Gefahr der Parlamentsherrschaft behaupten müsse. Wenn es anders nicht geht, auch durch eine Diktatur. Was für die Innenpolitik gut war, sollte auch die Außenpolitik bestimmen. Macht vor Recht. Die Öffentlichkeit war empört und dem Ministerpräsidenten war klar, dass er rasch Erfolge brauchte, wenn er sein Amt nicht schon bald wieder verlieren wollte. Der Zufall kam ihm zu Hilfe, als Dänemark versuchte, sich sein mehrheitlich von Deutschen bewohntes Herzogtum Schleswig einzuverleiben. Ein Sturm der Entrüstung ging durch Deutschland. Der Deutsche Bund mit Österreich und Preußen als den beiden stärksten Mächten schaltete sich ein. Die beiden Rivalen um die Vorherrschaft in Deutschland taten sich zusammen und stellten Dänemark ein Ultimatum. Die Dänen sollten die Hände von Schleswig lassen, sonst würden Preußen und Österreich militärisch eingreifen. Kopenhagen wies das Ultimatum zurück und in einem gemeinsamen Feldzug besiegten preußische und österreichische Truppen im Frühjahr und Sommer 1864 das Land zwischen Nord- und Ostsee. Anschließend kam Schleswig unter preußische, das bis dahin ebenfalls dänische Herzogtum Holstein, unter österreichische Verwaltung. Bismarck war es gelungen, die anderen europäischen Großmächte aus dem Konflikt herauszuhalten und er hatte Österreich auf seine Seite gezogen und nach Norden gelockt. Doch auf Dauer konnte das nicht gut gehen, denn Holstein, Wiens ferne Kriegsbeute, wirkte wie ein Fremdkörper in Preußens Einflussgebiet. Bismarck wusste das. Und er schürte die sich anbahnende gewaltsame Auseinandersetzung mit dem deutschen Bruderstaat nach Kräften. Dabei machte er sich die Sehnsucht vieler nach einem deutschen Reich zunutze. Wäre Österreich erst einmal zurückgedrängt, stünde einer Lösung der deutschen Frage unter preußischer Führung nichts mehr im Wege. Es ging ihm um Preußens Stellung als Großmacht. Der Wunsch liberaler Kräfte nach nationaler Einheit diente dem Ministerpräsidenten von Königsgnaden nur als Mittel zum Zweck. Und so spielte Bismarck auch mit der Hoffnung auf demokratische Reformen, um Österreich zu isolieren. Er forderte die Einberufung eines nach dem allgemeinen Stimmrecht direkt gewählten gesamtdeutschen Parlaments, das die Beziehungen zwischen den Staaten im Deutschen Bund neu regeln sollte. Der König rief entsetzt aus: Aber das ist ja die Revolution. Bismarck entgegnete: Soll Revolution sein, so wollen wir sie lieber machen, als erleiden. Bismarcks frühere Freunde schüttelten den Kopf. War aus dem einstigen, bedingungslosen Verfechter königlicher und junkerlicher Macht über Nacht ein Demokrat im Geist von 1848 geworden? Der erste Diener Wilhelms I. erkannte, dass sein Schicksal auf Messers Schneide stand. Ich spiele um meinen Kopf, aber ich werde bis ans Ende gehen und müsste ich ihn bis aufs Schafott tragen. Im Juni 1866 begann der Krieg zwischen Preußen und Österreich, den Bismarck vom Zaun gebrochen hatte und der die politische Landkarte Mitteleuropas vollkommen neu ordnete. Mit Folgen bis in unsere Tage. In der Schlacht bei Königgrätz entschied Preußen den Waffengang für sich, obwohl nicht viele auf einen Sieg der Armee Wilhelms I. gesetzt hatten. Und er war teuer erkauft. 44.000 Männer fielen auf österreichischer, 9.200 auf preußischer Seite. Insgesamt waren an dieser größten Einzelschlacht vor dem Ersten Weltkrieg fast 500.000 Soldaten beteiligt. Und erneut nutzte Bismarck die Gunst der Stunde, indem er die übrigen europäischen Großmächte Frankreich, England und Russland mit viel Geschick davon abhielt, in die innerdeutschen Angelegenheiten einzugreifen. Jene sahen sich nach dem unerwartet kurzen und für Preußen erfolgreichen Krieg vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Hohenzollernmonarchie hatte den Entscheidungskampf um die Vorherrschaft in Deutschland gewonnen. Preußen dehnte sich nach Westen bis zum Main aus und beherrschte praktisch ganz Norddeutschland. Mit einem Schlag zeichneten sich die Umrisse eines kleindeutschen Reichs unter preußischer Führung ab. Bismarck schonte Österreich und schloss mit den süddeutschen Staaten, die Wien unterstützt hatten, Beistandsverträge ab. Das war weitsichtig, denn westlich des Rheins in Frankreich war man über die Machtverschiebungen in Europa zunehmend beunruhigt. Auf dem Weg zur Einheit. Der Deutsche Bund wurde aufgelöst, Österreich verlor seinen Einfluss in Deutschland. Der Vielvölkerstaat suchte einen Ausgleich mit seiner ungarischen Reichshälfte und verband sich 1867 zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Bismarck gründete den Norddeutschen Bund, dem 21 Staaten angehörten. Die große Mitgliederzahl konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass nur einer Herr im Haus war, Preußen, das 4/5 des Bundesgebietes umfasste. Dies sei wie das Bündnis eines Hundes mit seinen Flöhen, machte sich ein hessischer Minister darüber lustig. Das war aber nicht alles. Eine neue Verfassung sah eine gemeinsame Volksvertretung vor. Dieser Reichstag sollte allgemein, gleich, direkt und geheim gewählt werden. Eine Einschränkung gab es allerdings, Frauen waren zur Wahl nicht zugelassen. Dennoch kamen die von Bismarck durch den Krieg auf den Weg gebrachten Veränderungen einer Revolution gleich. Bedenkenlos hatte er sich über die Ansprüche der Fürstenhäuser in den Preußen einverleibten Gebieten hinweggesetzt und damit die Voraussetzungen für einen deutschen Einheitsstaat geschaffen. Und mit dem neuen Wahlrecht für den Reichstag hatte er eine Idee der Demokraten von 1848 Wirklichkeit werden lassen. Dabei hoffte er freilich auf konservative Mehrheiten. Einheit und Freiheit Deutschlands wurden 1848 in der Revolution von unten nicht verwirklicht. Nicht ganz 20 Jahre später kam Otto von Bismarck mit einer Revolution von oben, die Preußens Militärmacht zu verdanken war, der Einheit ein gutes Stück näher. Die liberale Presse jubelte: Endlich stehen wir vor der Möglichkeit, einen deutschen Nationalstaat zu errichten. Wir können deutscher sein, als es unseren Vorfahren vergönnt war. Die Vollendung der deutschen Einheit, das war das nächste Ziel. Die Freiheit wurde vertagt. Wäre die Nation erst einmal geeint, würde man weitersehen. Die Liberalen gingen vor Bismarck in die Knie. Eine von vielen Stimmen: Wir dürfen niemanden tadeln, wenn er jetzt die Frage der Macht in den Vordergrund stellt und meint, dass die Fragen der Freiheit warten können. Bismarck spürte, wie die öffentliche Stimmung in den tonangebenden bürgerlichen Kreisen zu seinen Gunsten umgeschlagen war, und er suchte das Bündnis mit der nationalen Bewegung. Jahrelang hatte der vom König ernannte Ministerpräsident fast wie ein Diktator regiert. Nun bat er im preußischen Abgeordnetenhaus um nachträgliche Zustimmung zu seiner Politik und erhielt eine Mehrheit. Das war ein geschickter Schachzug, weil er Freunde und Gegner verwirrte. Als Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes ging Bismarck davon aus, dass die Verwirklichung der deutschen Einheit unter Einschluss der süddeutschen Staaten nur eine Frage der Zeit war. So sah man das auch in Frankreich, der alten Vormacht auf dem europäischen Festland, und war alarmiert. Ein mächtiges deutsches Reich unter Führung der kriegserprobten Preußen an Frankreichs Ostgrenze, dieser Albtraum suchte Kaiser Napoleon III. Immer häufiger heim. Ein Krieg, so schien es, rückte unaufhaltsam näher. Napoleons unsichere Lage werde ihn in etwa 2 Jahren zum Kriege treiben, hatte Bismarck 1868 vorausgesagt. 1870 war es tatsächlich soweit. Allerdings schürte er auch diesmal wieder den Konflikt nach Kräften. Anlass war der Streit um die spanische Thronfolge. Spanien wünschte sich einen Hohenzollern als neuen König. Frankreich, dem die preußische Krone schon in Deutschland zu mächtig war, protestierte. Wilhelm I. lenkt zunächst ein. Als aber der französische Gesandte in einer persönlichen Unterredung von ihm verlangt, dass die Hohenzollern für alle Zeiten auf den spanischen Thron verzichten sollten, lehnt der preußische König das ab. Bismarck erhält ein Telegramm mit der Schilderung des Gesprächs. Es ging als Emser-Depesche in die Geschichte ein. Durch einige Kürzungen im Text verschärft Bismarck die Gegensätze und leitet die korrigierte Fassung an die Presse weiter. Nach der Veröffentlichung herrscht helle Empörung in Frankreich und Deutschland. Für Kaiser Napoleon III. Steht die Ehre seiner Nation auf dem Spiel. Am 19. Juli 1870 erklärt Frankreich Preußen den Krieg. Bismarcks Spiel war aufgegangen. Ein riskantes Spiel allerdings, denn wie 1866 stand Preußen als Gewinner keineswegs fest. Zwar eilten die süddeutschen Staaten dem Norddeutschen Bund sofort zu Hilfe und ein Sturm nationaler Begeisterung erfasste alle, die in diesem Krieg die Gelegenheit sahen, die deutsche Einheit zu vollenden, aber die französische Armee verfügte über die besseren Waffen. Dem raschen Aufmarsch der verbündeten preußisch-deutschen Truppen war es zu verdanken, dass Frankreich dem Angriff aus dem Osten nicht standhalten konnte. In der Schlacht bei Sedan Anfang September 1870, gerade einmal 6 Wochen nach Kriegsausbruch, wurde die Niederlage des Kaiserreichs besiegelt. Napoleon III. Ging in Gefangenschaft und Frankreich brach zusammen, während der Sieger Bismarck in den folgenden Monaten alle Hebel in Bewegung setzte, um aus seinem König den Kaiser des neuen Deutschen Reichs zu machen. Am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles war es soweit. Auf den Tag genau 170 Jahre, nachdem sich Preußens erster König, Friedrich I., selbst gekrönt hatte. Den Preis für den feierlichen Akt der Hohen Herren hatten allerdings 189.000 Franzosen und Deutsche auf den Schlachtfeldern mit ihrem Leben bezahlen müssen. Zweites Kapitel: Die Deutschen und ihr Kaiserreich. Eine Verfassung für das Volk? Nun waren die Deutschen unter einem Dach geeint. 41,6 Millionen Menschen lebten Anfang der 70er Jahre in den Grenzen des neuen Reichs, das nach dem Krieg gegen Frankreich auch die süddeutschen Staaten einschloss. Es reichte von der Nordsee bis zu den Alpen und umfasste in ost-westlicher Richtung Städte wie Königsberg und Köln. Dabei gehörten 2/3 des gesamten Staatsgebiets und der Bevölkerung zu Preußen. Innerhalb weniger Jahre war in der Mitte Europas eine Großmacht entstanden. Der Traum der nationalen Bewegung schien in Erfüllung gegangen zu sein. Wirklich? Gewiss, die Einheit war das lang ersehnte Ziel gewesen. Aber bedrohte das auf 3 Kriegen gegründete Reich nicht die alte Staatenordnung auf dem Kontinent? Und wie stand es um die Freiheit, die zweite große Hoffnung, für die 1848 so viele gekämpft hatten? Auch die Verfassung, die der preußische Staatsmann Otto von Bismarck dem Reich verpasste, kam von oben und war in vielem auf ihn selbst zugeschnitten. Sie übernahm das meiste, was bereits im Norddeutschen Bund galt. An erster Stelle das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht zum Reichstag, dem gesamtdeutschen Parlament. Doch Macht und Einfluss der Abgeordneten im neuen Staat waren stark beschränkt. Immerhin übten sie das Budgetrecht aus und wirkten an der Gesetzgebung mit. Was freilich entscheidend war, sie konnten die Regierung nicht zur Verantwortung ziehen oder gar zum Rücktritt zwingen. Grundrechte, wie sie der Verfassungsentwurf von 1848 vorgesehen hatte, fehlten ganz. Den Verfassungen der Einzelstaaten blieb es überlassen, sie aufzuführen. Hinzu kam, dass im Gesamtgefüge Preußen eine überragende Stellung einnahm, nicht zuletzt durch Bismarck selbst. Der preußische Ministerpräsident und Außenminister stand nun als Reichskanzler an der Spitze Deutschlands. Nur der Kaiser, zu dem er immer Zugang hatte, war ihm übergeordnet. Und so manches Mal gerieten die beiden Männer aneinander. Es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein, soll sich Wilhelm I. beschwert haben. Als militärischer Oberbefehlshaber entschied der Monarch über Krieg und Frieden, ohne den Reichstag dazu befragen zu müssen. Im Bundesrat, eine an den Deutschen Bund erinnernde Interessenvertretung der 25 Einzelstaaten, bestimmte Preußen als Führungsmacht, wo es langging. Wie ehedem, nur jetzt ohne Österreich. Der Zweck war klar. Der Bundesrat sollte als Gegengewicht zum Reichstag, dem frei gewählten Parlament, Zügel anlegen. Und im preußischen Abgeordnetenhaus blieb ohne dies alles beim Alten. Am Dreiklassenwahlrecht wurde nicht gerüttelt, mit der Folge, dass die soziale Vormachtstellung der Junkerkaste gewahrt blieb. Bismarcks Deutschland war also weder eine Republik wie Frankreich, noch eine parlamentarische Monarchie wie England mit einer der Volksvertretung verantwortlichen Regierung. Das Deutsche Reich war vielmehr eine konstitutionelle Monarchie, die sich auf einen autoritären und militärisch geprägten Obrigkeitsstaat stützte. Im Verständnis Bismarcks handelte es sich bei diesem Bundesstaat im Grunde um einen Bund der Fürsten und freien Städte, der nicht auf der Volkssouveränität, der Herrschaft des Volkes beruhte, sondern auf jederzeit kündbaren Vereinbarungen zwischen Landesherren. Deshalb war es auch ein König, Ludwig II. Von Bayern, den Bismarck mit Geld bestach, damit der Wilhelm I. in Versailles die Kaiserwürde antragen ließ. Denn von Bäckers und Metzgers Gnaden, so äußerte seine Majestät verächtlich, wollte er sie nicht haben. So ausgeklügelt das alles war, Bismarck hatte die Rechnung ohne das Volk gemacht. Vom allgemeinen Wahlrecht erwartete er, dass die Massen zum Königtum stehen würden. Doch mit den Jahren kam es zu seinem Verdruss ganz anders. Und auch über die Auswirkungen des Friedensvertrags mit Frankreich, der am 10. Mai 1871 geschlossen wurde, täuschte er sich. War Österreich 1866 großmütig behandelt worden, fügte man Frankreich 5 Jahre später eine tiefe Wunde zu. Im Gleichklang mit der militärischen Führung und der öffentlichen Meinung unterstützte Bismarck die Forderung, dass Frankreich die Ostprovinzen Elsass und Lothringen an Deutschland abtreten müsse. Zu spät erst ging Bismarck auf, dass er damit einen seiner größten politischen Fehler begangen hatte. Gründerjahre. Erst einmal aber sonnten sich die meisten Deutschen im Glanz ihres durch militärische Triumphe gewonnenen Reichs. Der Sieg über Frankreich und die erreichte Einheit verliehen der Wirtschaft mächtig Auftrieb. Der Verlierer musste 5 Milliarden Goldfr. Kriegsentschädigungen, Reparationen zahlen, obgleich in Deutschland überhaupt nichts zerstört worden war. Dieses Geld kurbelte Investitionen an. Neue Unternehmen entstanden, alte weiteten ihre Produktion aus. Aktiengesellschaften schossen über Nacht wie Pilze aus dem Boden. Spekulationsfieber erfasste die Menschen. Ein Wirtschaftsführer hatte den Eindruck, dass sich die ganze Nation in eine riesenhafte Aktiengesellschaft verwandeln würde. Weit verbreitet war der Glaube, an der Börse ganz schnell und ohne Arbeit reich werden zu können. Ein Zeitzeuge erinnerte sich später: Und alle flogen sie ans Licht. Und alle tanzten mit in dieser Hetzgaloppade um das angebetete goldene Kalb. Der gewitzte Kapitalist und der unerfahrene Kleinbürger, der General und der Kellner, die Dame von Welt, die arme Klavierlehrerin und die Marktfrau. Doch der sogenannte Tanz ums goldene Kalb hielt nicht ewig an. Ein Börsensturz im Oktober 1873 löste eine Kette von Pleiten und Konkursen bei Banken und Unternehmen aus. So schnell der scheinbare Reichtum gewonnen war, so schnell zerrann er auch. Ein Beobachter schilderte die Erschütterung. Krach, krach! Und durch ganz Deutschland hallte es dieses kleine, zermalmende Wort. Schuldige für den plötzlichen Zusammenbruch wurden gesucht. Ins Kreuzfeuer öffentlicher Anklagen geriet vor allem eine Gruppe von Menschen, die schon seit dem Mittelalter immer wieder als Sündenbock hatte herhalten müssen: die Juden. Antisemitismus breitete sich aus. Die Judenherrschaft, gifteten dessen Wortführer, sei für den Börsen- und Gründungsschwindel verantwortlich. Diejenigen, die mit der rasanten Entwicklung der Wirtschaft nicht mehr mitkamen, beeindruckten solche einfachen Hetzparolen. An der Verschlechterung des sozialen Klimas war Reichskanzler Otto von Bismarck keineswegs unschuldig. Seit 1866 regierte er mit Unterstützung der nationalliberalen Partei, die sich nach dem Sieg Preußens über Österreich gebildet hatte. In ihr hatten sich jene Vertreter aus Industrie und Bürgertum zusammengeschlossen, denen die Einheit Deutschlands wichtiger war als die Durchsetzung freiheitlicher Ziele. Eine Minderheit, die an den liberalen Vorstellungen der Revolution von 1848 festhielt, gründete deshalb die Fortschrittspartei. Sie und zunächst auch die preußischen Konservativen, die in Bismarck einen Zerstörer des Alten sahen, standen in der Opposition. Und dann war da noch das Zentrum, die politische Partei der Katholiken, welche seit der Reichseinigung gegenüber den Protestanten in die Minderheit geraten waren. In Deutschland, dem Land des Reformators Martin Luther und der Glaubensspaltung, hatten sich die Gegensätze zwischen den Konfessionen über Jahrhunderte ausgeprägt. Die vorwiegend katholischen Regionen blickten mit Misstrauen auf das protestantische Preußen und dessen Machtentfaltung. In dem nach der Mitte der parlamentarischen Sitzordnung benannten Zentrum suchte die katholische Bevölkerung im Neuen Reich eine politische Heimat. Sie verband der gemeinsame Glaube. Und, mindestens ebenso wichtig, die Mitglieder des Zentrums kamen, anders als bei den übrigen Parteien, aus allen Schichten der Gesellschaft. Nicht der Kaiser, sondern der Papst in Rom galt den Katholiken als höchste Autorität. Deshalb war das Zentrum nicht bereit, sich Bismarcks Herrschaftsanspruch widerspruchslos zu beugen. In dieser Partei verkörperte sich für den kaisertreuen Kanzler das, was er am meisten fürchtete – eine von allen Schichten des Volkes getragene Bewegung, die mit politischen und sozialen Forderungen die monarchische Staatsordnung bedrohte. Nachdem das Zentrum in den ersten Reichstagswahlen 1871 auf Anhieb zur zweitstärksten Kraft geworden war, begann Bismarck deshalb einen langjährigen Kulturkampf, wie es hieß, gegen die sogenannten Reichsfeinde. Bischöfe und Priester wurden verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Kirchliche Zeitungen beschlagnahmt und katholische Versammlungen von der Polizei gewaltsam aufgelöst. Kurz, die Glaubensfreiheit wurde mit Füßen getreten. Doch Bismarck hatte sich verrechnet und die Widerstandskraft der Katholiken unterschätzt. Sie solidarisierten sich und von Wahl zu Wahl gewann das Zentrum mehr Stimmen hinzu. Bismarck erkannte schließlich, dass die Unterdrückung das Gegenteil von dem bewirkte, was er bezweckt hatte. Nach und nach lenkte er ein. Aus einem noch ganz anderen Grund erschien es Bismarck ratsam, den Streit mit dem Zentrum beizulegen. Er war am Ende der 70er Jahre auf der Suche nach einer neuen Regierungsmehrheit im Reichstag, die allen Bestrebungen einer weiteren Parlamentarisierung und Liberalisierung Deutschlands trotzen sollte. Und er hatte längst neue Reichsfeinde ausgemacht, die ihm bis ans Ende seiner Tage schlaflose Nächte bereiteten. Die Arbeiterbewegung und ihre politische Vertretung. Bismarck und die Sozialdemokratie. Die seit den 50er Jahren auch in Preußen und anderen Teilen Deutschlands spürbar einsetzende industrielle Revolution verschärfte die soziale Lage der ohnehin armen Unterschichten. Der aufkommende Kapitalismus mit seiner maschinellen, arbeitsteiligen Produktionsweise beraubte immer mehr kleine Handwerker, Landarbeiter und Kleinbauern ihrer Existenzgrundlagen. Massenhaft strömten sie in die Fabriken der Industriestädte, um sich dort für Hungerlöhne zu verdingen. Zum Leben reichte es vorne und hinten nicht, so dass selbst Kinder bei Arbeitstagen bis zu 14 Stunden zum Unterhalt beitragen mussten. Ausbeutung, Elend und Krankheiten nahmen dramatisch zu. Die Prophezeiung von Karl Marx und Friedrich Engels, den Verfassern des Kommunistischen Manifests, schien einzutreffen. Die Gesellschaft spaltete sich in unversöhnliche Klassen. Auf der einen Seite der grundbesitzende Adel und die über Produktionsmittel verfügenden Fabrikherren des Bürgertums, der Bourgeoisie, auf der anderen Seite das wachsende Heer des lohnabhängigen Proletariats. Durch die Selbsthilfe in Genossenschaften und Konsumvereinen versuchten die Arbeiter auszugleichen, was der Staat und die bürgerliche Gesellschaft versäumten, um die ärgste Not zu lindern. Aus diesen Erfahrungen von Solidarität erwuchs nach und nach das Bewusstsein einer gemeinsamen Klassenlage, die nur zu verändern war, wenn man sich zusammenschloss, um wirksam für die eigenen Interessen zu kämpfen. Erst Mitte der 60er Jahre, mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins und des Deutschen Buchdruckerverbandes, erhielten die Forderungen der Arbeiter nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen gegenüber den Unternehmern Auftrieb. In dieser Zeit wurde nun auch der Ruf nach einem eigenständigen politischen Sprachrohr für die Arbeiterschaft unüberhörbar. 1863 entwarf der Privatgelehrte und Schriftsteller Ferdinand Lassalle, ein leidenschaftlicher Vorkämpfer für die deutsche Einheit, das Programm für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein. Eine seiner Forderungen, das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht. Klangen solche Überlegungen zur Lösung der sozialen Frage noch versöhnlich, hatte sich der Wind 6 Jahre später gedreht. 1869 hoben August Bebel und Wilhelm Liebknecht, Drechsler der eine, Journalist der andere, in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei aus der Taufe. Mit ihrem Ziel der Abschaffung aller Klassenherrschaft und einer sofortigen Überführung von Grund und Boden in Gemeineigentum, also der Vergesellschaftung, stellte sie im Anschluss an Marx und Engels das Privateigentum in Frage. Eine Kampfansage an die bürgerliche Gesellschaft. Aus der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein ging 1875 in Gotha die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands hervor, die sich 1890 schließlich in Sozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz SPD, umbenannte. War dies nun der Weckruf zur Revolution im Deutschen Kaiserreich? Gewiss, die Genossen, wie sich die Sozialisten Bebels und Liebknechts untereinander anredeten, beriefen sich gern auf Marx und Engels, die Ahnherren des Kommunistischen Manifests. Sie fühlten sich der länderübergreifenden Solidarität der Arbeiterklasse verpflichtet, die Marx und Engels predigten, und Ideen der beiden Gründer des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus waren auch ins Gotha-Programm von 1875 eingeflossen. So war die Rede von der Verwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft, der Aufhebung der Ausbeutung in jeder Gestalt sowie der Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit. Das klang zwar nach der Verheißung einer besseren Welt in ferner Zukunft, aber ein Aufruf zum gewaltsamen Sturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung, der für Marx und Engels und viele ihrer Schüler immer eine Möglichkeit blieb, war dies nicht. Vielmehr sollte der Klassenkampf in geordneten Bahnen verlaufen. Es galt, den, wie es hieß, freien Staat und die sozialistische Gesellschaft mit allen gesetzlichen Mitteln Schritt für Schritt zu erreichen. An erster Stelle stand dabei die Durchsetzung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts für alle Abstimmungen in Staat und Gemeinde. Das lief letzten Endes auf die Schaffung demokratischer Verhältnisse in ganz Deutschland hinaus, also auch in Preußen. Grund genug, dass bei Bismarck die Alarmglocken schrillten, der doch mit dem allgemeinen Wahlrecht ganz andere Erwartungen verbunden hatte und jetzt Revolution witterte. Als die Sozialdemokraten bei der Reichstagswahl im Januar 1877 von 5,4 Millionen Stimmen fast 500.000 erhielten und damit viertstärkste Partei im Reich wurden, holte Bismarck zum großen Schlag gegen die vermeintlichen Umstürzler aus. Ein Attentat auf Wilhelm I., bei dem der Kaiser am 2. Juni 1878 verletzt wurde, bot dem Reichskanzler die Gelegenheit dazu. Zwar bestanden keine Verbindungen des Täters zur Sozialistischen Arbeiterpartei, aber darauf kam es dem Machtmenschen Bismarck auch gar nicht an. Ebenso wenig wollte er zur Kenntnis nehmen, dass die Sozialdemokraten Gewalt als Mittel der Politik ablehnten. Gegen die Sozialdemokraten, forderte Wilhelms ergebener Gefolgsmann seinen Kaiser auf, sei ein Vernichtungskrieg zu führen. Bismarck ließ den Reichstag auflösen und setzte Neuwahlen an. Anschließend legte er den Abgeordneten ein Ausnahmegesetz wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vor, das mit großer Mehrheit am 19. Oktober 1878 angenommen wurde. Und nun zeigte sich, wie weit das Deutsche Reich noch von demokratischen Verhältnissen und einem wirklichen Rechtsstaat entfernt war. Die Polizei verbot sozialdemokratische und gewerkschaftliche Vereine, untersagte Versammlungen ihrer Mitglieder und Anhänger und beschlagnahmte Zeitungen und Broschüren. Verdächtige Personen konnten verhaftet werden oder wurden gleich aus ihren Wohnorten ausgewiesen. Überall lauerten Spitzel und verrieten sozialdemokratische Arbeiter, die daraufhin entlassen wurden. 12 Jahre lang verfolgte Bismarck die vaterlandslosen Gesellen, wie sie von ihm und seinesgleichen genannt wurden, weil ihre Führer sich einst gegen die Aneignung, also die Annexion von Elsass-Lothringen ausgesprochen hatten. Aber, wie schon im Kulturkampf, kehrte sich die Entwicklung gegen den Reichsgründer. Da die Sozialdemokraten trotz des Sozialistengesetzes weiter an Parlamentswahlen teilnehmen konnten, scharten sich ihre Anhänger um sie, und so stieg ihr Stimmenanteil von Mal zu Mal. Bismarcks Versuche, die katholische und sozialdemokratische Opposition zu unterdrücken, waren fehlgeschlagen. Was nun? Mit Zuckerbrot und Peitsche. Seit 1878-79 regierte Bismarck mit Hilfe der konservativen Parteien und des Zentrums. Er hatte seine alten Bündnispartner, die Nationalliberalen, fallen gelassen, als einflussreiche Kreise der Wirtschaft auf eine Änderung der Wirtschaftspolitik zu drängen begannen. Solange sie ihre Erzeugnisse im In- und Ausland gut verkaufen konnten, waren deutsche Unternehmer und preußische Großgrundbesitzer für den Freihandel eingetreten. Doch die Konkurrenz preiswerter erzeugter Produkte aus anderen Ländern machte ihnen zusehends zu schaffen. Deshalb setzten sich Interessenvertreter aus Industrie und Landwirtschaft nun massiv für nationale Schutzzölle ein. In diesem Bündnis, der Koalition von Eisen und Roggen, sah Bismarck seine große Chance, mit einer neuen Mehrheit im Reichstag liberalen Bestrebungen einen Riegel vorzuschieben und Preußen als konservatives Bollwerk in Deutschland zu erhalten. Doch auf Dauer hielt das Bündnis nicht, was Bismarck sich davon versprach. Die parlamentarischen Kräfte, die der Reichsgründer für sich einspannen wollte, ließen sich nicht mehr so einfach bändigen. Immer häufiger erging er sich jetzt in düsteren Andeutungen. Es kann wohl dahin kommen, dass ich das, was ich gemacht, wieder zerschlagen muss. Was damit gemeint war, wusste jeder, dem Bismarcks Bereitschaft, Gewalt in der Politik einzusetzen, vertraut war. Sollte der Reichstag nicht gefügig zu machen sein, dann müsse eben ein Staatsstreich für klare Verhältnisse sorgen, hatte er schon 1878 geäußert. Diese Drohung mit der Aufhebung der Verfassung hielt das Parlament in den 80er Jahren in Schach. Bismarck schlug aber auch noch andere Wege ein, um den preußisch-deutschen Staat und dessen vordemokratische Gesellschaftsordnung zu stärken. Ihm war bewusst, dass die soziale Frage, also das Los der Arbeiter, nicht allein durch die politische Unterdrückung der Sozialdemokratie zu beseitigen sein würde. Wenn der Staat ein wenig an sozialer Sicherheit garantierte, hoffte er, dann müsste es doch gelingen, die Arbeiter von der SPD abzubringen und für die Monarchie zu gewinnen. Und so brachte der Kanzler gegen manche Widerstände eine für die damalige Zeit vorbildliche Sozialgesetzgebung durch. Sie setzte Maßstäbe, die bis in die Gegenwart fortwirken. Gemessen daran, dass die Arbeiter bis dahin kapitalistischer Ausbeutung so gut wie schutzlos ausgeliefert waren, konnte von einem beträchtlichen Fortschritt gesprochen werden. Gelindert wurde freilich nur die ärgste Not, mehr nicht. Die tatsächlichen Leistungen blieben weit hinter sozialstaatlichen Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit oder gar Gleichheit zurück. Bismarcks Werk, so zeigte sich immer deutlicher, stand auf wackeligen Füßen. Äußerlich geeint war das Deutsche Reich innerlich zerrissen. Aber wie stand es überhaupt um die äußere Einheit? Hatte es der Reichsgründer verstanden, Deutschland als spät erwachte Nation in den Kreis der anderen europäischen Großmächte zu führen? Und flößte das Reich Furcht oder Vertrauen ein? Makler zwischen allen Fronten. Die Gründung des Deutschen Reichs 1871 konnte die übrigen europäischen Staaten nicht gleichgültig lassen. Mitten in Europa ballte sich ein Machtzentrum zusammen, das auf militärischer Stärke, eindrucksvoller Wirtschaftskraft und einem anhaltenden Bevölkerungswachstum beruhte. Unübersehbar hatten sich die Gewichte auf dem Kontinent verschoben. Bismarck war sich dieser Unsicherheiten bewusst. Er musste in seiner Außenpolitik darauf bedacht sein, Ängste zu zerstreuen und die europäischen Nachbarn mit der Existenz Deutschlands zu versöhnen. Die Annexion von Elsass-Lothringen hatte Misstrauen gesät und Frankreich zum unversöhnlichen Gegner gemacht. Kein guter Start. Paris sollte, so Bismarcks Ziel, an den Rand gedrängt werden. Es ging dem preußischen Außenminister darum, eine Situation zu schaffen, in der alle Mächte außer Frankreich unser bedürfen und von Koalitionen gegen uns durch ihre Beziehungen zueinander nach Möglichkeit abgehalten werden. Deutschland als weitgehend unabhängiger Vermittler, der Interessengegensätze und Spannungen zwischen den anderen Staaten ausnutzt und von sich fernzuhalten versucht. So formulierte es der Reichskanzler 1877 in seinem berühmten Kissinger Diktat. 4 Jahre zuvor hatten die konservativen Monarchen Deutschlands, Russlands und Österreich-Ungarns ein Drei-Kaiser-Abkommen geschlossen, das die Französische Republik isolieren und Deutschlands internationale Position bekräftigen sollte. Aber erst 1878 gelang, was Bismarck vorschwebte. Auf dem Berliner Kongress schlüpfte er in die Rolle des, wie er sich gern sah, ehrlichen Maklers und versuchte zwischen Russland, Österreich-Ungarn und England zu vermitteln, die sich über ihren Einfluss auf den Balkan stritten. Dort räumte das Osmanische Reich, die Türkei, nach und nach das Feld. Die Russen hatten die Türken gerade militärisch besiegt und freuten sich auf ihre Kriegsbeute. Das rief Wien und London auf den Plan. Ein großer Krieg lag in der Luft und der Reichskanzler setzte alles daran, einen Ausgleich zu finden. Das gelang zwar, doch der diplomatische Triumph, Bismarcks Meisterstück als europäischer Staatsmann, das Deutschland die ersehnte internationale Anerkennung brachte, hatte einen entscheidenden Schönheitsfehler. Denn Russland war mit dem erreichten Ergebnis alles andere als zufrieden. Fortan wurde es für den Kanzler immer schwieriger, durch bündnispolitische Vereinbarungen die Interessengegensätze zwischen seinen Partnern zu überbrücken. Zahlreiche Verträge sollten bewirken, dass alles so blieb, wie es war, und militärische Konflikte zwischen den Großmächten in Europa vermieden wurden. Aber am Ende schlossen sich die dabei eingegangenen Verpflichtungen gegenseitig aus und Bismarck entglitten mehr und mehr die Fäden, die er meinte, in der Hand zu halten. Drittes Kapitel. Kraftprotz ohne Kompass. Das wilhelminische Deutschland im Zeitalter des Imperialismus. Der Lotse verlässt das Schiff. Wilhelm I. war 1871, als er die Kaiserwürde entgegengenommen hatte, mit 73 Jahren schon ein betagter Herr gewesen. Wer würde ihm auf dem Thron nachfolgen? Diese Frage beschäftigte nicht nur Bismarck seit Mitte der 80er Jahre immer häufiger. Der natürliche Erbe war Wilhelms Sohn, Kronprinz Friedrich Wilhelm. Doch der 56-Jährige litt an Kehlkopfkrebs und alles deutete darauf hin, dass seine Regentschaft nicht von langer Dauer sein würde. Bismarck und den ihm nahestehenden Kreisen am Hofe war das nur recht. Denn Friedrich Wilhelm und noch mehr seine Frau Victoria, eine Tochter der britischen Queen Victoria, galten als Anhänger der parlamentarischen Monarchie Englands. Nichts aber fürchtete der Reichskanzler so sehr wie eine Entwicklung Deutschlands zu mehr Liberalität und Demokratie. Alle Augen richteten sich deshalb auf den ältesten Sohn des Kronprinzenpaares, Wilhelm von Preußen. Der hatte zum Wohlgefallen seines Großvaters und zum Kummer der Eltern schon in jungen Jahren eine Vorliebe für alles Militärische erkennen lassen und sich zum säbelrasselnden Nationalisten entwickelt. Dies war dem Prinzen zwar keineswegs in die Wiege gelegt worden, aber die extrem harte Kindheit und Jugend Wilhelms dürften dafür entscheidende Weichen gestellt haben. Bei seiner schwierigen Geburt am 27. Januar 1859 war Wilhelms linker Arm so schwer verletzt worden, dass er verkrüppelt blieb. Bis auf den heutigen Tag wurde immer wieder die Frage erörtert, ob die Komplikationen bei der Entbindung einen dauerhaften Hirnschaden zur Folge hatten. Die verzweifelten Eltern wollten sich mit der Behinderung ihres Sohnes nicht abfinden. In ihrer Not griffen sie zu Mitteln, die dem Kind Qualen, aber keine Heilung brachten. Der Arm wurde zur Stärkung zweimal wöchentlich für eine halbe Stunde in den Leib eines frisch geschlachteten Hasen gesteckt. Später band man den rechten Arm am Körper fest, um Wilhelm zur Bewegung des linken Armes zu zwingen. Eine Streckmaschine sollte dafür sorgen, dass der Junge seinen Kopf gerade hielt. Mit einem ähnlichen Foltergerät wurde versucht, den verkürzten Arm zu verlängern. Schließlich kam noch eine schmerzhafte Behandlung mit elektrischem Strom dazu. So gut gemeint das alles gewesen sein mag, das Kind muss Torturen durchgemacht haben, ohne dass eine Besserung eintrat. Und sicher haben diese Behandlungen Wilhelms Charakter mitgeformt und bleibende seelische Schäden hervorgerufen. Zu große Erwartungen der ehrgeizigen Mutter lasteten obendrein auf dem Prinzen. Die England-begeisterte Victoria wünschte sich ihren Sohn in der Rolle eines liberalen Monarchen, der Deutschland nach dem Vorbild des parlamentarisch regierten Königreichs formen sollte. Um ihn auf diese Aufgabe vorzubereiten, unterwarf man Wilhelm einer strengen Erziehung durch den Privatlehrer Georg Ernst Hinzpeter, der seinen Zögling durch geistigen Drill überforderte und ihm kaum Luft zum Atmen ließ. Diese lieblose Paukerei bewirkte das Gegenteil dessen, was sich das Kronprinzenpaar erhofft hatte. Weder zeigte ihr Sohn Talent, noch übernahm er ihre liberalen Ansichten. Hinzpeter erkannte, dass der Prinz zwar einen gewissen Erfolg in der Schule erzielt, aber das eigentliche ernste Streben vermissen ließ. Und Victoria klagte über Wilhelm: Er ist sehr hochmütig, außerordentlich selbstzufrieden und von sich eingenommen. Mit den Jahren nahm die Kronprinzessin tief enttäuscht wahr, dass nicht Neugier und Offenheit, sondern Einbildung und Eitelkeit, Härte, Kälte und Gleichgültigkeit den Mitmenschen gegenüber zu den hervorstechendsten Charaktereigenschaften ihres Sohnes zählten. Auch politisch vertiefte sich der Graben zwischen Wilhelm und seinem Elternhaus zusehends. Während er begeistert seinen Militärdienst in Potsdam antrat, der Wiege des preußischen Soldatenkults, sorgte sich seine Mutter, dass der Prinz niemals liest und nichts anderes hört, als was man auf Jagd oder unter jungen, unerfahrenen Offizieren schwätzt. Für den österreichischen Thronfolger Kronprinz Rudolf führte sich Wilhelm schon als junger Mann wie ein Junker und Reaktionär auf, der die Monarchie anhimmelte und Deutschland verherrlichte, über den Reichstag als Saubude schimpfte und Parlamentarier nur als Ochsen und Affen bezeichnete. Der einzige Mensch, für den der Uniformfan tiefere Zuneigung empfand, war sein Großvater, der erste Kaiser des Deutschen Reichs. Weinend stand der Prinz am Bett Wilhelms I., als dieser am 9. März 1888 starb. Doch in die Trauer dürfte sich Freude gemischt haben, denn er wusste, dass er seinem Ziel nahe war. Zwar nahm zunächst sein von ihm verhasster Vater Friedrich Wilhelm als Friedrich III. Die Kaiserwürde an. Dem todkranken Regenten blieben freilich nur ganze 99 Tage. Viel zu wenig, um frischen, freiheitlichen Wind in den deutschen Obrigkeitsstaat hineinzubringen, so wie es sich seine Frau Victoria erhofft hatte. Kronprinz Wilhelm tat so, als existiere der neue Kaiser gar nicht. Nach dem Tod Wilhelms I. hielt er eine Geburtstagsrede auf Bismarck, in der er Deutschland mit einer Armee verglich, deren erster Offizier schwer verwundet sei. Das war ein Seitenhieb auf seinen Vater. Führen müsse deshalb in dieser Situation unser erlauchter Fürst, unser großer Kanzler. Für einen überzeugten Monarchisten waren das an sich unerhörte Sätze, die weltweit Verwunderung auslösten. Eine britische Herzogin und gebürtige Preußin empörte sich über Wilhelms Mangel an Herz, Takt, Gehorsam und Verstand. Er mache sich vollkommen lächerlich. Sie befürchte, Wilhelm werde eines Tages eine bittere Lektion lernen müssen. Und es bleibe nur zu hoffen, dass sein Land dann nicht in Mitleidenschaft gezogen werde. Am 15. Juni 1888 starb Friedrich III. Der 29-jährige Kronprinz, fortan Kaiser Wilhelm II., war am Ziel seiner Wünsche. Und wie reagierten die Deutschen? Ging mit dem frühen Tod Friedrichs III. Nicht ein Stück Hoffnung auf mehr Liberalität und Demokratie im Reich dahin? Aber nein, viele Deutsche begrüßten den Thronwechsel und ließen sich von dem forschen Auftreten des neuen Monarchen blenden. Der Dichter Theodor Fontane schrieb in sein Tagebuch: Alles atmete auf, als das Kranken- und Weiberregiment ein Ende nahm und der jugendliche Kaiser Wilhelm II. Die Zügel in die Hand nahm. Es gab indes auch andere Stimmen, die des Kaisers Oberflächlichkeit und seinen Hang zur Verantwortungslosigkeit früh erkannten. Wilhelm wolle bloß amüsiert sein, so der Diplomat Friedrich von Holstein. Selbst vom Soldatenleben interessiere ihn eigentlich nur der bunte Rock und das Durchziehen der Straßen mit Musik. Dabei sei er kalt wie eine Hundeschnauze. Bismarck war dem Kronprinzen zunächst zugetan. Schon deshalb, weil der Thronnachfolger liberaler Ansichten unverdächtig war. Aber schon bald ließ dessen ungestüme Art bei Bismarck düstere Ahnungen hochkommen. Insbesondere für die Außenpolitik befürchtete er das Schlimmste. Der Regent sei ein Brausekopf, könne nicht schweigen, sei Schmeichlern zugänglich und könne Deutschland in einen Krieg stürzen, ohne es zu ahnen und zu wollen. Es dauerte nicht lange, und die beiden unterschiedlichen Männer gerieten aneinander. Anders als sein Großvater, der letztlich den Ratschlägen des Reichskanzlers immer gefolgt war, wollte sich Wilhelm II. Das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen und war fest entschlossen, selbst zu regieren. Bismarck sah seine Machtposition in Gefahr. Noch immer war der große Konflikt mit der Sozialdemokratie in der Schwebe. Wiederholt hatte Bismarck in der Vergangenheit mit dem Gedanken eines Staatsstreichs gespielt, um den Reichstag und vor allem die Sozialdemokraten in Schach zu halten. War jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt gekommen, um Seite an Seite mit dem Demokratieverächter Wilhelm ernst zu machen? Bismarck legte dem frisch gekürten Kaiser nahe, das Sozialistengesetz verschärfen zu lassen und gegebenenfalls sollte sich der Reichstag sperren, diesen aufzulösen, notfalls mit Gewalt. Der Reichskanzler schüchterte seine Gegner mit den Worten ein: Fragen wie die der Sozialdemokratie werden nicht gelöst ohne Bluttaufe, wie die deutsche Einheit auch. War das nicht auch ganz die Sprache des jungen Monarchen? Doch zu Bismarcks Überraschung zeigte sich der Kaiser entsetzt. Ja, sicher, er war alles andere als ein Sozialistenfreund, aber seine ersten Regierungsjahre mit dem Blut seiner Untertanen färben, empörte sich Wilhelm, das wollte er auf keinen Fall. Ihn dürstete nach Popularität. Vielleicht konnte es ja gelingen, die Arbeiterschaft durch ein paar sozialfreundliche Gesetze für sich und das Kaisertum zu gewinnen. Ein gewaltsamer Staatsstreich würde das alles zunichte machen. War der Kanzler noch bei Sinnen? Bismarck blieb stur und legte nach. Unterdessen hatten die den Kanzler stützenden Nationalliberalen und Konservativen bei der Reichstagswahl 1890 schwere Verluste hinnehmen müssen. Am besten hatten die Sozialdemokraten abgeschnitten. Als jetzt stärkste Partei wuchsen Bismarcks alte Reichsfeinde unübersehbar zu einer Massenbewegung heran. Dennoch wollte der Kanzler nicht klein beigeben. Er versuchte, ein neues Militärgesetz im Parlament durchzupauken, das bei den veränderten Mehrheitsverhältnissen sicherlich abgelehnt worden wäre. Für diesen Fall schlug der Gründer des Deutschen Reichs die abermalige Auflösung des Reichstags und die Aufhebung der Bundesverfassung durch die deutschen Fürsten vor. Damit hatte Bismarck den Bogen überspannt. Wilhelm II. Weigerte sich, seinem Konfliktkurs zu folgen und warf dem Kanzler in einer Unterredung am 15. März 1890 erregt Eigenmächtigkeiten vor. Der Bruch war nicht mehr zu kitten. 3 Tage später reichte Otto von Bismarck sein Rücktrittsgesuch ein. Ein halbes Jahr nach Bismarcks Abgang, im September 1890, fiel auch das Sozialistengesetz, das tiefe Gräben in der Gesellschaft aufgerissen hatte. 20 Jahre hatte der preußische Junker über Deutschland geherrscht und das Reich in der Mitte Europas mit eiserner Hand regiert. Die Einheit war ihm zu verdanken, aber um welchen Preis? Von innerem Frieden und Freiheit weit entfernt, zogen auch außenpolitisch dunkle Wolken am Horizont auf. Der Lotse verlässt das Schiff, lautete die Unterzeile einer Karikatur in der englischen Zeitschrift Punch. Ein Zeitalter ging zu Ende und ein neues begann, das spürten alle. Obwohl schon kurze Zeit später ein verklärender Bismarck-Kult mit Denkmälern des eisernen Kanzlers in ganz Deutschland auflebte, herrschte im Grunde Erleichterung über den Abgang des zuletzt immer starrsinniger und schroffer gewordenen alten Mannes. Er zog sich auf seinen Landsitz in Friedrichsruh bei Hamburg zurück und arbeitete an seinem ruhmreichen Bild für die Nachwelt. Kluge Köpfe sahen die Auswirkungen von Bismarcks Politik für Deutschland und die Deutschen kritischer, als dem Machtmenschen lieb sein konnte. Er hinterließ eine Nation ohne alle und jede politische Erziehung. Tief unter dem Niveau, welches sie in dieser Hinsicht 20 Jahre vorher bereits erreicht hatte. Und vor allem eine Nation ohne allen und jeden politischen Willen. Gewohnt, dass der große Staatsmann an ihrer Spitze für sie die Politik schon besorgen werde. Mit seinem scharfen Urteil stand der Gesellschaftsforscher Max Weber nicht allein. Der liberale Politiker Georg von Bunsen erfasste den Zwiespalt im Werk des Reichsgründers in einem Satz. Bismarck macht Deutschland groß und die Deutschen klein. Es ist ein Glück, dass wir ihn los sind, gab Theodor Fontane die allgemeine Stimmung wieder Und viele, viele Fragen werden jetzt besser, ehrlicher, klarer behandelt werden als vorher. Dass diese Hoffnung trug, sollte sich schon bald erweisen, denn völlig offen war, ob es zu dem unberechenbaren Kaiser ein ausgleichendes Gegengewicht geben würde. Volldampf voran, das persönliche Regiment Wilhelms II. Der junge Kaiser liebte starke Sprüche. Nachdem er Bismarck losgeworden war und dessen überwiegend schwächeren Nachfolger ihn nicht mehr bremsen konnten, gefiel sich Wilhelm II. In der Rolle eines nahezu unumschränkten Alleinherrschers, wie er so, außer in Russland, in Europa seit der Zeit des Absolutismus im 17. und 18. Jahrhundert nicht mehr gesehen worden war. Rastlos reiste er im Land umher und genoss seine markigen Auftritte in ständig wechselnden Uniformen. Er sah sich von Gott berufen, die Geschicke seiner Untertanen zu lenken. Niemandem sonst glaubte er Rechenschaft schuldig zu sein. Der Kaiser erklärte frei heraus: Einer nur ist Herr im Lande, und das bin ich. Keinen anderen werde ich neben mir dulden. Wer gegen ihn sei, drohte er bei anderer Gelegenheit, den zerschmettere ich. Im Goldenen Buch der Stadt München verewigte er sich mit der Feststellung Suprema lex regis voluntas. Der Wille des Königs ist oberstes Gebot. Und seinen Offizieren verkündete er kurz und bündig: Ihr wisst alle gar nichts. Nur ich weiß etwas. Nur ich entscheide. Wilhelm II. War ein innerlich zerrissener Mensch. Einerseits verkörperte der junge Monarch den Glauben seiner Zeit an Fortschritt, Wissenschaft und Technik. Andererseits hielt er Hof wie ein Fürst aus längst vergangenen Tagen. Ein Beobachter wunderte sich: Es macht mir immer einen ganz merkwürdigen Eindruck, wenn ich den Einzug des Hofes in den Weißen Saal sehe. Der Kaiser bringt immer so ein Stück Mittelalter hinter sich her. Es ist, als ob die Toten auferstehen, mit Zopf und Puder. Nach Bismarcks Abgang hatte Wilhelm verkündet: Das Amt des wachhabenden Offiziers auf dem Staatsschiff ist mir zugefallen. Der Kurs bleibt der alte. Volldampf voran. Richtig daran war, dass der Kaiser viel oberflächliche Hektik zu verbreiten begann und seine Sprunghaftigkeit ihm schon bald den Beinamen Wilhelm der Plötzliche eintrug. Dabei beschäftigte er sich nur selten ernsthaft mit den Regierungsgeschäften, traf aber gerne unvorhergesehen weitreichende Entscheidungen. Dieses persönliche Regiment war möglich geworden, weil der Monarch, noch im Streit mit Bismarck, durchgesetzt hatte, dass er die preußischen Minister am Kanzler vorbei empfangen und ihnen Anweisungen erteilen konnte. Das berührte einen empfindlichen Punkt, denn Bismarcks Macht hatte vor allem auch darauf beruht, dass er direkten Zugang zu Wilhelm I. hatte und dessen Vertrauen besaß. Man sprach in diesem Zusammenhang von einer Immediatsstellung. Somit schlug das Staatsschiff, das schon Bismarck autoritär gelenkt hatte, mit Wilhelm II. Am Ruder zweifellos einen neuen Kurs ein, der darauf angelegt war, die ausschlaggebende Stellung des Monarchen in der Verfassung des Deutschen Reichs auf die Spitze zu treiben. Allerdings konnte Wilhelm II. Nicht wirklich allein regieren, wie er hoch zu Ross und mit prahlerischen Auftritten an der Spitze funkelnder Militärparaden seine Untertanen gerne glauben machen wollte. Dazu waren die Staatsangelegenheiten an der Wende zum 20. Jahrhundert zu schwierig geworden. Aber anstatt sich mit seinen Kanzlern und Ministern abzustimmen, umgab er sich lieber mit hohen Offizieren und suchte die Nähe fragwürdiger Freunde, die sich als Ratgeber aufspielten, aber tatsächlich seiner Majestät nur nach dem Munde redeten. Da er im Grunde schwach und unsicher war, wurde Wilhelm mit der Zeit in gewissem Sinne zu einer Schachfigur einflussreicher Kreise, die ihre eigenen Pläne verfolgten. Wehe aber, wenn die Einflüsterer und Schmeichler es sich mit dem eitlen Aufschneider verdarben, dann verschwanden sie in der Versenkung, denn über die Besetzung aller wichtigen militärischen und politischen Posten im Reich entschied der selbstherrliche Monarch allein. Am liebsten spielte der Kaiser Krieg. Aber auch bei Gefechtsübungen, an denen er als Feldherr leidenschaftlich gern teilnahm, fiel er zumeist nur als Störenfried auf, der nicht verlieren konnte. Während eines Manövers, das zu seinen Ungunsten verlief, ließ er kurzerhand die Truppenbewegungen stoppen und ordnete alles neu, um anschließend siegen zu können. Als ein hoher Offizier davon erfuhr, rückte der sein Monokel zurecht und meinte: »Originelle Idee.« Wilhelm rühmte sich, nie die Verfassung seines Landes gelesen zu haben. Das traf sicher zu. denn um das Parlament und dessen Rechte scherte sich der Monarch von Gottes Gnaden keinen Deut. Vom Reichstag sprach er nur als dem Reichsaffenhaus. Dazu passte, dass die Eröffnungssitzung für das neue Gebäude der Deutschen Volksvertretung am 5. Dezember 1894 eher an ein militärisches Schauspiel als an eine parlamentarische Feier erinnerte. Der amtierende Reichstagspräsident hatte den Festakt nämlich in Majorsuniform geleitet. Die angesehene liberale Vossische Zeitung empörte sich. Wenn morgen mobil gemacht würde und Herr von Levezow als Major zu den Fahnen eilte, niemand würde an seiner Uniform Anstoß nehmen. Aber gestern ist der Major Präsident des Deutschen Reichstags gewesen und darum hätten wir uns gewünscht, er hätte diese hohe Würde auch durch das Gewand des freien Mannes angedeutet. Kein Wunder auch, dass Wilhelm II. Die vom Architekten Paul Wallot vorgesehene Inschrift dem deutschen Volke für den neuen Reichstag ablehnte. Erst 1916 wurde sie angebracht. Der Neubau für die Volksvertreter war bereits 1871 parlamentarisch beschlossen worden. Doch erst 1884 fand die feierliche Grundsteinlegung statt, bei der eine bezeichnende Panne passierte. Als Kaiser Wilhelm I. den Grundstein absegnen wollte, zersprang ihm der Hammer. Sein Enkel Wilhelm II. Mischte sich immer wieder in die Planungen und die Arbeit des Architekten Wallot ein, obgleich es dem Monarchen ja eigentlich ziemlich egal war, ob in dem Reichstagskäfig rote, schwarze oder gelbe Affen herumsprengen. Besonders verhasst waren Wilhelm mittlerweile die Sozialdemokraten, die nach dem Fall des Sozialistengesetzes 1890 immer mehr Zulauf erhielten. Zur Massenbewegung wurden nun auch die sozialistischen freien Gewerkschaften, die sich unter einem Dach sammelten und bis 1913 über 2,5 Millionen Mitglieder zählten. Mit ihnen konkurrierten christliche und liberale Gewerkschaftsorganisationen, die aber bei weitem keine so große Anziehungskraft entfalten konnten. Anfangs setzte Wilhelm noch darauf, mit einigen sozialpolitischen Zugeständnissen die SPD-Anhänger ihrer Partei abspenstig zu machen, um sie für eine volkstümliche Monarchie zu gewinnen. Dazu gehörten ein Verbot der Sonntagsarbeit sowie die Beschränkung der täglichen Arbeitszeit von Frauen auf 11 Stunden und von Jugendlichen unter 16 Jahren auf 10 Stunden. In Fabriken durfte fortan nur noch beschäftigt werden, wer 13 und älter war. Bei besonderen Gerichten, den Gewerbegerichten, wurden Schlichtungsstellen für Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eingerichtet. Doch Wilhelms Rechnung ging nicht auf. Die Arbeiter zeigten sich unbeeindruckt und hielten der SPD, wie die Sozialdemokraten jetzt hießen, die Treue. Der Kaiser war erbost über so viel Undankbarkeit und nahm, wie einst Bismarck, die SPD als vermeintliche Umsturzpartei aufs Korn. Für neue Umsturz- und Zuchthausvorlagen, die auf den Weg gebracht wurden, war es freilich zu spät. Sie scheiterten am Parlament, in dem die Sozialdemokraten von Wahl zu Wahl zulegten. Und so blieb nur die mehr oder weniger versteckte Drohung mit dem Staatsstreich, Bismarcks altes Rezept, um der Einspruchsmacht der Volksvertretung Einhalt zu gebieten. Jungen Soldaten schärfte der Kaiser 1891 ein, dass die deutsche Armee gegen den inneren Feind sowohl als gegen den äußeren Gewehr bei Fuß stehen müsse. Und er fuhr fort: Bei den jetzigen sozialistischen Umtrieben kann es vorkommen, dass ich euch befehle, eure eigenen Verwandten, Brüder, ja, Eltern niederzuschießen, was Gott verhüten möge. Soweit kam es zwar nicht, aber es gab einflussreiche Kräfte im Lager der preußischen Junker, die ihren Monarchen immer wieder zu solch einem gewaltsamen Vorgehen ermunterten. Obgleich selbst Reichstagsabgeordneter, sprach der konservative Ehlert von Oldenburg-Januschau seinen Gesinnungsfreunden aus dem Herzen. Der König von Preußen und der deutsche Kaiser muss jeden Moment imstande sein, zu einem Leutnant zu sagen: Nehmen Sie 10 Mann und schließen Sie den Reichstag. Zweifellos schüchterten solche Drohungen die Parlamentarier ein. Bismarcks Saat war aufgegangen. Sein Regierungsstil, die Parteien gegeneinander auszuspielen und den Reichstag von oben herab zu behandeln, hatte verhängnisvolle Folgen. Den Parlamentariern fehlte es an Selbstbewusstsein, der Krone geschlossen gegenüberzutreten. Dieser Mangel an Wertschätzung übertrug sich auf die Öffentlichkeit. Die Arbeit der Volksvertreter in den Fraktionen, den Gruppen von Abgeordneten einer Partei im Parlament, der demokratische Streit untereinander und die Suche nach Kompromissen standen nicht in hohem Ansehen. Dabei war nicht zu übersehen, dass der Reichstag im Laufe der Jahre an Bedeutung gewann. Das lag daran, dass die moderne Gesellschaft komplizierter wurde und immer mehr gesetzlich zu regeln war. Da der Reichstag an der Gesetzgebung beteiligt war, wurde er zu einer Größe, an der keine Regierung mehr vorbeikam. Somit waren Wilhelms Kanzler und Staatssekretäre auf vielen Gebieten zur Zusammenarbeit mit dem Parlament gezwungen, um Gesetze und die Staatsausgaben bewilligen zu lassen. Unterdessen führte sich der Kaiser wie ein von allen guten Geistern verlassener Amokläufer auf, der mit seinen Alleingängen vor allem in der Außenpolitik alle Welt verprellte. Höhepunkt dieser kaiserlichen Entgleisungen war die sogenannte Daily Telegraph-Affäre im Herbst 1908. Die englische Zeitung Daily Telegraph veröffentlichte ein Interview mit Wilhelm, das auf Gesprächen mit einem britischen Offizier im Jahr zuvor beruhte. Darin reihte sich eine Taktlosigkeit an die andere, die das deutsch-britische Verhältnis, um das es ohnehin nicht zum Besten stand, weiter belastete. Großspurig nahm der Kaiser für sich in Anspruch, 1896 einen Zusammenschluss europäischer Mächte gegen England verhindert zu haben, als es seinerzeit in Südafrika gegen die Buren, die Nachkommen niederländischer und deutscher Siedler, gekämpft hatte. Noch dreister war die Behauptung, er, Wilhelm, habe den Briten einen Feldzugsplan zur Niederwerfung der Buren zukommen lassen, der mit dem deutschen Generalstab abgestimmt gewesen sei. Mochte der Kaiser auch in der guten Absicht gehandelt haben, das deutsch-britische Verhältnis zu verbessern, ging der Schuss doch nach hinten los, denn schmeichelhaft war es für die Engländer nicht, was sie da lesen mussten. Auch in Deutschland herrschte helles Entsetzen. Zwar hatte der damalige Reichskanzler Bernhard von Bülow den Text des Interviews vor der Veröffentlichung gegengezeichnet. Gelesen hatte er ihn allerdings nicht. Ein politischer Skandal ersten Ranges, der auf einen Schlag enthüllte, wie chaotisch und verantwortungslos der mächtigste Staat Kontinentaleuropas regiert wurde. Hildegard Baronin von Spitzenberg, eine Berliner Hofdame, urteilte mit kenntnisreichem Blick: Etwas derartiges an sträflicher Lumperei, gewissenlosem Leichtsinn ist wohl je nicht dagewesen. Und wohl geeignet, das schon so erschütterte Vertrauen in unsere politische Leitung ganz zu zerstören. Doch notwendige Konsequenzen blieben aus. Zwar versprach Wilhelm II., sich künftig mit Äußerungen mehr zurückzuhalten, aber wieder einmal versäumte es der Reichstag, den Monarchen und dessen Regierung in die Verantwortung gegenüber dem Parlament zu zwingen. Was die Pflicht der Parlamentarier gewesen wäre, scheiterte an ihrer mangelnden Geschlossenheit und Entschlossenheit. Innen- und Außenpolitik waren zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wilhelm der Plötzliche und sein persönliches Regiment, das hatte das Daily Telegraph Interview aller Welt vor Augen geführt, beschworen Unheil für Deutschland herauf. Ein Platz an der Sonne, Flottenpolitik und Weltmachtträume. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, verstärkt seit den 80er Jahren, begann ein Wettlauf der europäischen Großmächte um die Aufteilung der Welt. Das Zeitalter des Imperialismus zog herauf. So wie schon rund 300 Jahre zuvor alte See- und Handelsnationen wie Spanien, Portugal und die Niederlande Gebiete in Übersee, sogenannte Kolonien, zumeist gewaltsam in Besitz genommen hatten, kämpften nun vor allem Großbritannien, Frankreich, Russland, später auch Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika um die Vorherrschaft des eigenen Landes durch koloniale Erwerbungen. Die bevorzugten Regionen lagen in Afrika und Asien, die als Rohstofflieferanten und Absatzmärkte für Industrieprodukte verlockend erschienen. Es ging um Macht, Prestige und die Erhebung der eigenen Nation über andere Völker. Wer bei diesem Wettrennen um die Verteilung des kolonialen Kuchens zu kurz oder zu spät käme, so die vorherrschende Auffassung, würde unweigerlich zur Bedeutungslosigkeit absinken. Im Existenzkampf zwischen Nationen galt, meinte man, dass nur die Stärksten überleben könnten. Diesen sozialdarwinistischen Ansichten lag die Lehre des britischen Naturforschers Charles Darwin von der natürlichen Auslese im Tierreich zugrunde, die man leichtfertig und in eindeutiger Absicht auf das Zusammenleben von Menschen und Völkern übertrug. Mit der Vorstellung vom sogenannten Kampf ums Dasein verband sich ein Überlegenheitsgefühl und kulturelles Sendungsbewusstsein der weißen Herrenvölker, die sich außersehen glaubten, über den Rest der Welt herrschen zu dürfen. Selbstverständlich fragte niemand die Betroffenen in Asien, Afrika oder anderswo, was sie vor diesem Gedankengebäude hielten. Es war eine Rechtfertigung zur Bemäntelung der Macht der Stärkeren, welcher sich die Schwächeren beugen mussten. Der Nationalismus und das imperialistische Fieber erfassten ganz Europa. Besonders schrill waren die Töne jedoch in Deutschland, was daran gelegen haben mag, dass die treibenden Kräfte insgeheim spürten, dass das junge Reich in der Mitte Europas womöglich tatsächlich zu spät auf die weltpolitische Bühne getreten war, um beim Machtmonopoly um koloniale Einflusszonen noch erfolgreich mitspielen zu können. Der Reichsgründer Otto von Bismarck hatte von solchen Bestrebungen eh nie viel gehalten. »Meine Karte von Afrika liegt in Europa«, pflegte er zu sagen, weil er Deutschland als Kontinentalmacht sah, deren vordringlichstes Interesse die Wahrung des Erreichten sein müsse. Umso greller erklang der Chor jener, die angeblich Versäumtes einforderten, nachdem Bismarck die Richtlinien der Politik nicht mehr bestimmte. Max Weber sprach für breite bürgerliche Kreise, als er 1895 verlangte: Wir müssen begreifen, dass die Einigung Deutschlands ein Jugendstreich war, den die Nation auf ihre alten Tage beging und seiner Kostspieligkeit halber besser unterlassen hätte, wenn sie der Abschluss und nicht der Ausgangspunkt einer deutschen Weltmachtpolitik sein sollte. Äußerungen wie diese markierten einen einschneidenden und folgenreichen Wendepunkt in der Außenpolitik des Deutschen Reichs. Weg von den auf die Sicherung des Friedens bedachten Bündnissen Bismarcks hin zu einer auftrumpfenden und angriffslustigen Politik, die kaum mehr Rücksicht auf die Interessen der Nachbarländer nahm. Sicher ist, dass Bismarcks außenpolitisches Erbe Korrekturen verlangte, weil es zu verzwickt und verworren geworden war. Der nun eingeschlagene Richtungswechsel ging aber weit darüber hinaus und offenbarte den Willen, große Risiken in Kauf zu nehmen. Bernhard von Bülow war es, damals noch Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der 1897 vom Platz an der Sonne für das Deutsche Reich sprach, und er drückte damit den sehnlichsten Wunsch seiner Majestät aus. Wilhelm gab den Startschuss, als er am 6. November desselben Jahres einem Flottenverband den Befehl erteilte, in die Bucht der chinesischen Stadt Kiaochu einzulaufen. Laut prahlend verkündete Wilhelm den Deutschen und dem Rest der Welt, wohin die Reise gehen sollte. Hunderte von deutschen Kaufleuten werden aufjauchzen in dem Bewusstsein, dass endlich das Deutsche Reich festen Fuß in Asien gewonnen hat. Hunderttausende von Chinesen werden erzittern, wenn sie die eiserne Faust des Deutschen Reichs schwer in ihrem Nacken fühlen werden. Und das ganze deutsche Volk wird sich freuen, dass seine Regierung eine mannhafte Tat getan. Viel gewonnen wurde durch solche und ähnliche Aktionen nicht. Die Welt war schon so gut wie aufgeteilt. In Afrika hatten sich vor allem Frankreich, England und Belgien festgesetzt. Indochina war in französischer Hand, Indien Teil des britischen Weltreichs. Russland trat in Asien als kolonialer Konkurrent Großbritanniens auf und Südamerika betrachteten die USA als ihren Hinterhof. Überall, wo die Deutschen auftauchten, flatterten schon die Fahnen anderer Mächte, sodass das Reich über die Rolle eines Störenfrieds der internationalen Staatenordnung nicht hinauskam. Doch Wilhelm II. Und mit ihm der überwiegende Teil des deutschen Volkes träumten weiter von großer Weltpolitik. Das Instrument dazu sollte der Aufbau einer gewaltigen Schlachtflotte sein, mit der man den Willen zur Weltgeltung untermauern wollte. Energischer Befürworter dieses Plans war Konteradmiral Alfred von Tirpitz, der Leiter des Reichsmarineamtes. »Wer über die Macht zur See verfüge, beherrsche die Welt«, getreu diesem Leitspruch des Amerikaners Alfred T. Mahan, setzte Tirpitz, unterstützt vom Kaiser, alle Hebel in Bewegung, um die kleine deutsche Flotte kräftig aufzurüsten. Schon im ersten Anlauf brachte er den Reichstag 1898 dazu, 400 Millionen Reichsmark für den Schiffsbau zu bewilligen. Vorgesehen waren zunächst 19 Schlachtschiffe, 8 Küstenboote, 30 kleine und 12 große Kreuzer und eine Reihe von Torpedobooten. 2 Jahre darauf wollte Tirpitz die Zahl der Schlachtschiffe bereits verdoppeln. Und so ging es in den folgenden Jahren munter weiter. Nach innen verfolgten Tirpitz und die Reichsspitze das Ziel einer Sammlungspolitik aller nationalgesinnten Kräfte. Industrie und Landwirtschaft, Bürgertum und Adel, Akademiker und Staatsbeamte, aber auch kleine Gewerbetreibende und Arbeiter sollten sich um die Flagge der Flotte scharen und für Deutschlands Griff nach der Weltmacht begeistert werden. Dadurch hoffte man, innenpolitisch alles beim Alten lassen zu können und soziale Interessenkonflikte zu übertünchen, denn der Blick nach Übersee versprach Wohlstand für viele und Ansehen für das Reich. Das werde sogar gebildete und ungebildete Sozialdemokraten beeindrucken, warb Tirpitz, und womöglich die aufsässige SPD mit dem von ihr ungeliebten wilhelminischen Staat versöhnen. Keinem konnte freilich entgehen, dass zugleich die Stellung des Reichstags geschwächt werden sollte. Denn Tirpitz drängte auf immer längere Abstände zwischen den parlamentarischen Bewilligungen seiner Flottenvorlagen. Unermüdlich rührte der Leiter der Reichsmarine die Trommel für seine Ideen und das Echo in der Bevölkerung war groß. Kein Zweifel, Weltpolitik für einen Platz an der Sonne, dieser verführerischen Vorstellung von Deutschlands künftiger Rolle, erlagen mit der Zeit immer mehr. Doch so populär Tirpitz' Programm im eigenen Land war, so verhängnisvoll wirkte es sich außenpolitisch aus, insbesondere im Verhältnis zu Großbritannien. Dessen jahrhundertelange Machtposition beruhte von jeher auf der Überlegenheit seiner Seestreitkräfte. Eine Herausforderung auf diesem Gebiet durch einen europäischen Rivalen bedrohte nicht nur Englands Weltstellung, sondern auf längere Sicht auch das Gleichgewicht der Großmächte auf dem Kontinent, an dem sich das Königreich stets orientiert hatte. Solange dieses Gleichgewicht zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich und Russland vorhanden war, vermied es Großbritannien, sich auf Bündnisse mit einer dieser Mächte festzulegen, um nicht in kontinentale Zwistigkeiten hineingezogen zu werden. Schon die Reichsgründung hatte die Kräfte zugunsten Deutschlands gründlich verschoben. Sein Aufstieg zur Weltmacht indes musste zwangsläufig zur Vorherrschaft in Europa führen und das Staatengefüge aus den Angeln heben. Eine für Großbritanniens Unabhängigkeit existenzbedrohende Aussicht. Und so blieb die Antwort aus London nicht aus. Auf Tirpitz' Flottenprogramm reagierte England mit dem Ausbau seiner eigenen Schlachtflotte. Ein Wettrüsten begann, bei dem das Deutsche Reich aufgrund begrenzter Mittel nur den Kürzeren ziehen konnte. Doch nicht nur im Verhältnis zum britischen Königreich wurden die Weichen falsch gestellt. Schon in den letzten Regierungsjahren Bismarcks hatten Handelsstreitigkeiten die Beziehungen zu Russland getrübt. Statt sich aber um einen Ausgleich zu bemühen, zeigte Bismarcks Nachfolger Leo von Caprivi Russland die kalte Schulter und trieb das Zarenreich damit endgültig an die Seite Frankreichs. Dort hatte man lange auf eine Annäherung mit Russland hingearbeitet. Nun konnten die Weichen neu gestellt werden. 1892 schlossen Russland und Frankreich ein Militärabkommen, die Geburt des Zweibunds. Damit zeichnete sich ab, was Bismarck stets als Albtraum vor Augen stand, die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges. Das war aber nicht alles. Was die Regierenden in Deutschland nie für möglich gehalten hatten, trat ein. England und Frankreich, in der Vergangenheit oft in koloniale Händel verstrickt, verständigten sich und schlossen ein Bündnis ab, dessen Spitze sich gegen das Deutsche Reich richtete, die Entente Cordiale. Und es kam noch Ärger. Auch Großbritannien und Russland, Rivalen vor allem im Nahen Osten und in Asien, fanden nach einem Interessenausgleich 1907 zueinander. Aus der Entente Cordiale wurde die Triple Entente. Und Deutschland war nun auf Gedeih und Verderb an seinen einzigen zählenden Verbündeten Österreich-Ungarn geschmiedet. Was bedeuteten da sogenannte deutsche Schutzgebiete in Togo, Kamerun, Südwest- und Ostafrika oder der Erwerb einiger Inselgruppen in Asien? Dass der Kilimandscharo im heutigen Tansania Kolonialschwärmern als höchster deutscher Berg galt, änderte nichts an der zusehends verfahrenen außenpolitischen Situation des Reichs. Gewagte Vorstöße verstärkten eine Entwicklung, die in Berlin als Einkreisung wahrgenommen wurde, in Wahrheit aber eine selbst herbeigeführte Isolation war. 1905 landete der Kaiser mit großem Gefolge in der marokkanischen Hafenstadt Tanger. Damit sollte Frankreich ein Zeichen gegeben werden, das auf diese Region bereits einen Fuß gesetzt hatte. Eine anschließende internationale Konferenz, bei der die deutsche Position nur von Österreich-Ungarn unterstützt wurde, schrieb aber die Vorherrschaft Frankreichs über Marokko fest. Der Versuch, Frankreich und England über die Marokko-Frage auseinanderzubringen, war gescheitert. Riskantes Säbelrasseln. 6 Jahre später wiederholte sich das gefährliche Spiel. Diesmal brachte Deutschland Europa sogar an den Rand eines großen Krieges. Am 1. Juli 1911 machte das deutsche Kanonenboot Panther vor Agadir fest. Mit dieser spektakulären Aktion, dem sogenannten Panthersprung nach Agadir, die im In- und Ausland hohe Wellen schlug, wollte die Reichsregierung die Entente Cordiale erneut unter Druck setzen. Und man erhoffte sich von Frankreich koloniale Zugeständnisse als Gegenleistung für den Abzug. Hurra, eine Tat, feierte die Rheinisch-Westfälische Zeitung im Einklang mit der breiten Öffentlichkeit diese Kanonenboot-Diplomatie, die das Kriegsrisiko offenbar nicht scheute. Der deutsche Träumer, so das Blatt weiter, erwacht aus 20-jährigem Dornröschenschlaf. Aus ihren Machtträumen erwachten die politisch Verantwortlichen in Berlin in der Tat. Allerdings ganz anders, als sie das wohl erwartet hatten. Denn Großbritannien machte unmissverständlich klar, dass es nicht gewillt war, die deutsche Drohpolitik hinzunehmen und im Konfliktfall an der Seite Frankreichs stehen würde, weil man in London durch die Marokko-Frage auch eigene lebenswichtige Interessen berührt sah. Die wilhelminische Weltpolitik stand vor einem Scherbenhaufen. Doch vor dem großen Krieg schreckten die Verantwortlichen wenigstens zum damaligen Zeitpunkt noch zurück. Nach schwierigen Verhandlungen musste die deutsche Seite auf politische Einflussnahme in Marokko zugunsten Frankreichs endgültig verzichten. Zugestanden wurde lediglich die freie wirtschaftliche Betätigung von Unternehmen. Dafür erhielt das Reich unbedeutende Teile des französischen Kongo-Gebietes, musste im Gegenzug aber auch noch einen Landstreifen in Togo an Paris abtreten. Die Reaktionen in Deutschland fielen verheerend aus. Große Erwartungen waren geschürt worden. Nationalistische Organisationen wie etwa der Alldeutsche Verband trieben schon seit Jahren aggressive Propaganda für Deutschlands Aufstieg zur Weltmacht. In der aufgepeitschten Bevölkerung herrschte mittlerweile ein Klima imperialistischer Erregung, das auch die meisten Parteien erfasst hatte. Umso enttäuschter war man über den Ausgang der Marokko-Krise. Obwohl das Deutsche Reich noch immer keine parlamentarische Monarchie war, zeigte sich, dass sich seit Bismarcks Tagen die Gewichte verschoben hatten. Der Druck der Öffentlichkeit durch einflussreiche Zeitungen, Interessenverbände und Parteien war nicht mehr nach Belieben zu steuern, sondern engte die Entscheidungsfreiheit des selbstherrlichen Kaisers und seiner Regierungen zunehmend ein. Der Sturm der Empörung richtete sich gegen diejenigen, die mit ihren anmaßenden Weltmachtträumen Deutschland ins Abseits geführt hatten und nun mit dem Rücken zur Wand standen. Außenpolitisch vereinsamt, innenpolitisch fest entschlossen, sich das Ruder nicht aus der Hand nehmen zu lassen, obgleich immer mehr Kräfte daran zerrten. Der Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg, seit 1909 im Amt, versuchte vergebens, die Gemüter zu beruhigen. Er rief den Abgeordneten bei der Reichstagsdebatte nach der Beilegung der Marokko-Krise zu: Niemand kann wissen, ob Deutschland dereinst einen Krieg mit seinen Nachbarn beschieden sein wird. Für mich aber, der ich heute die Verantwortung zu tragen habe, ist es Pflicht, die Geschäfte so zu führen, dass ein Krieg, der vermieden werden kann, der nicht von der Ehre Deutschlands gefordert wird, auch vermieden wird. Das sahen viele ganz anders. Der Fraktionsvorsitzende der Zentrumspartei, Graf Hertling, forderte vom Kanzler die Feststellung, dass allerdings die Aufrechterhaltung des Friedens ein hohes Gut sei, dass es aber zu teuer erkauft sei, wenn es nur auf Kosten unserer Weltstellung geschehen kann. Und der konservative Parteiführer Ernst von Heidebrand und der Laser wünschte sich eine Regierung, die entschlossen sei, unser gutes deutsches Schwert zu gegebener Zeit nicht rosten zu lassen. In weiten Kreisen bis hinauf zur politischen und militärischen Führungsspitze verbreitete sich die Ansicht, dass wir den Krieg um unsere Weltmachtstellung unter keinen Umständen vermeiden können und dass es keineswegs darauf ankommt, ihn möglichst lange hinauszuschieben, sondern vielmehr darauf, ihn unter möglichst günstigen Bedingungen herbeizuführen. Das schrieb der ehemalige General Friedrich von Bernhardi, dessen Buch »Deutschland und der nächste Krieg« 1912 erschien und viele Leser fand. Nur vereinzelt erhoben sich andere Stimmen, die aber im imperialistischen Überschwang ungehört verhalten. An die Adresse der Kriegsbefürworter gerichtet, prophezeite der Vorsitzende der SPD, August Bebel, im Reichstag den Untergang der alten Welt, falls es in Europa Krieg geben sollte. Dann kommt die Katastrophe. Alsdann wird in Europa der große Generalmarsch geschlagen, auf den hin 16 bis 18 Millionen Männer, die Männerblüte der verschiedenen Nationen, ausgerüstet mit den besten Mordwerkzeugen, gegeneinander als Feinde ins Feld rücken. Aber nach meiner Überzeugung steht hinter dem großen Generalmarsch der große Kladderadatsch. Er kommt nicht durch uns, er kommt durch Sie selber. Sie treiben die Dinge auf die Spitze. Sie führen es zu einer Katastrophe. Die Götterdämmerung der bürgerlichen Welt ist im Anzuge. Sie stehen heute auf dem Punkte, Ihre eigene Staats- und Gesellschaftsordnung zu untergraben, Ihrer eigenen Staats- und Gesellschaftsordnung das Totenglöcklein zu läuten. Das war 1911. Die Uhr tickte. 3 Jahre später gingen in Europa die Lichter aus. Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen, Wirtschaftsstolz und Untertanengeist. Auf ausländische Besucher muss Deutschland im Zeitalter des Wilhelminismus einen merkwürdig zerrissenen Eindruck gemacht haben. Bewunderung erregte, in welch atemberaubendem Tempo sich das Reich von einem Agrarstaat zu einer der weltweit führenden Industrienationen wandelte und in Forschung und Wissenschaft andere Länder hinter sich ließ. Ein anhaltender wirtschaftlicher Aufschwung zog seit Mitte der 90er Jahre die Gesellschaft des Kaiserreichs in den Sog unaufhörlicher und unaufhaltsamer Veränderungen, die viele Menschen aus ihren gewohnten Bahnen warfen. Jeder zweite Deutsche verließ nach der Jahrhundertwende auf der Suche nach Beschäftigung seinen Geburtsort. Zugleich irritierte, wie rückschrittlich das Land regiert wurde und wie beharrlich sich die tonangebenden Kräfte gegen noch so behutsame Schritte zur Demokratisierung und Liberalisierung des politischen Lebens stemmten. Schauen wir uns dieses Deutschland und seine rasante Entwicklung einmal genauer an. Zwischen 1890 und 1913 nahm die Bevölkerung von 49,4 Millionen auf 66,9 Millionen zu. Dieser steile Anstieg löste bei den Nachbarn, vor allem in Frankreich, Sorge vor einer erdrückenden Übermacht des Reichs aus. War es zu Bismarcks Zeiten noch Auswanderungsland gewesen, strömten nun immer mehr Menschen, insbesondere aus dem Osten, in die Industriegebiete etwa an Rhein und Ruhr, wo sie als Arbeitskräfte gebraucht wurden. Polen mit preußischer Staatsbürgerschaft prägten mit ihrer Kultur und Sprache ganze Stadtteile im westfälischen Kohlerevier. Bis 1913 verdoppelten Industrie und Handwerk ihre Produktion. Deutschland wurde zur Exportnation, die in jenem Jahr bei den Ausfuhren mit der Handelsmacht England fast gleichzog. Vor allem die chemische und die Elektroindustrie, aber auch der Maschinenbau hatten daran maßgeblichen Anteil. Deutscher Erfinder- und Forschergeist in Technik, Wissenschaft und Medizin gelangte zu internationalem Ruhm. Die weltweit erste elektrische Straßenbahn hatte bereits 1881 in Berlin ihren Betrieb aufgenommen, wie überhaupt die ruhelose Reichshauptstadt den beschleunigten Wandel am eindrucksvollsten verkörperte. Chicago an der Spree wurde die Stadt deshalb genannt. 1896 wurde mit dem Bau eines U-Bahn-Netzes begonnen, um die Mobilität der bald über 2 Millionen Einwohner zu verbessern. Das Leben wurde für alle hektischer und anstrengender. Ein neuer Begriff, Nervosität, kam auf. Es wurde schneller und intensiver gearbeitet, die Gewinne der Unternehmer stiegen, aber auch die Löhne. Insgesamt nahm der Wohlstand zu, wenngleich Arbeiter, kleine Angestellte und die breite Landbevölkerung sich nach wie vor kaum mehr als das Nötigste leisten konnten und oft in ärmlichen Unterkünften hausten. »Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen«, hatte Wilhelm II. Seinem Volk großspurig versprochen. Unverkennbar erlebte das Land einen Modernisierungsschub. Aber wer genau hinschaute, erkannte, dass hinter der glänzenden Fassade des Kaiserreichs die sozialen Gegensätze und Spannungen eher zu als abnahmen. Konflikte zwischen unterschiedlichen Gruppen an Schärfe gewannen. sowie die Parteien im Reichstag nicht zueinander fanden, weil sie von der Regierungsverantwortung ausgeschlossen waren und deshalb noch nicht gelernt hatten, Kompromisse zu suchen, so betrieben auch schlagkräftige Organisationen wie etwa der Bund der Landwirte oder der Zentralverband Deutscher Industrieller eine ausschließlich am eigenen Wohl ausgerichtete Interessenpolitik. Um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen, versuchten diese und andere Verbände im Kaiserreich mit allen Mitteln, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Man benötigte die Unterstützung der Massen, ohne die auch im vordemokratischen Deutschland keine Politik mehr gemacht werden konnte. Für die SPD und die Zentrumspartei, die in Gegnerschaft zum Bismarckstaat groß geworden war, keine neue Einsicht. Liberale und Konservative hingegen, die am liebsten wie in einem vornehmen Club unter sich blieben, mussten erst lernen, dass die Zeiten sich änderten und auch sie auf eine breite Anhängerschaft angewiesen waren. Populär wollte man sein, Begeisterung wecken für ein machtvolles Deutschland mit großer Flotte und Kolonien. Das sollte für ausbleibende Reformen im Innern entschädigen und die Nation zusammenschweißen. Hurra-Patriotismus ließ die meisten Deutschen vergessen, wie reformbedürftig die Monarchie war. Doch anstatt die wahren Verantwortlichen, den Kaiser und sein Regiment, zur Rechenschaft zu ziehen, suchten vor allem rechtskonservative Kreise die Schuld für Missstände bei anderen. Vordergründig zielten die Angriffe auf die angeblich umstürzlerischen Sozialdemokraten. Daneben tauchten, wie schon in früheren Zeiten, immer wieder die Juden als Feindbild auf. »Die Juden sind unser Unglück«, dieser bösartige Ausspruch des bekannten Historikers Heinrich von Treitschke machte die Runde. 1892 legte die deutsch-konservative Partei in ihrem neuen Parteiprogramm ein antisemitisches Bekenntnis ab. Da hieß es: Wir bekämpfen den vielfach sich vordrängenden und zersetzenden jüdischen Einfluss auf unser Volksleben. Noch radikalere Stimmen im konservativen Lager empfahlen schon 1902 die völlige Absonderung der Juden und schlossen auch, wenn die Notwehr es gebietet, die Vernichtung des Judenvolkes nicht aus. Das waren ohne Zweifel extreme Äußerungen Einzelner, die nicht für die Mehrheit sprachen, aber sie zeigen, dass der gefährliche Antisemitismus keine Erfindung Adolf Hitlers und der Nazis war. Im völkischen Gewand wurde er vielmehr schon im Kaiserreich mit den Jahren salonfähig. 1912 erschien ein Buch, das offenbar zahlreiche Leser fand, denn schon 2 Jahre darauf wurde die 5. Auflage gedruckt. Der Titel lautete »Wenn ich der Kaiser wär«. Sein Autor war Heinrich Klass, Vorsitzender des Alldeutschen Verbandes, der bereits zitierten Organisation, die wie keine zweite im Kaiserreich für extremen Nationalismus, Imperialismus, Demokratiefeindschaft, aber auch Judenhass stand und sich zunehmend radikalisierte. Klass ließ in seiner Hetzschrift keinen Zweifel daran, was er zu tun gedächte. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht sollte wieder abgeschafft, Preußens Demokratisierung um jeden Preis verhindert und die Sozialdemokratie mit dem Staatsstreich bedroht werden. Die größte Gefahr aber, so Klass, drohe von den Juden. Sie würden das öffentliche Leben, die Presse und die Kultur beherrschen. Um ihren angeblich verderblichen Einfluss einzudämmen, sollte Juden die Einwanderung nach Deutschland untersagt werden. Im Reich lebenden Juden wollte Klass das Wahlrecht entziehen und sie unter Fremdenrecht stellen lassen. Außerdem sollten sie doppelt so viele Steuern zahlen und von bestimmten Berufen ausgeschlossen werden. Danach hätten Juden keine Anwälte, Lehrer oder Bankiers mehr sein dürfen. Klass versuchte seinen Lesern weiszumachen: Niemals in der Geschichte ist ein großes, begabtes, tüchtiges Volk so schnell und widerstandslos unter den Einfluss und die geistige Führung eines fremden Volkes von völlig anderer Veranlagung gekommen, wie jetzt das Deutsche unter die Jüdische. Klass sehnte sich nach einem Führer, der Deutschland den Deutschen zurückgeben sollte. Wenn heute der Führer ersteht, wird er sich wundern, wie viele Getreue er hat und wie wertvolle, selbstlose Männer sich um ihn scharen. Die Hirngespinste dieses verbohrten Nationalisten und Antisemiten stellten die Wirklichkeit auf den Kopf. In Wahrheit waren die von Klass angegriffenen Juden allesamt Deutsche. Viele von ihnen waren angesehene Ärzte, Juristen, Geschäftsleute und Journalisten. Neid auf ihren gesellschaftlichen Erfolg blieb nicht aus. Keine Rede jedoch konnte von einem beherrschenden Einfluss der Juden sein. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatten sie trotz fortbestehender Anfeindungen um ihre Gleichberechtigung gekämpft und sich große Verdienste beim Aufstieg Deutschlands zu einer der führenden Wirtschafts- und Kulturnationen erworben. Doch das Gift des Antisemitismus ist zu allen Zeiten gegen Tatsachen immun gewesen. Und es vertrug sich im späteren Kaiserreich gut mit dem Virus des Rassismus und Imperialismus. Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. So hatte der deutschnational gesinnte Lübecker Schriftsteller Emanuel Geibel 1861 in seinem Gedicht »Deutschlands Beruf« gereimt. Für Wilhelm II. Und die Seinen wurde daraus der Schlachtruf »Am deutschen Wesen soll die Welt genesen«. Die Alldeutschen predigten: »Nach Osten und Südosten müssen wir Ellenbogenraum gewinnen, um der germanischen Rasse diejenigen Lebensbedingungen zu sichern, deren sie zur vollen Entfaltung ihrer Kräfte bedarf. Selbst wenn darüber solch minderwertiges Völklein wie Tschechen, Slowenen und Slowaken ihr für die Zivilisation nutzloses Dasein einbüßen sollten.« Was war das für ein seltsames Land, das sich über andere Völker so erhob und dessen Bewohner zugleich eine schon komisch anmutende, unterwürfige Ehrfurcht vor der Staatsautorität, akademischen Titeln, preußischen Leutnants und einer verknöcherten Adelskaste an den Tag legten? Wo aber auch die Begeisterung für den technischen und ökonomischen Fortschritt kaum Grenzen kannte. Die Deutschen waren in der Regierungszeit Wilhelms II. Zu Recht stolz auf ihr wirtschaftlich aufblühendes Land. Es war ihr Verdienst, dass das spät geeinte Reich gegenüber anderen Nationen industriell so aufgeholt hatte und in vielem sehr modern wirkte. Umso befremdlicher war, dass sich die meisten, anders als etwa in England und Frankreich, nicht als Staatsbürger empfanden, sondern das blieben, was sie im alten Preußen schon immer gewesen waren, Untertanen. Verehrung alles Militärischen, Anbetung der Macht und Duckmäusertum gegenüber jeder Amtsperson entsprangen innerer Unsicherheit und Angst. Spötter wie der Schriftsteller Thomas Mann machten sich über dieses gesellschaftliche Ideal vom Generaldoktor von Staat lustig. Nach außen trat diese Figur aggressiv hochmütig auf und gefiel sich in nationalistischer Überheblichkeit und polternder Anmaßung. Kein Autor hat diese Charakterzüge so eindringlich beschrieben wie Thomas Manns Bruder Heinrich in seinem Roman »Der Untertan«, einem Sittenbild des Wilhelminismus. Darin fiebert die Hauptperson, Diederich Hässling, einem öffentlichen Auftritt des Kaisers entgegen. Als er dessen Kutsche sieht, rennt er seinen Hut ziehend und unter vielen Verbeugungen begeistert neben ihr her, stürzt dann aber und landet in einer Pfütze. Woraufhin der Autor den Kaiser belustigt sagen lässt: »Der Mensch war ein Monarchist, ein treuer Untertan.« An einer anderen Stelle sieht Hässling seinen geliebten Wilhelm hoch zu Pferd durchs Brandenburger Tor in Berlin reiten. Außer sich vor Hingabe schildert er seine Eindrücke. »Auf dem Pferd, dort unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen, Steinern und blitzend ritt die Macht. Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen, die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht, gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben, die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben.« Das ist vor allem gemeint, wenn von der Epoche des Wilhelminismus die Rede ist. Der Untertan verschmolz mit dem Monarchen und der Kaiser verkörperte den Geist seiner Zeit. Sprung ins Dunkle, auf dem Weg zum Krieg. Kaum war 1911 die zweite Marokko-Krise beigelegt und ein großer Krieg gerade noch einmal vermieden worden, da sorgte schon ein anderer Unruheherd für neue Aufregung. Besonders brenzlig daran, er lag in Europa. Seit Jahrzehnten hatte der schleichende Niedergang des Osmanischen Reichs Begehrlichkeiten kleiner und großer Anwärter geweckt, die das Erbe der Türkei auf dem Balkan antreten wollten. Zur Erinnerung, auf dem Berliner Kongress 1878 hatte Bismarck in dieser Frage zwischen England, Russland und Österreich-Ungarn vermittelt. Die Übereinkunft galt als diplomatisches Glanzstück des Reichsgründers, wobei gerne verdrängt wurde, dass Russland mit dem erreichten Ergebnis keineswegs zufrieden gewesen war. Der Keim für künftige Konflikte war gelegt. Russlands Misstrauen nahm zu, als Österreich-Ungarn 1908 Bosnien und Herzegowina annektierte, Balkanprovinzen, die es bis dahin nur verwaltet hatte. Vier Jahre später setzte das von Russland unterstützte Königreich Serbien dazu an, der schwächelnden Türkei weitere Beutestücke zu entreißen. In einem gemeinsamen Feldzug mit Bulgarien, Griechenland und Montenegro drängten die Serben die Türken zurück. Doch bereits im Jahr darauf, 1913, führten die Waffenbrüder um die Verteilung ihrer Eroberungen untereinander Krieg. Am Ende konnte sich Serbien als Sieger sehen, denn es vergrößerte sein Staatsgebiet um fast die Hälfte. Der Aufstieg Serbiens zu einer regionalen Macht rief Österreich-Ungarn auf den Plan, das eine weitere Ausdehnung seines südlichen Nachbarn um jeden Preis verhindern wollte. Um seinen eigenen Einfluss ins Spiel zu bringen, stachelte dagegen Russland das Königreich auf, den slawischen Brüdern in Bosnien und der Herzegowina beim Befreiungskampf gegen die österreichisch-ungarische Fremdherrschaft beizustehen. Eine hochexplosive Situation war entstanden, bei der ein Funke genügte, um das Pulverfass in die Luft fliegen zu lassen. Mit einem Schlag war klar, dass sich ein Zusammenstoß anbahnte, der sich kaum regional begrenzen lassen würde, sondern sämtliche europäischen Großmächte in einen Krieg verwickeln konnte. Österreich-Ungarn sah seine Existenz bedroht, da immer mehr Völker in der Doppelmonarchie aufbegehrten und nach nationaler Selbstbestimmung strebten, vorderhand auf dem Balkan. Das Ende des Donaureiches aber hätte Deutschland seines einzigen Verbündeten von Gewicht beraubt. Nun rächte es sich, dass das Deutsche Reich seit Bismarcks Abgang versäumt hatte, seine gefährdete Stellung in der Mitte Europas durch eine zurückhaltende und weitsichtige Außenpolitik abzusichern. Ohne Not hatten die Verantwortlichen eine Lage heraufbeschworen, in der es zur vollen Rückendeckung für Wien keine Alternative mehr zu geben schien. Sollte aber Krieg zwischen Österreich-Ungarn und dem Zarenreich ausbrechen, war ein Eingreifen Frankreichs und Großbritanniens an der Seite ihres Partners Russland so gut wie gewiss. Die Weichen waren gestellt. Angesichts des scheinbar unausweichlichen Konflikts begann der deutsche Generalstab darauf zu drängen, den Krieg selbst zu beginnen, um den Gegnern zuvorzukommen, also einen Präventivkrieg zu führen. Bei einer Konferenz am 8. Dezember 1912, auf dem Höhepunkt der Balkankrise, gab der Generalstabschef Helmut von Moltke, Neffe des siegreichen Feldherrn Wilhelms I., im Beisein des Kaisers zu Protokoll: Ich halte einen Krieg für unvermeidlich und je eher, desto besser. Auffällig war, dass Kanzler Bethmann-Hollweg bei dieser Besprechung nicht zugegen war und Wilhelm II. Ausschließlich hohe Militärs eingeladen hatte. Wer hatte die Zügel in der Hand? Die politische oder die militärische Führung? Der Kaiser selbst erging sich in düsteren Andeutungen eines früher oder später unausbleiblichen Kampfes zwischen Slawentum und Germanentum. Unmittelbare Folge der drohenden Kriegsgefahr war, dass alle europäischen Mächte ihre ohnehin schon gewaltigen Rüstungsanstrengungen noch einmal steigerten, was die Spannungen erhöhte. Nun schwenkte auch der eher besonnene Reichskanzler auf die Linie derer ein, die einen Krieg für unvermeidlich hielten. Gegenüber dem französischen Botschafter Jules Cambon untermauerte Bethmann-Hollweg im Januar 1914 Deutschlands Anspruch auf Weltgeltung. Deutschland sieht seine Bevölkerung jeden Tag wachsen ohne Maßen. Seine Marine, seine Industrie, sein Handel nehmen eine Entwicklung ohne Parallele. Es ist verdammt dazu, sich in irgendeiner Weise nach außen auszudehnen. Anders als Frankreich mit seinen zahlreichen Kolonien stehe Deutschland immer noch im Schatten, habe keinen Platz an der Sonne, der ihm doch gebühre. Einige Monate später zeigte sich Generalstabschef Moltke alarmiert über die Entwicklung der internationalen Kräfteverhältnisse und versuchte abermals, einen Präventivkrieg zu rechtfertigen. In 2 bis 3 Jahren würde Russland seine Rüstungen beendet haben, setzte Moltke den Chef des Auswärtigen Amtes, Gottlieb von Jagow, unter Druck, der die Unterredung niederschrieb. Die militärische Übermacht unserer Feinde wäre dann so groß, dass er nicht wüsste, wie wir ihrer Herr werden könnten. Jetzt wären wir ihnen noch einigermaßen gewachsen. Das war die Ausgangslage, als am 28. Juni 1914 der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo von bosnischen Nationalisten ermordet wurden. Die Welt hielt den Atem an. Denn in den folgenden Wochen sollte sich entscheiden, ob der lang erwartete Krieg nun ausbrechen würde. Für die Doppelmonarchie stand von vornherein fest, dass serbische Kreise hinter dem Attentat steckten. Wien sah die Stunde zur Lösung der serbischen Frage gekommen, erkannte sogleich der deutsche Gesandte in Wien Heinrich von Tschirski. Für eine militärische Aktion benötigte man aber die Unterstützung des deutschen Verbündeten. In Berlin waren die Verantwortlichen entschlossen, Österreich-Ungarn freie Hand zu lassen. Die Gelegenheit schien günstig, Russlands Kriegsbereitschaft auf die Probe zu stellen. Würde das Zarenreich im Fall eines Angriffs auf Serbien seinem Bündnispartner zu Hilfe eilen? Die deutsche Regierung drängte in Wien auf rasches Handeln, wohl noch in der schwachen und unbegründeten Hoffnung, so den Konflikt regional begrenzen zu können. »Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald«, polterte der Kaiser, »jetzt oder nie.« Zwar wollten weder Wilhelm II. Noch seine nächste Umgebung einen großen Krieg um jeden Preis, aber die Reichsspitze nahm ihn in Kauf und entschied sich für einen äußerst riskanten Kurs, bei dem sich alle Beteiligten gründlich verrechneten. An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vergnügen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Kanzler Bethmann Hollweg ahnte das Unheil schon, als er seinem engen Vertrauten Kurt Rietzler am 6. Juli offenbarte, eine Aktion gegen Serbien kann zum Weltkrieg führen. Ein Ultimatum Wiens mit weitreichenden Forderungen beantwortete Serbien am 25. Juli so entgegenkommend, dass es einen Moment schien, als könne der Konflikt friedlich beigelegt werden. Doch Österreich-Ungarn gab sich damit nicht zufrieden. Es sah sich für ein militärisches Vorgehen von Deutschland bestärkt und erklärte am 28. Juli Serbien den Krieg. Alles Weitere war nur noch eine Frage von Tagen. Wie in einer Kettenreaktion erfolgten nun Mobilmachungen und Kriegserklärungen der europäischen Mächte. Russland rief seine Truppen zuerst zu den Fahnen. Daraufhin erklärte Deutschland dem Zarenreich am 1. August 1914 den Krieg. Zwei Tage später kam die deutsche Kriegserklärung an Frankreich. Und wie reagierte England? Auf britische Vermittlungsbemühungen war Berlin nicht ernsthaft eingegangen. Alle Versuche, das deutsch-englische Verhältnis zu entspannen und London von Paris zu trennen, waren zuvor gescheitert. Erschwerend kam hinzu, dass die deutsch-militärische Planung die rasche Niederwerfung Frankreichs vorsah, um anschließend alle Kräfte nach Osten gegen Russland werfen zu können. Für das Gelingen der schnellen Offensive im Westen war man bereit, die Neutralität Belgiens zu missachten. Eine Einladung an Großbritannien zum Kriegseintritt, der am 4. August erfolgte, nachdem deutsche Truppen die belgische Grenze überschritten hatten. Die Rechnung der politischen und militärischen Führung in Berlin, einen Prestige- und Machtgewinn durch eine aggressive Politik hart am Rand des Krieges zu erzielen, war diesmal nicht aufgegangen. Allerdings konnte die Regierung in der Öffentlichkeit den trügerischen Eindruck erwecken, dass Deutschland angegriffen worden sei. Dass es sich dabei um ein Täuschungsmanöver handelte, verschwieg Bethmann-Hollweg jedenfalls dem Kaiser keineswegs. Russland aber muss rücksichtslos unter allen Umständen ins Unrecht gesetzt werden, telegrafierte er seinem obersten Kriegsherrn am 26. Juli. Stimmung glänzend, frohlockte ein Admiral der kaiserlichen Marine 6 Tage später. Die Regierung hat eine glückliche Hand gehabt, uns als die Angegriffenen hinzustellen. Der Preis für dieses verantwortungslose Spiel war hoch und kostete Millionen Menschen das Leben. Es war ein Sprung ins Dunkle, schwante Bethmann-Hollweg, der den Ersten Weltkrieg auslöste. Viertes Kapitel: Der Erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. August-Erlebnis und Ernüchterung. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig, eigentlich ein Pazifist, erinnerte sich viele Jahre nach dem Ersten Weltkrieg an seine Wiener Tage im August 1914. In jeder Station klebten die Anschläge, welche die allgemeine Mobilisation angekündigt hatten. Die Züge füllten sich mit frisch eingerückten Rekruten, Fahnen wehten, Musik dröhnte. In Wien fand ich die ganze Stadt in einem Taumel. Aufzüge formten sich in den Straßen. Plötzlich loderten überall Fahnen, Bänder und Musik. Die jungen Rekruten marschierten im Triumph dahin und ihre Gesichter waren hell, weil man ihnen zujubelte. Ihnen, den kleinen Menschen des Alltags, die sonst niemand beachtet und gefeiert. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich bekennen, dass in diesem ersten Aufbruch der Massen etwas Großartiges, Hinreißendes und sogar Verführerisches lag, dem man sich schwer entziehen konnte. Und trotz allem Hass und Abscheu gegen den Krieg möchte ich die Erinnerung an diese ersten Tage in meinem Leben nicht missen. Wie nie fühlten Tausende und Hunderttausende Menschen, was sie besser im Frieden hätten fühlen sollen, dass sie zusammengehörten. Szenen wie die in Wien spielten sich im August 1914 in allen europäischen Hauptstädten ab. Riesige Menschenmengen versammelten sich auf Straßen und Plätzen und begrüßten begeistert den Kriegsausbruch. Tausende meldeten sich freiwillig zu den Fahnen und zogen in die Schlacht, als wäre alles nur ein großes Abenteuer. Friedensmüde waren die Nationen geworden. Der Krieg, so glaubten viele, werde sie aus der Langeweile des bürgerlichen Alltagslebens herausreißen. Überdruss an der alten Ordnung mischte sich auf allen Seiten mit dem Empfinden, einen Verteidigungskrieg zu führen. Man wollte die lästigen Zwänge der modernen Gesellschaft abstreifen und suchte nach einem neuen Sinn für die eigene Existenz. In der Gemeinschaft aufzugehen und sich für sie zu opfern, erschien als Befreiung. Thomas Mann, der sich mit den Jahren vom romantischen Monarchisten zum Republikaner und Demokraten wandeln sollte, jubelte damals: Wie hätte der Künstler nicht Gott loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte? Krieg. Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure Hoffnung. In einem Roman über die Kriegsjahre ließ der Verfasser Ernst Gläser seinen Helden ausrufen: Endlich habe das Leben wieder einen idealen Sinn gehabt. Die großen Tugenden der Menschheit, Treue, Vaterlandsliebe, Todesbereitschaft für eine Idee, triumphierten jetzt über den Händler- und Krämergeist. Aber ganz so einhellig war die Begeisterung gar nicht. Während sich große Teile des gebildeten Bürgertums ungebremst dem nationalen Kriegstaumel hingaben, sah das Bild in der Arbeiterschaft und auf dem Land oft ganz anders aus. Angst und Sorge breiteten sich aus. Ein jähes Entsetzen lähmte minutenlang die Menschen, beobachtete ein Augenzeuge, als in einem Dorf die Mobilmachung bekannt gegeben wurde. Hamburger Polizeispitzel belauschten Gespräche in Arbeiterkneipen und notierten: Was geht uns das an, wenn der österreichische Thronfolger ermordet worden ist? Dafür sollen wir unser Leben lassen? Wenn die Soldaten an die Front verabschiedet wurden, spielte sich das oft so ab. Mütter, Frauen und Bräute und die übrigen Angehörigen bringen die jungen Männer zum Zug und weinen. Alle haben das Gefühl, es geht direkt zur Schlachtbank. Noch Ende Juli 1914 hatten die deutschen Sozialdemokraten zu Friedensdemonstrationen aufgerufen und das verbrecherische Treiben der Kriegshetzer angeprangert. Jahrelang waren sie Seite an Seite mit ihren europäischen Bruderparteien in der Sozialistischen Internationale gegen den Imperialismus und für die internationale Völkerverbrüderung eingetreten. Nun jedoch, in der Stunde der Gefahr, wollte die SPD das eigene Vaterland nicht im Stich lassen, verkündete die Parteiführung. Man sah im zaristischen Russland, dem Hort von Unfreiheit und Unterdrückung, den Angreifer und befürchtete außerdem neue Verfolgungen, falls die Partei im Krieg abseits stehen würde. »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche«, rief Kaiser Wilhelm II. Die vaterlandslosen Gesellen zu einem sogenannten Burgfrieden auf. Und was kurze Zeit zuvor noch kaum jemand für möglich gehalten hätte, geschah. Die Sozialdemokraten folgten dem Lockruf des Monarchen und stimmten am 4. August 1914 im Reichstag den von der Regierung verlangten Kriegskrediten zu. Während die SPD im Glauben eines Abwehrkampfes wenigstens noch an Frieden dachte, nahmen bereits ganz andere Pläne Gestalt an. Deren Urheber deuteten den Krieg als die große Auseinandersetzung zwischen dem monarchischen Deutschland und den westlichen Demokratien, die für Liberalismus, Parlamentarismus und die allgemeinen Menschenrechte der Französischen Revolution von 1789 standen. Diesen Werten stellte man die Ideen von 1914 entgegen, für die Deutschland streiten sollte. Ein starker Staat über den Parteien, die Gemeinschaft des Volkes, Pflicht und Ordnung. »Ich will die Monarchie«, schrieb Thomas Mann und schwärmte von deutscher Kultur, deren Tiefe in der Musik, Dichtung und Philosophie zum Ausdruck komme und deshalb der flachen und verkommenen westlichen Zivilisation überlegen sei. Zum weltanschaulichen Sendungsbewusstsein kamen weitreichende Kriegsziele. Einflussreiche Wirtschaftsorganisationen, nationale Verbände und hochstehende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die alle auf einen Sieg Deutschlands setzten, forderten umfangreiche Gebietsabtretungen der Feindmächte zugunsten des Reichs, die in der Summe dessen Vorherrschaft über den europäischen Kontinent besiegelt hätten. So sollte im Westen Frankreich etwa das Erzbecken von Longwy-Brie abtreten, ein wichtiges Industriegebiet in der Grenzregion Lothringen. Luxemburg sollte Deutschland zugeschlagen und aus Belgien ein vom Reich abhängiger Staat werden. Und auch im Osten gegenüber Russland wurden Kriegsziele ins Auge gefasst, die auf nicht weniger als die Errichtung einer deutschen Vormachtstellung hinausliefen. Dabei war auch an großräumige Umsiedlungen fremder Bevölkerungsteile im Baltikum, in Russisch-Polen sowie Weißrussland gedacht, um gewaltsam Platz für Deutsche zu schaffen. Ein gebührendes Kolonialreich sollte die imperialistische Ausdehnung abrunden. Im Ergebnis kam diese Fortführung wilhelminischer Weltpolitik mit kriegerischen Mitteln einem Griff nach der Weltmacht gleich, so der Titel eines Buches, mit dem sein Verfasser, der Historiker Fritz Fischer, Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts eine heftige Diskussion auslöste. Während offiziell behauptet wurde, Deutschland sei angegriffen worden und führe einen Verteidigungskrieg, beschrieb Kanzler Bethmann Hollweg die Kriegsziele des Reichs bereits im September 1914 so. Sicherung des Deutschen Reiches nach West und Ost auf erdenkliche Zeit. Zu diesem Zweck muss Frankreich so geschwächt werden, dass es als Großmacht nicht neu erstehen kann, Russland von der deutschen Grenze nach Möglichkeit abgedrängt und seine Herrschaft über die nicht-russischen Vasallenvölker gebrochen werden. Doch von einer Überlegenheit, die solche Pläne hätte Wirklichkeit werden lassen, war Deutschland weit entfernt. Frohgemut gab man sich zunächst der Erwartung hin, der Krieg werde nur von kurzer Dauer, der Sieg rasch errungen sein. Krieg ist wie Weihnachten, freute sich ein junger Leutnant noch zu Beginn des Völkerschlachtens. Dass dies eine folgenschwere Fehleinschätzung war, zeigte sich schon bald, denn die Ausgangslage war für Deutschland alles andere als günstig. Den 3,8 Millionen Soldaten Deutschlands und Österreich-Ungarns standen auf Seiten der Alliierten, der verbündeten Entente-Mächte, 5,8 Millionen gegenüber. Außerdem drohten durch die alsbald verhängte britische Seeblockade in der Nordsee Nachschubprobleme bei wichtigen Rohstoffen und Versorgungsgütern, während England seine kolonialen Reserven nutzen konnte. Als ausschlaggebend indes erwies sich, dass Deutschland an zwei Fronten zu kämpfen hatte. Nur wenn es gelang, Frankreich rasch niederzuwerfen, konnten die im Osten gegen Russland erforderlichen Kräfte von der Westfront abgezogen werden. So sah es der Plan des Grafen von Schlieffen vor, der bis 1906 Chef des Generalstabs gewesen war. Das überaus riskante Spiel ging nicht auf. Zwar drangen die deutschen Verbände über Belgien zunächst weit nach Frankreich vor, aber durch hartnäckigen englischen und französischen Widerstand in der Schlacht an der Marne kam der Vormarsch schon im September zum Erliegen. Schlacht folgte auf Schlacht, ohne dass eine der beiden Seiten nennenswerte Vorteile daraus ziehen konnte. Die Kriegsgegner hatten sich festgerannt und lagen sich nun in Schützengräben auf einer Frontlänge von 800 Kilometern zwischen der belgischen Kanalküste und der Schweizer Grenze gegenüber. Ein jahrelanger Stellungskrieg entbrannte, der mit Maschinengewehren und Giftgas geführt nie gekannte Grausamkeit erreichte. Der Massentod in den Materialschlachten an der Westfront hatte mit den romantischen Vorstellungen eines heldenhaften Kampfes Mann gegen Mann nichts gemein. Allein in den monatelangen Schlachten bei Verdun und an der Somme ließen Hunderttausende französische und deutsche Soldaten ihr Leben. Ernüchterung machte sich breit. Bereits im November 1914 schrieb ein deutscher Soldat nach Hause: »Ihr in der Heimat könnt euch nicht die geringste Vorstellung davon machen, was es für uns bedeutet, wenn in der Zeitung schlicht und einfach zu lesen ist. In Flandern fanden heute wieder nur Artilleriekämpfe statt. Tausendmal lieber vorgehen, in verwegenem Angriff, koste es, was es wolle, als das tagelange Ausharren im Granatfeuer, wo man immer nur wartet, ob denn die nicht kommt, die einen verstümmelt oder zerschmettert. Rechts von mir stöhnt seit 3 Stunden im Unterstand ein Unteroffizier, dem eine Granate beide Beine und einen Arm zerschmetterte.« Zwar verlief die Entwicklung für die Deutschen im Osten anfangs durchaus günstiger. Dort war es den Feldherren Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff gelungen, die Russen bei Tannenberg und an den Masurischen Seen zu schlagen und so aus Ostpreußen hinauszudringen. Das machte die beiden militärischen Führer in den Augen der Heimat zu unbesiegbaren Helden, konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage insgesamt äußerst kritisch blieb, denn Österreich-Ungarn war durch russische Offensiven bereits so geschwächt worden, dass es als Verbündeter stark an Wert eingebüßt hatte. 4 Monate nach Kriegsbeginn glaubte Generalstabschef Erich von Falkenhayn, der seinen Vorgänger Moltke nach dem glücklosen Ausgang der Marnschlacht abgelöst hatte, nicht mehr an einen deutschen Sieg. Gegenüber Bethmann-Hollweg bezeichnete er das deutsche Heer als ein zerbrochenes Instrument und drängte den Kanzler, Friedensverhandlungen mit Russland aufzunehmen. So stand es. Doch es sollte noch weitere 4 Jahre dauern, bis das sinnlose Sterben durch den Zusammenbruch der Hohenzollernmonarchie beendet wurde. Das Ende des Kaiserreichs, Kriegsniederlage und Novemberrevolution. Zwischen Siegfrieden und Zusammenbruch. Der innere Burgfriede, den Wilhelm II. Zu Beginn des Krieges beschworen hatte, war nicht von Dauer. Je aussichtsloser sich das mörderische Ringen hinzog, desto mehr nahm der Unmut in der Bevölkerung zu. Arbeiter, Angestellte und Beamte, aber auch der Mittelstand spürten am eigenen Leib, wie sich der Alltag von Jahr zu Jahr verschlechterte. Lebensmittelknappheit, steigende Preise, sinkende Kaufkraft und ein schwunghafter Schwarzmarkthandel brachten Not und sozialen Abstieg. Eine Australierin, die den Krieg in Leipzig erlebte, notierte im Dezember 1917: »Wir haben eine seltsame Woche durchgestanden. Die schlimmste Woche, die das deutsche Volk bis jetzt erleben musste. Keine Kohle, das elektrische Licht abgestellt, Gas heruntergedreht und praktisch nichts zu essen.« Sie wunderte sich: »Jedes andere Volk dieser Erde würde sich gegen eine Regierung erheben, die es in solches Elend geführt hat. Aber diese Leute haben keinen Funken Unternehmensgeist mehr.« War es wirklich so? Nicht ganz. Der verordnete Burgfriede zeigte längst Risse und zerbröselte, je länger sich der Krieg hinzog. zumal als klar wurde, dass maßgebliche Kräfte aus Politik, Wirtschaft und Militär, ungeachtet des tatsächlichen Kriegsverlaufs, immer weitergehende Annexionsforderungen stellten und auch keineswegs gewillt waren, Macht ans Parlament abzugeben. Die SPD hatte sich ja von ihrer Zustimmung zu den Kriegskrediten innenpolitische Zugeständnisse erhofft, wie etwa eine Demokratisierung des preußischen Dreiklassenwahlrechts. Doch solche Hoffnungen zerstoben bald. Die Enttäuschung über ausbleibende Reformen und der Fortgang des Krieges führten zur Spaltung der SPD. Radikale Kriegsgegner um Karl Liebknecht, Sohn des Parteigründers Wilhelm Liebknecht und der in Polen geborenen Sozialistin Rosa Luxemburg, gründeten 1916 die Spartakusgruppe. Der Name erinnerte an den Anführer eines Sklavenaufstands im alten Rom. Ein Jahr später schlossen sie sich der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, kurz USPD, an, die sich von den Mehrheitssozialdemokraten der SPD abspaltete und dem wachsenden Protest der Arbeiter gegen das Kriegselend und den Burgfrieden eine Oppositionsstimme gab. Im selben Jahr gelang es dem Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, im Reichstag eine parteienübergreifende Mehrheit für einen Friedensaufruf zu organisieren. Zwar blieben die innenpolitischen Fragen zwischen den Abgeordneten des Zentrums, der SPD und der linksliberalen Fortschrittlichen Volkspartei strittig, aber immerhin zeichnete sich mit dieser gemeinsamen Entschließung zum ersten Mal die Möglichkeit einer künftigen parlamentarischen Regierungsmehrheit ab. Der Reichstag erstrebt einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der Völker, hieß es in dem Aufruf vom 19. Juni 1917, und zwar ohne erzwungene Gebietserwerbungen. Die Anhänger der Monarchie und die militärische Führung zeigten sich über diese Entwicklung höchst alarmiert. In der obersten Heeresleitung, der OHL, gab inzwischen das Feldherrenpaar Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff den Ton an. Beide waren kaisertreu bis auf die Knochen. Seit ihren militärischen Erfolgen an der Ostfront wurden sie im Volk wie Helden aus der germanischen Sagenwelt verherrlicht. Reichskanzler Bethmann Hollweg war Hindenburg und Ludendorff ein Dorn im Auge, weil er ihnen innen- und außenpolitisch zu kompromissbereit und damit schwach erschien. Erfolgreich betrieben sie 1917 seinen Sturz. Danach hielten die beiden Feldherren bis zum Kriegsende alle Fäden in ihren Händen und regierten Deutschland praktisch wie einen Militärstaat, in dem der Kaiser immer weniger zu sagen hatte. Bethmann-Hollweg hatte dem Druck der OHL widerstrebt, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg gegen feindliche Kriegs- oder auch Handelsschiffe wieder aufzunehmen. Denn das verstieß gegen geltendes Völkerrecht und hatte bereits internationale Proteste ausgelöst. Sollte Deutschland erneut zu diesem Mittel greifen, befürchtete der Kanzler das Schlimmste: den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Amerika, die ihre eigene Flotte bedroht sahen. Und so kam es. Die OHL setzte sich durch und am 6. April 1917 erklärten die USA dem Deutschen Reich den Krieg. Damit war, aufgrund der erdrückenden Überlegenheit der Alliierten an Soldaten und Material, die Niederlage der Mittelmächte unabwendbar. Noch einmal keimte Hoffnung auf, als einige Monate später im November 1917 eine Gruppe entschlossener sozialistischer Revolutionäre um ihren Führer Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, die Herrschaft in Russland an sich riss und sogleich Friedensfühler nach Deutschland ausstreckte. Im kriegsmüden und hungernden Russland fiel Lenins Partei, den Bolschewiki, der Sieg im Kampf um die Macht praktisch in den Schoß. Während die Bolschewiki einerseits Frieden zwischen den Völkern predigten, riefen sie andererseits die Arbeiter aller Länder zur sozialistischen Weltrevolution gegen Imperialismus und Kapitalismus auf. Letzteres schmeckte den Verteidigern der alten Ordnung in Deutschland zwar ganz und gar nicht, aber Lenins Verhandlungsbereitschaft erschien überaus verlockend. Tatsächlich trotzte das Deutsche Reich Russland im Vertrag von Brest-Litowsk im März 1918 so umfangreiche Gebiete ab, dass zumindest im Osten vorübergehend Gestalt annahm, was der Wunsch so vieler war, die deutsche Vorherrschaft in Europa. Doch der Schein trug. Der Diktatfriede von Brest-Litowsk brachte die Kriegswende nicht. Eine letzte verzweifelte Offensive des deutschen Heeres an der Westfront, die im Frühjahr 1918 begann, zerbrach an der vereinten Übermacht der amerikanischen und englischen Truppen, die nun mit Panzerverbänden das Feld aufrollten. Dass das Ende nahte, dämmerte mittlerweile auch Hindenburg und Ludendorff. Was sie bislang strikt abgelehnt hatten, sollte jetzt so schnell wie möglich in die Wege geleitet werden. Friedensverhandlungen mit den Westmächten. Um nicht selbst die Verantwortung für den verlorenen Krieg übernehmen zu müssen, drängte Ludendorff auf die Bildung einer parlamentarisch getragenen Regierung. Sie sollte die Verhandlungen führen und ihr wollte der gescheiterte Feldherr zugleich die Schuld an Deutschlands Niederlage zuschieben. Diese Verdrehung der Wahrheit legte den Keim für die sogenannte Dolchstoßlegende, jene Gewohnheitslüge, die von konservativen und rechtsradikalen Kreisen fortan hasserfüllt verbreitet wurde. Danach war die Heimat vor allem Sozialdemokraten, Juden und Pazifisten dem angeblich im Felde unbesiegten deutschen Heer in den Rücken gefallen. Dass die Niederlage und der sich abzeichnende Zusammenbruch des kaiserlichen Deutschland in Wirklichkeit das Werk der politischen und militärischen Reichsführung war, blieb im Volk freilich nicht verborgen. Bereits im April 1917 hatten aufgebrachte Arbeiter erste Massenstreiks in Berlin und Leipzig organisiert. Anfang 1918 flammte die Bewegung wieder auf. Hunderttausende gingen in deutschen Großstädten gegen den Krieg und die wachsende soziale Not auf die Straße. Das Beispiel der Bolschewiki machte Schule, die Sehnsucht nach Brot und Frieden wurde zur zündenden Parole. November 1918, eine deutsche Revolution. Es roch nach Aufruhr und Umsturz in Deutschland. Am 28. Oktober 1918 wurde das Kaiserreich durch eine Verfassungsänderung zu einer parlamentarischen Monarchie. Fortan war der Kanzler, seit Anfang des Monats war das Prinz Max von Baden, vom Vertrauen des Reichstags abhängig. Er zog zugleich alle kaiserlichen Vollmachten an sich, einschließlich der militärischen Kommandogewalt. Über Krieg und Frieden konnte ohne Zustimmung der Volksvertretung nicht mehr befunden werden. Es war seltsam. Dieser späte Sieg des Parlamentarismus, 47 Jahre nachdem Bismarck den Deutschen die Einheit ohne wirkliche Freiheit gebracht hatte, beflügelte kaum einen. Er war die Frucht der militärischen Niederlage und auf Geheiß Ludendorffs praktisch von oben angeordnet worden. Der Krieg war verloren. Doch einige Unbelehrbare planten ein letztes Gefecht für Kaiser und Vaterland. Einen Tag vor den Verfassungsreformen am 27. Oktober meuterten die Matrosen auf dem Kreuzer Straßburg in Wilhelmshaven. Sie hatten Wind davon bekommen, dass die deutsche Marineleitung die Hochseeflotte gegen die englischen Seestreitkräfte in die Schlacht schicken wollte, obwohl das den sicheren Untergang bedeutet hätte. Lieber wollten die verantwortlichen Admirale Matrosenleben opfern, als auf die Waffenstillstandsbedingungen des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson eingehen. Abdankung der Monarchie und Friedensverhandlungen oder bedingungslose Kapitulation. Doch für die Matrosen stand fest, totschießen lassen wir uns nicht mehr die letzten Tage. Der Funke des Aufruhrs sprang auf andere Schiffe und Städte über. Innerhalb weniger Tage erfasste die Erhebung ganz Norddeutschland und breitete sich weiter aus. Jetzt beteiligten sich nicht mehr nur Seeleute, sondern auch immer mehr Arbeiter und Soldaten an dem Aufstand. Sie gründeten Räte und riefen zu Protestdemonstrationen auf. Der ganze Zorn auf die kaiserlichen Obrigkeiten entlud sich. Der Matrose Richard Stumpf notierte in seinem Tagebuch: Jahrelang aufgehäuftes Unrecht hat sich zu gefährlichem Sprengstoff verwandelt und detoniert schon hier und dort mit heftiger Gewalt. Obwohl nur vereinzelt radikale politische Forderungen laut wurden, saß den Regierenden die Angst vor der bolschewistischen Revolution im Nacken. Seit ein paar Wochen waren auch einige Vertreter der SPD an der Macht im Reich beteiligt, so wie es Ludendorff gewollt hatte. Aller Augen richteten sich nun auf die Mehrheitssozialdemokraten. Eben noch als vaterlandslose Gesellen beschimpft, trauten die alten Führungsschichten des Kaiserreichs am ehesten der SPD zu, die revolutionäre Welle in ruhige Bahnen zu lenken. Und die Sozialdemokraten unternahmen alles, um dieser Erwartung gerecht zu werden. Trotz ihrer scharfen Kritik an den vordemokratischen Verhältnissen in Deutschland waren sie über die Jahre in die alte politische Ordnung hineingewachsen. Nichts lag ihnen ferner als der soziale Umsturz, zumal sie das russische Beispiel der blutigen Oktoberrevolution abschreckte. Am 9. November 1918 erreichten die revolutionären Unruhen die Reichshauptstadt Berlin. Massen bewaffneter Arbeiter und Soldaten zogen mit roten Fahnen zum Regierungsviertel. Noch immer wollte Wilhelm II. Nicht wahrhaben, dass seine Zeit abgelaufen war. Er denke gar nicht daran, abzudanken, versuchte er sich dem Drängen des Kanzlers Prinz Max von Baden zu widersetzen und nahm noch einmal den Mund voll. Werdet ihr nicht anderen Sinnes, so komme ich mit meinen Truppen nach Berlin und schieße die Stadt zusammen. Das war eine leere Drohung. Längst hatte Wilhelm mit Gefolge die Reichshauptstadt verlassen, in der Hunderttausende aufbegehrten. Jetzt handelte der Kanzler auf eigene Faust und ließ am Vormittag des 9. November eine Erklärung verbreiten. Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen. Damit waren die Würfel gefallen. Über Nacht floh Wilhelm II. Ins holländische Exil. Nicht ohne seinen undankbaren Untertanen einen letzten Abschiedsgruß zu hinterlassen. Das deutsche Volk ist eine Schweinebande. Prinz Max von Baden übertrug die Regierungsgeschäfte dem SPD-Politiker Friedrich Ebert, der mit Vertretern seiner Partei und der USPD den Rat der Volksbeauftragten bildete. Der ehemalige Sattler Ebert war ein ruhiger Mann, der Chaos hasste und Ordnung liebte. Auf keinen Fall wollte er, dass über Deutschlands politische Zukunft auf der Straße entschieden würde. Doch die Ereignisse in Berlin begannen sich zu überschlagen. Und die Sozialdemokraten mussten aufpassen, dass ihnen die Fäden nicht aus der Hand glitten. Am Mittag des 9. November wurde bekannt, dass der Spartakistenführer Karl Liebknecht entschlossen war, noch an diesem Tag die Räterepublik auszurufen. Ging es nach dem Willen dieser radikalen linken Minderheit, sollten in Deutschland nach dem Beispiel der russischen Oktoberrevolution Arbeiter- und Soldatenräte die direkte Macht übernehmen. Daraufhin ergriff Eberts Parteifreund Philipp Scheidemann die Initiative. Von SPD-treuen Arbeitern bestärkt, verkündete er der jubelnden Menge von einem Fenster des Reichstags aus: Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Als Ebert vom Alleingang Scheidemanns erfuhr, brüllte er ihn wütend an: Du hast kein Recht, die Republik auszurufen. Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das entscheidet eine Konstituante. Damit meinte er eine verfassunggebende Nationalversammlung. Zwei Stunden später stand Liebknecht auf dem Balkon des Kaiserschlosses und forderte seine Anhänger auf, für die freie sozialistische Republik Deutschland und die Weltrevolution zu kämpfen. Parlamentarische Demokratie oder Räterepublik? Die entscheidende Frage war, wie Eberts Sozialdemokraten, hinter denen rund 12 Millionen Anhänger und ein Großteil der Bevölkerung standen, die Gunst der revolutionären Stunde nutzen würden, um mit der Vergangenheit gründlich zu brechen. Unter dem Druck der Ereignisse waren binnen weniger Tage in sämtlichen deutschen Einzelstaaten seit Jahrhunderten herrschende Fürstengeschlechter einfach von der Bühne abgetreten. Den Anfang machte, noch vor der Flucht des Kaisers, der bayerische König Ludwig III. Aufgebrachte Untertanen hatten ihm eine Warnung zukommen lassen, eine tote Katze mit einem Zettel um den Hals, auf dem stand: Ludwig, schaffe Wandel hier, sonst geht's dir wie dem Katzentier. Bei Nacht und Nebel verließ seine Majestät am 7. November im Auto heimlich die Landeshauptstadt München und versteckte sich in den Bergen. Während in München der Journalist und USPD-Politiker Kurt Eisner an der Spitze des Arbeiter- und Soldatenrates Bayern kurzerhand zum Freistaat erklärte, setzten Ebert und seine Verbündeten im Rat der Volksbeauftragten alle Hebel in Bewegung, um den Einfluss der Rätebewegung einzudämmen. Sie sahen die Gefahr eines Bürgerkriegs, falls extreme Kräfte auf der Linken die Oberhand gewinnen sollten. Eine Revolution wie in Russland oder gar eine im Namen des Proletariats errichtete kommunistische Diktatur wollten in der Rätebewegung allerdings ohnehin nur die wenigsten. Ihren Vertretern ging es um Kontrolle und Mitwirkung beim Aufbau eines neuen Staates. Sie forderten mehr direkte Demokratie, wobei freilich unklar blieb, wie dies genau aussehen sollte. Ebert aber zog aus übertriebener Furcht vor der bolschewistischen Bedrohung die Zusammenarbeit mit den alten Mächten vor. General Wilhelm Groener, der Nachfolger Ludendorffs in der obersten Heeresleitung, sicherte Ebert noch am Abend des 9. November die Unterstützung des Heeres bei der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung und im Kampf gegen bolschewistische Aufrührer zu. Ebert ging auf das Angebot ein, war damit doch seine Regierung von der bewaffneten Macht anerkannt worden. Mit ihr im Rücken und mit Hilfe der gemäßigten und mehrheitlich sozialdemokratischen Arbeiter- und Soldatenräte hätte die Regierung aus SPD und USPD wenigstens einigen Veränderungen zum Durchbruch verhelfen können, die für eine künftige Demokratie unerlässlich waren. Doch nichts geschah in dieser Richtung. Die Schützen der untergegangenen Monarchie waren überwiegend noch in Amt und Würden und sie blieben es. Dies war kein Signal für einen Neubeginn. Zum Teil freilich auch verständlich, weil das öffentliche Leben in Deutschland sonst womöglich zusammengebrochen wäre. So konnte der Theologe Ernst Troeltsch einen Tag nach den dramatischen Ereignissen vom 9. November beobachten, dass für das bürgerliche Publikum vieles wie gewohnt weiterlief. Die Sonntagsspaziergänger im Berliner Grunewald seien zwar etwas gedämpft gewesen, wie Leute, deren Schicksal irgendwo weit in der Ferne entschieden wird, aber doch beruhigt und behaglich, dass es so gut abgegangen sei. Trambahnen und Untergrundbahnen, so Troeltsch, gingen wie sonst. Das Unterpfand dafür, dass für den unmittelbaren Lebensbedarf alles in Ordnung war. Auf allen Gesichtern stand geschrieben, die Gehälter werden weitergezahlt. Ebert wollte alle weiterreichenden politischen Entscheidungen einer verfassunggebenden Nationalversammlung überlassen. Das war demokratisch gedacht und entsprach damals zweifellos dem Willen der meisten Deutschen. Diese Zurückhaltung musste jedoch bei den entschiedenen Gegnern des demokratischen Umbruchs die Überzeugung wachsen lassen, dass die alten Zeiten keineswegs unwiderruflich vorbei waren. Die Bemühungen des staatstreuen Sozialdemokraten, so wenig Revolution wie möglich zuzulassen, hatten indes noch einen anderen Grund. Ebert befürchtete bei einer fortschreitenden Radikalisierung den Zerfall des Reichs und einen Einmarsch der alliierten Westmächte. Mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags am 11. November in dem französischen Städtchen Compiègne war diese Gefahr vorerst gebannt. Damit ging der Erste Weltkrieg zu Ende, der beispielloses Elend über die Völker gebracht hatte. Ihm waren rund 10 Millionen Soldaten zum Opfer gefallen, darunter 2 Millionen Deutsche. Und die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie der amerikanische Diplomat George F. Kennan den Ersten Weltkrieg bezeichnet hat, fraß sich wie ein Krebsgeschwür ins Land der Verlierer und zeugte dort weiter Gewalt. Im Dezember 1918 folgte der erste allgemeine Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands dem Antrag der Mehrheitssozialdemokraten und sprach sich für Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 aus. Kurz darauf brachen in Berlin blutige Unruhen aus. Am 30. Dezember 1918 gründeten die Anhänger des Spartakusbundes mit gleichgesinnten Linksradikalen die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, die sich auf die Väter des Kommunistischen Manifests Karl Marx und Friedrich Engels berief. Ihr erklärtes Ziel, der gewaltsame Sturz der Regierung Ebert Scheidemann und die Errichtung der Diktatur des Proletariats nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution. Ein Aufstandsversuch in Berlin, wenige Tage später, wurde von dem sozialdemokratischen Volksbeauftragten Gustav Noske mit Unterstützung rechter Kampfverbände, den sogenannten Freikorps, niedergeschlagen. An der schlecht vorbereiteten Aktion waren nur ein paar tausend radikale Spartakisten beteiligt. Die KPD-Führer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg hatten sich erst nach anfänglichem Zögern den Aufständischen angeschlossen. Rosa Luxemburg, die an die Macht der Massen glaubte, war es zuvor nicht gelungen, die wenigen Gewaltbereiten zurückzuhalten. Die sozialistische Revolution konnte ihrer Ansicht nach nur das Werk der Mehrheit der Arbeiter, nicht aber das einer bewaffneten Minderheit sein. Solche Unterschiede spielten für die Sieger über die Januaraufständischen freilich keine Rolle. Schon rächte sich, dass der Sozialdemokrat Noske die weit rechts stehenden Freikorps mobilisiert hatte, um die Spartakisten zu bekämpfen. Diesen vom Krieg geprägten Männern war der demokratische Umbruch an sich verhasst, dem sie die Niederlage Deutschlands anlasteten, und sie wollten Vergeltung. Am 15. Januar wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verhaftet. Hauptmann Waldemar Papst, der die Aktion befehligte, gab Anweisung, die beiden auf dem Weg ins Untersuchungsgefängnis umzubringen. Es sollte so aussehen, als wäre Liebknecht auf der Flucht und Rosa Luxemburg aus einer erregten Menschenmenge heraus erschossen worden. Kurz darauf führten Soldaten aus der Truppe von Papst den blutigen Auftrag aus, der nichts anderes als politischer Mord war. Die Verantwortlichen wurden später vor Gericht teils freigesprochen, denjenigen, die milde Haftstrafen erhielten, verhalfen Gesinnungsfreunde zur Flucht. Das Häuflein Kommunisten in Berlin hatte mit seinem fehlgeschlagenen Aufstand die Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung vergeblich zu verhindern versucht. Am 19. Januar 1919 gaben zum ersten Mal in der deutschen Geschichte Frauen und Männer gleichberechtigt ihre Stimmen ab, um nach dem Untergang der Monarchie die neue Volksvertretung aus der Taufe zu heben. Stärkste Fraktion wurde die SPD mit 37,9%. Unter Einschluss des katholischen Zentrums und der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, der DDP, kamen die Kräfte, die für den Sieg der parlamentarischen Demokratie standen, auf eine Mehrheit von 76%. Das war nach den vorangegangenen Wirren ein hoffnungsvolles Zeichen für die junge Republik. Fast auf den Tag genau, 48 Jahre nach der Gründung des Deutschen Reichs, bestimmte nun das Volk seine Geschicke selbst. Hatten die Deutschen ihren Kaiser als souverän abgelöst. Die Einheit in Freiheit schien erreicht, doch von innerem Frieden konnte keine Rede sein. Der Sozialdemokrat Gustav Noske hatte im Einverständnis mit Regierungschef Ebert auf ehemalige Sozialdemokraten schießen lassen. Das sollte sich in den kommenden Jahren als schwere Belastung für den neuen Staat erweisen. Republik- und demokratiefeindliche Kräfte von rechts außen waren dem Demokraten Ebert und dessen Regierung zur Seite gesprungen und fühlten sich dadurch schon wieder ermutigt. Der Weltkrieg hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen, Hunger, Not und Verzweiflung nach sich gezogen. Noch war an die Stelle der ganz plötzlich entschwundenen alten Ordnung nichts Neues getreten, das den entwurzelten Menschen Halt geben konnte. Noch fehlte eine neue Verfassung und das Schwerste stand Deutschland erst bevor: Friedensverhandlungen mit den westlichen Siegermächten. Fünftes Kapitel: Ungeliebte Freiheit, die Republik von Weimar. Stürmische Zeiten 1919 bis 1923. Nur rund 14 Jahre sind der ersten deutschen Republik beschieden gewesen. Dann konnten ihre Totengräber, die sie unermüdlich und hasserfüllt bekämpft hatten, triumphieren und der Freiheit den Garaus machen. Was folgte, war die Diktatur Adolf Hitlers, der Deutschland in den Untergang führte und mit dessen Namen sich unauslöschlich die beispiellose Vernichtung der europäischen Juden verbindet. Im Rückblick mag es so erscheinen, als hätte der Staat von Weimar gegen seine Feinde von links und rechts nie auch nur den Hauch einer Chance gehabt. Aber war das Scheitern der Demokratie wirklich unausweichlich? Und wie konnte es geschehen, dass in so kurzer Zeit ein Herumtreiber, der sich zum Künstler berufen fühlte, zur Hoffnung für Millionen Deutsche, ja zum vermeintlichen Heilsbringer wurde, indem er die Erlösung von allen Übeln versprach? Fragen, die bis heute beunruhigen, weil sie daran erinnern, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind, sondern von Menschen gewollt und verteidigt werden müssen. Das Ende war der Weimarer Republik nicht in die Wiege gelegt. Aus dem Chaos der Nachkriegsjahre, in denen ihr Schicksal mehr als einmal auf der Kippe stand, ging sie zunächst sogar gestärkt hervor. Erst nach 1929, mit Beginn der Weltwirtschaftskrise, bekamen die zerstörerischen Kräfte so viel Auftrieb, dass sich der Weg in den Abgrund abzuzeichnen begann. Kam dann, was folgte, zwangsläufig? Nicht unbedingt, denn es waren Entscheidungen und Fehleinschätzungen verantwortlicher Staatsmänner und Politiker, die schließlich das Verhängnis heraufbeschworen. Unter einem Geburtsfehler allerdings litt die Weimarer Republik von Anfang bis Ende. Es mangelte ihr an Freunden, die entschlossen für Demokratie und Freiheit eintraten. Und ihre zu wenigen Anhänger standen in einem Abwehrkampf, in dessen Verlauf sie sich das Gesetz des Handelns allzu oft von anderen vorschreiben ließen, statt das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Nationalversammlung und Verfassungsgebung. Schon die Wahl des Ortes, an dem die Nationalversammlung zusammentrat, um einen Verfassungsentwurf auszuarbeiten und dem die erste deutsche Republik ihren Namen verdankte, verriet etwas von dieser Schwäche. Zwar verkörperte Weimar, die Stadt der Dichterfürsten Goethe und Schiller, geistige Überlieferungen, mit denen sich eine junge Demokratie durchaus schmücken konnte. Statt an Kadavergehorsam und Militärdrill zu erinnern, sollte Deutschland in den Augen der Welt fortan mit dem Geist von Weimar verbunden sein, hoffte das neue Staatsoberhaupt Reichspräsident Friedrich Ebert. Aber den Ausschlag für die thüringische Kulturperle hatte wohl gegeben, dass sich die Parlamentarier in der Reichshauptstadt Berlin bedroht fühlten. Tatsächlich wurden die Verfassungsberatungen, die im Februar 1919 begannen und bis zum Sommer des Jahres dauerten, von Streiks und revolutionären Unruhen in verschiedenen Teilen Deutschlands begleitet. Sie entsprangen der Unzufriedenheit über den bisherigen Verlauf der Revolution. Blieb denn, marxistisch betrachtet, im Grunde nicht alles beim Alten? An den Eigentumsverhältnissen und der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel, für Marx und dessen Schüler Kern der kapitalistischen Ordnung, wurde doch nicht gerüttelt. Zumal nicht von der neuen Regierung aus SPD, Zentrum und DDP unter dem Reichsministerpräsidenten Scheidemann, der sogenannten Weimarer Koalition. Bereits in den Tagen der Novemberrevolution hatten Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Pakt geschlossen, der in die Gründung einer Zentralarbeitsgemeinschaft mündete. Um der Gefahr eines sozialistischen Umsturzes vorzubeugen, einigten sich der Schwerindustrielle Hugo Stinnes und der Vorsitzende der Freien Gewerkschaften Karl Legien auf ein Abkommen, das deutlich die Handschrift der Arbeiterbewegung trug. Danach wurden die Gewerkschaften als ausschließlich berechtigte Interessenvertretung der Arbeitnehmerseite anerkannt. Tarifverträge über Löhne und Arbeitsbedingungen waren Verhandlungssache zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Damit war die Koalitionsfreiheit, also das Recht von Arbeitern und Angestellten, sich zusammenzuschließen, um für ihre Belange zu kämpfen, nachdrücklich bestätigt worden. Hinzu kam die Einführung des 8-Stunden-Tages bei vollem Lohnausgleich. Alles in allem Errungenschaften, für die die Gewerkschaften seit ihrem Aufstieg zur Massenbewegung nach 1890 lange gestritten hatten. Noch mehr aber zahlte sich das Stinnes-Legien-Abkommen für das Arbeitgeberlager aus, weil es mit Billigung der Gewerkschaften Sozialisierungsbestrebungen oder andere einschneidende Änderungen der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung praktisch ausschloss. Nicht wenige empfanden das als Verrat an der Sache des Sozialismus und begehrten auf. Den in den ersten Monaten des Jahres 1919 ausbrechenden Streiks begegnete die Regierung teilweise mit dem Einsatz von Militär und stützte sich dabei wiederum auf Freikorpstruppen, jene Verbände, die aus rechtsradikalen und republikfeindlichen Kreisen immer mehr Zulauf erhielten. Allein in Berlin kamen bei diesen gewaltsamen Auseinandersetzungen im März rund 1000 Menschen ums Leben. Ihren Höhe- und Wendepunkt aber erreichten die revolutionären Unruhen in der bayerischen Landeshauptstadt München. Dort wurde, nach der Ermordung des Ministerpräsidenten Kurt Eisner durch einen adligen Offizier, Anfang April eine Räterepublik ausgerufen. Eisner, ein volksnaher USPD-Politiker, war bei seinen Gegnern als Jude und Pazifist verhasst gewesen. Das Attentat heizte die politische Stimmung auf und ermunterte allerlei Abenteurer zum Aufstand. An der Spitze der Bewegung stand der Lehrer Ernst Niekisch, der den gewählten Landtag für aufgelöst und die rechtmäßige Regierung für abgesetzt erklärte. Große Folgen hatte das nicht. Eine kurze Zeit lang spielten Niekisch und seine Mitstreiter, eine Ansammlung bunter Gestalten aus der Münchner Künstler- und Literatenszene, ein Stück aus dem Tollhaus, das Räterepublik hieß. Das ganze Theater dauerte gerade mal eine Woche. Dann übernahmen entschlossene Kommunisten auf eigene Faust das Kommando und verkündeten die Diktatur des Proletariats. In einem Aufruf hieß es: Die Sonne der Weltrevolution ist aufgegangen. Es lebe die Weltrevolution. Es lebe die Bayerische Räterepublik. Es lebe das Proletariat. Es lebe der Kommunismus. Nun eilte der Mehrheitssozialdemokrat Gustav Noske, mittlerweile Reichswehrminister, der nach Bamberg ausgewichenen Landesregierung zu Hilfe und schickte Truppen gegen die von den Kommunisten aufgebaute Rote Armee. Unterstützt von Freikorpskämpfern rückten insgesamt rund 35.000 Mann gegen München vor. Nachdem Berichte über die Hinrichtung von 10 Geißeln durch die Aufständischen die Runde gemacht hatten, drangen am 1. Mai Freikorps-Einheiten in die Stadt ein und richteten ein Blutbad an. Dass bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik 606 Menschen zu Tode kamen, hatte mit Vergeltung nichts mehr zu tun. Wer immer ihnen verdächtig erschien, den erschossen die rechtsnationalistischen Söldner. Wieder hatte es sich als verhängnisvoll erwiesen, dass die Reichsregierung bei ihrem Versuch, dem Linksradikalismus die Stirn zu bieten, Kräften freie Hand ließ, die mit dem Staat von Weimar und dessen neuer demokratischer Verfassung nichts im Sinn hatten. Diese Verfassung wurde nach langen Auseinandersetzungen am 31. Juli 1919 in der Nationalversammlung mit der Mehrheit von SPD, Zentrum und DDP verabschiedet. Dagegen stimmten die USPD, die Deutschnationale Volkspartei, DNVP, in der konservative Monarchisten und der preußische Landadel eine neue politische Heimat gefunden hatten, sowie die Nationalliberalen, die nun als Deutsche Volkspartei, DVP, auftraten. Die Weimarer Reichsverfassung enthielt Zeitgemäßes und atmete doch in vielem den Geist des 19. Jahrhunderts. Der sozialdemokratische Reichsinnenminister Eduard David feierte das Werk als Anleitung für die demokratischste Demokratie der Welt. Das war richtig und falsch zugleich. Es traf zu, dass in Deutschland jetzt das vom ganzen Volk gewählte Parlament, der Reichstag, das Sagen hatte. Er übte die Gesetzgebung aus und konnte der Regierung mehrheitlich das Misstrauen aussprechen und sie damit stürzen. Preußen übernahm das allgemeine und gleiche Wahlrecht und büßte überdies seine beherrschende Stellung in der Ländervertretung ein, dem neuen Reichsrat. Dessen Einfluss auf die Reichspolitik war längst nicht mehr so groß wie die des Bundesrats zu Kaiserszeiten. Mit 2/3 Mehrheit konnte er vom Reichstag überstimmt werden. Volksentscheide sollten die repräsentative Demokratie, also die Herrschaft des Volkes, durch gewählte Vertreter für die Mitwirkung aller an politischen Entscheidungen öffnen. In einem Kapitel über Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen knüpften die Weimarer Verfassungsväter bewusst an bürgerliche Freiheitsforderungen aus der Revolution von 1848 an. Das Staatsoberhaupt, der Reichspräsident, sollte direkt vom Volk gewählt werden. Das sah sehr demokratisch aus, war es im Grunde aber nicht. Vielmehr schwebte den Befürwortern dieser Idee ein Ersatzkaiser vor, der über den Parteien stehen und den Einfluss des Parlaments beschränken sollte. Nicht der Reichstag wählte den Reichskanzler, sondern der Reichspräsident ernannte ihn. Mit seinem Recht zur Auflösung des Parlaments konnte das Staatsoberhaupt zudem verhindern, dass die Abgeordneten dem Kanzler oder einem seiner Minister ihr Vertrauen entzogen. Doch damit nicht genug. Im Artikel 48 räumte die Verfassung dem Reichspräsidenten außerordentliche Vollmachten ein. Danach durfte er in Krisenzeiten ohne Zustimmung des Reichstags mit sogenannten Notverordnungen regieren. Die Machtfülle dieses Amtes musste sich nicht zum Nachteil der parlamentarischen Demokratie auswirken, solange ein republiktreuer Politiker wie Friedrich Ebert an der Spitze des Staates stand. Was aber, wenn dafür keine Gewähr mehr bestand und das Gemeinwesen obendrein in Gefahr geriet? Kritiker sahen das Unheil voraus. Bei den Beratungen des Verfassungsentwurfs am 28. Februar hatte der SPD-Sprecher Richard Fischer bereits gewarnt: Wir müssen mit der Tatsache rechnen, dass eines Tages ein anderer Mann aus einer anderen Partei, vielleicht aus einer reaktionären, staatsstreichlüsternen Partei, an dieser Stelle stehen wird. Gegen solche Fälle müssen wir uns doch vorsehen. So sehr die Weimarer Verfassung ein Dokument der Freiheit war, das vieles von dem verankerte oder wenigstens anschob, wofür immer mehr Deutsche seit 1848 erst gegen den Widerstand Bismarcks, dann im Obrigkeitsstaat Wilhelms II. Gekämpft hatten, sie war nicht dagegen gefeit, aus den Angeln gehoben zu werden, sei es von einer autoritären Führerfigur im Amt des Reichspräsidenten, sei es von radikalen Mehrheiten im Reichstag. Denn auf unantastbare Schutzbestimmungen zur Wahrung ihrer Geltung hatten die Väter der bislang besten deutschen Verfassung verzichtet. Eine folgenreiche Unterlassung. Es war von hoher symbolischer Bedeutung, dass die Nationalversammlung verbissen um eine neue Reichsflagge stritt. Die Abgeordneten von DNVP, DVP, aber auch zahlreiche Vertreter der DDP und des Zentrums wollten an Schwarz-Weiß-Rot, den Farben des Kaiserreichs, festhalten. Nach langem Hin und Her kam ein mühsam ausgehandelter Kompromiss heraus. Die SPD konnte zwar Schwarz-Rot-Gold seit der Revolution von 1848 die Symbolfarben der deutschen National- und Freiheitsbewegung auf der Reichsfahne durchsetzen, wirklich bindend war dies aber nicht. Es gab zahlreiche Ausnahmen. Ein ähnlich zwiespältiges Schicksal sollte auch der Nationalhymne beschieden sein. Als sie 1922 von Friedrich Ebert als Reichspräsident eingeführt wurde, bis dahin gab es, anders als etwa in Frankreich oder England, in Deutschland keine offizielle Nationalhymne, knüpfte der Sozialdemokrat damit bewusst an die Tradition der Einheits- und Freiheitsbewegung von 1848 an. Das Lied der Deutschen, aus dem Jahr 1841 nach dem Text von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und der Musik von Joseph Haydn, beschwor in der dritten Strophe Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, republikanisch-demokratische Werte. In nationalistischen Kreisen und ganz besonders bei den Nazis im Dritten Reich aber zählten nur die Zeilen der ersten Strophe, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Als das Lied der Deutschen 1841 entstand, waren Maas, Memel, Etsch und Belt Grenzflüsse des Deutschen Bundes, den es seit 1866 nicht mehr gab. Ihre Erwähnung hatte ursprünglich nichts mit Gebietsansprüchen zu tun, sondern es war ein Aufruf an das Volk der Deutschen, die Klein- und Vielstaaterei hinter sich zu lassen und nach Einheit in Freiheit zu streben. Nur deshalb hieß es Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Das unterschied die nationale Bewegung im frühen 19. Jahrhundert vom aggressiven Nationalismus späterer Zeiten, dem es ausschließlich um deutsche Machtausdehnung ging. Der Versailler Friedensvertrag. Und dieser Nationalismus, aufgeblüht in Kaiserreich und Weltkrieg, erhob, kaum war die Monarchie zusammengebrochen, sein Haupt aufs Neue. Kein Jahr war seit der Niederlage Deutschlands vergangen und schon verspürten diejenigen Kräfte wieder Auftrieb, die dafür verantwortlich gewesen waren. Und sie lasteten dem neuen Staat von Weimar an, was sie selbst durch ihre maßlose und selbstzerstörerische Kriegspolitik heraufbeschworen hatten, den Friedensvertrag von Versailles. Gewiss, die Bedingungen der Entente-Mächte waren hart, aber die Deutschen konnten von Glück reden, dass ihr Reich nicht zerschlagen wurde. So hätte es Frankreich, dessen Außenministerium diesen Vorschlag machte, am liebsten gehabt. Doch Großbritannien und die USA bremsten den Verbündeten. Der Vertrag von Versailles war gleichwohl ein Friedensschluss, wie ihn nur Sieger durchsetzen können. Ob er weitsichtig war, darf bezweifelt werden. Aber wäre die deutsche Seite im umgekehrten Falle wohl zurückhaltender gewesen? Der Diktatfrieden von Brest-Litowsk, den die Reichsführung den Bolschewiki 1918 abgezwungen hatte, lässt das Gegenteil vermuten. Denn er sah nichts anderes vor als die Errichtung eines deutschen Ostimperiums bis weit nach Russland hinein. Doch wer mochte im Frühjahr und Sommer 1919 schon solche Vergleiche ziehen? Nach dem Versailler Vertrag verlor Deutschland seine wenigen Kolonien und musste Elsass-Lothringen, den alten Zankapfel, an Frankreich abtreten. Das Saargebiet sollte für 15 Jahre dem Völkerbund unterstellt werden, jener internationalen Staatenorganisation, die nach dem Ersten Weltkrieg mit Sitz in Genf gegründet wurde, um den Weltfrieden zu sichern. Danach war, wie für andere Gebiete auch, eine Volksabstimmung über die Zugehörigkeit der Saarbewohner vorgesehen. Links des Rheins blieben die Franzosen zunächst Besatzungsmacht. Später sollte dort ein militärfreies Gebiet entstehen. Besonders schmerzhaft waren die Gebietsabtretungen im Osten. Oberschlesien und der größte Teil Westpreußens fielen an den wiederentstandenen polnischen Staat. Dadurch wurde Ostpreußen durch einen polnischen Korridor bis zur Ostsee vom übrigen Reich getrennt. Militärisch wurde Deutschland nur ein Heer von 100.000 Mann zugestanden und die Wehrpflicht außer Kraft gesetzt. Und es zeichneten sich darüber hinaus erdrückende Reparationslasten ab, die das Reich als Verlierer für die Kriegsschäden bezahlen sollte. Die genaue Summe lag noch nicht fest, aber die wirtschaftlichen Verluste waren schon jetzt enorm. Deutschland verlor ein Drittel seiner Kohle und drei Viertel seiner Erzvorräte. Ferner rund ein Fünftel seiner Stahl- und Eisenproduktion und fast die Hälfte der Hochöfen. Begründet wurde diese Bürde von den Siegermächten mit dem Artikel 231 des Versailler Vertrags. Danach traf Deutschland die Alleinschuld am Krieg. Deshalb sollte es für alle Schäden und Folgen aufkommen. Das mochte eine übertrieben einseitige Sicht der Dinge sein, aber es entsprach doch insofern der Wahrheit, als das Kaiserreich durch seine aggressive und verfehlte Außenpolitik den Ersten Weltkrieg ganz maßgeblich und sehenden Auges mit heraufbeschworen hatte. Nur einige wenige indes erkannten dies in Deutschland. Bis weit in die Reihen der Sozialdemokraten herrschte helle Empörung über den Schmachfrieden. Reichsministerpräsident Scheidemann rief: Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt? Aber es war Parteien, Verbänden und einflussreichen Personen auf der extremen Rechten vorbehalten, aus dem Schanddiktat von Versailles und der Kriegsschuldlüge, wie sie es nannten, eine innenpolitische Waffe gegen den Staat von Weimar zu schmieden, den sie hassten und den sie zerstören wollten. Und sie wussten genau, auf wen sie zielten. Die Novemberverbrecher, jene Politiker also, die dem deutschen Heer angeblich in den Rücken gefallen waren und Niederlage und Revolution verschuldet haben sollten, tatsächlich aber in der Stunde der Not Verantwortungsbereitschaft gezeigt hatten. Nicht anders auch bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags, zu der Reichsaußenminister Hermann Müller von der SPD und der Reichspostminister Johannes Bell vom Zentrum am 28. Juni 1919 nach Versailles anreisten. Das war als Demütigung gedacht, denn der feierliche Akt fand im Spiegelsaal des Schlosses Ludwigs XIV. Statt, dort, wo im Januar 1871 Wilhelm I. zum deutschen Kaiser ausgerufen worden war. Hätten die Deutschen ihre Unterschrift verweigern können? Nein, denn dann wären die alliierten Truppen weiter vorgerückt und militärischen Widerstand hielt die oberste Heeresleitung, wie General Gröner wissen ließ, für aussichtslos. Im Übrigen muss, entgegen der propagandistischen Hetze von rechts, festgehalten werden, dass das Deutsche Reich trotz der ihm auferlegten Lasten ein hochindustrialisiertes und zugleich das bevölkerungsreichste Land Europas blieb und dass ein Wiederaufstieg in den Kreis der Großmächte überdies keineswegs ausgeschlossen war. Der Feind steht rechts. 1919 war die Republik durch linksrevolutionäre Aufstandsversuche herausgefordert worden. Ein Jahr später kam die Machtprobe mit der wiedererstarkten Rechten. Es sollte nicht die letzte sein. Und dabei zeigte sich, dass die Gefahr von jenen Kräften drohte, die zwar die Linke bekämpft, aber für den Staat von Weimar nur Verachtung übrig hatten, den Freikorpsverbänden. Einige führende Militärs und Politiker, an der Spitze Wolfgang Kapp und der Generalfreiherr von Lüttwitz, sahen die Stunde gekommen, die Republik zu stürzen und eine Diktatur zu errichten. Kapp war schon in der Deutschen Vaterlandspartei aktiv gewesen, einer im Krieg ins Leben gerufenen Sammlungsbewegung radikaler Antisemiten, die Stimmung für den Siegfrieden machen sollten und sich mit aller Macht gegen demokratische Veränderungen stemmten. Doch die Verschwörer verrechneten sich. Zwar rückten Freikorps-Truppen die Brigade Erhard am 13. März 1920 in Berlin ein, doch der selbsternannte Kanzler Kapp blieb ein König ohne Land. Die rechtmäßige Regierung, einschließlich des Reichspräsidenten Ebert, wich zunächst nach Dresden, dann nach Stuttgart aus und rief gemeinsam mit den Gewerkschaften im Reich zum Generalstreik auf. Und der wurde massenhaft befolgt. Arbeiter, Angestellte und Beamte leisteten passiven Widerstand gegen die Putschisten und legten weite Teile des öffentlichen Lebens lahm. Nach wenigen Tagen waren Kapp und seine Helfer mit ihrem Latein am Ende und gaben auf. Viel Grund zur Freude hatten die Verteidiger der Republik indes nicht. Erstens ging der Streik im Ruhrgebiet in einen von der KPD unterstützten bewaffneten Arbeiteraufstand über, den mit äußerster Gewalt auch Verbände niederschlugen, die eben noch an der Seite des Verschwörers Kapp marschiert waren. Noch mehr beunruhigen aber musste, dass die Reichswehr nicht bereit gewesen war, die Regierung zu schützen. Dass die Republik auf schwachen Füßen stand, zeigte sich bei der Reichstagswahl im Frühsommer 1920, 3 Monate später. Die den neuen Staat bejahende Weimarer Koalition aus SPD, Zentrum und DDP verlor ihre Mehrheit. Dagegen legten seine Gegner von rechts und links, DVP, DNVP und USPD, erheblich zu. Das Ergebnis war eine Niederlage für die gemäßigten Kräfte, die versucht hatten, Deutschland aus Krieg und Revolution herauszuführen und in ein ruhigeres, parlamentarisch-demokratisches Fahrwasser zu lenken. Gesiegt hatten die Enttäuschten, die nicht zur politischen Mitte fanden und ins linke oder rechte Lager abwandelten. Die Abkehr so vieler von dem jungen Staat hätte den Siegermächten zu denken geben müssen, denn sie barg die Gefahr eines ständigen Unruheherdes in der Mitte Europas, eine Aussicht, die nicht im Interesse Großbritanniens, Amerikas und Frankreichs liegen konnte. Dennoch waren sie nicht bereit, die Reparationslasten für Deutschland zu mindern und setzten die wechselnden Kabinette unter Führung bürgerlicher Politiker immer stärker unter Druck. 132 Milliarden Goldmark sollte das Reich nach und nach aufbringen, eine astronomische Summe, die eine wirtschaftliche Erholung auf Jahrzehnte ausschloss. Weigerte sich die deutsche Seite zu zahlen, drohte die Besetzung des Ruhrgebiets. In dieser verzweifelten Lage griffen die verantwortlichen Politiker zu einer Taktik mit gefährlichen Folgen. Sie taten alles, um den Forderungen der Sieger nachzukommen und ließen dazu neues Geld ohne Deckung drucken. Ohnehin war durch den auf Pump finanzierten Krieg das Geld in Deutschland im Laufe der Jahre immer weniger wert geworden. Nun aber ging diese Entwicklung in eine galoppierende Inflation über, die eine gewaltige Umverteilung des Volksvermögens und wachsende Not mit sich brachte. Wer nichts außer Geld und vielleicht seinen Ersparnissen besaß, stand plötzlich mit leeren Händen da. Gut dran waren dagegen die Eigentümer von Sachwerten wie Häuser oder Fabriken. Millionen von Deutschen, die eben noch ihre wirtschaftliche Existenz gesichert glaubten, gerieten in einen bis dahin für unvorstellbar gehaltenen Abwärtszug, während clevere und die Situation ausnutzende Geschäftsleute wie etwa der Industrielle Hugo Stinnes in kurzer Zeit zu märchenhaftem Reichtum kamen. Mit der sogenannten Erfüllungspolitik sollte den Siegermächten vor Augen geführt werden, dass deren Forderungen Deutschland ins Elend stürzten. Es war die Hoffnung auf bessere Einsicht, von der sich die Staatsmänner der Weimarer Republik dabei leiten ließen. Doch noch blieben die Alliierten unbeeindruckt. Das wusste natürlich auch die immer radikaler auftretende Rechtsopposition. Doch statt aus staatspolitischer Verantwortung diejenigen zu stützen, die nach Auswegen aus dieser dramatischen Lage suchten, bezichtigten die Republikfeinde die von ihnen sogenannten Erfüllungspolitiker des Verrats am Vaterland und verfolgten sie mit ihrem ganzen Hass. Dabei schreckten die extremen Nationalisten auch vor politischem Mord nicht zurück. Das erste prominente Opfer war der Zentrumspolitiker und Reichsfinanzminister Matthias Erzberger, der am 11. November 1918 den Waffenstillstand mit unterzeichnet hatte. Am 26. August 1921 erschossen ihn 2 Mitglieder militärischer Geheimbünde. Insgesamt brachten rechtsradikale Attentäter bis 1924 mehr als 400 politische Gegner um. Nur in 70 Fällen gab es Verurteilungen. Oft konnten die Täter entkommen, gingen straffrei aus oder wurden bald schon wieder auf freien Fuß gesetzt. Ganz anders urteilte die Justiz, wenn es um Verbrechen der Linken ging. Für 22 Morde ergingen 10 Todesurteile. 3-mal wurde lebenslänglich verhängt. Alle anderen Angeklagten kamen für 15 Jahre hinter Gitter. Auch in der Rechtsprechung, einer entscheidenden Säule im demokratischen Staat, gaben alte Kräfte und neue Feinde der Republik den Ton an, die auf dem rechten Auge blind waren oder nicht sehen wollten. Am 24. Juni 1922 fuhr Walter Rathenau, ehemaliger Präsident der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, kurz AEG genannt, und mittlerweile Reichsaußenminister, im offenen Auto zu seinem Berliner Amtssitz. Ein Wagen folgte dem Politiker und überholte plötzlich. 2 Männer mit Maschinenpistolen eröffneten das Feuer auf den Minister und warfen anschließend noch eine Handgranate in dessen Auto. Rathenaus Ermordung wirkte wie ein Schock in Deutschland und ließ die Demokraten über Parteigrenzen hinweg zusammenrücken. Die meisten Deutschen waren wohl entsetzt über den feigen Anschlag, aber nicht wenige empfanden auch Genugtuung. In der Person des liberalen Außenministers verkörperte sich all das, was die äußerste Rechte mit brutaler Gewalt bekämpfte. Rathenau setzte einerseits auf Verhandlungen mit den Westmächten, um die drückenden Reparationslasten zu mindern und so Deutschlands wirtschaftliche und politische Genesung einzuleiten. Im Vertrag von Rapallo, einem kleinen Seebad in der Nähe von Genua, normalisierte das Reich im April 1922 andererseits seine Beziehungen zu den kommunistischen Machthabern in Moskau. Das war gewiss eine riskante Schaukelpolitik, die den westlichen Siegerstaaten nicht gefallen konnte. Doch wie immer es im Einzelnen zu bewerten ist, Rathenau wollte Handlungsspielraum gewinnen und die Versailler Nachkriegsordnung behutsam zugunsten Deutschlands verändern. Für die verblendeten Fanatiker von rechts zählte das alles nicht. Für sie war der liberale Außenminister der meistgehasste Vertreter der Erfüllungspolitik und vor allem Jude. Schon während des Krieges, zu dessen eifrigen Befürwortern er anfangs gehörte, hatte Rathenau spüren können, wie der anschwellende Antisemitismus die deutsche Gesellschaft zu vergiften begann. Endgültig aber ging die böse Saat auf, als ein Sündenbock für die Niederlage und die Revolution, das Schanddiktat von Versailles und die Erfüllungspolitik gefunden war. Denn in den Novemberverbrechern, Sozialdemokraten und Kommunisten, Liberale und Demokraten, sahen verblendete Vereinfacher die Verkörperung des internationalen Juden, des vermeintlichen Drahtziehers und Urhebers allen Unheils. Die ungreifbare und zugleich allgegenwärtige Macht der Juden, ob in bolschewistischem oder kapitalistischem Gewand, so predigten die rechten Volksverhetzer, sei Schuld an Deutschlands Unglück. Und ihr verderblicher Einfluss überall auf der Welt halte das Land weiter in Knechtschaft. Wie nun? Die Juden sollten sowohl den ausbeuterischen Kapitalismus als auch den grausamen Kommunismus, zwei vollkommen unverträgliche Gesellschaftsordnungen, in die Welt gesetzt haben und auch noch für Deutschlands Elend verantwortlich sein? Das war zwar blanker Unsinn und widersprach aller Logik, aber auch Lügen und vor allem Verschwörungstheorien können zu einer furchtbaren Waffe werden, wenn an ihrer Verbreitung niemand mehr Anstoß nimmt. 3 Wochen vor der Ermordung Walter Rathenaus kündigte ein deutschnationaler Reichstagsabgeordneter in einem Artikel die Tat ziemlich unverhüllt an. Kaum hat der internationale Jude Rathenau die deutsche Ehre in seinen Fingern, so ist davon nicht mehr die Rede. Die deutsche Ehre ist keine Schacherware für internationale Judenhände. Die deutsche Ehre wird gesühnt werden. Sie aber, Herr Rathenau, und Ihre Hinterleute werden vom deutschen Volke zur Rechenschaft gezogen werden. Die Killer im Untergrund und ihre Helfershelfer warteten nur noch auf eine günstige Gelegenheit und ließen ihrer Menschenverachtung freien Lauf. Sie reimten: Auch der Rathenau, der Walter, erreicht kein hohes Alter. Knallt ab den Walter Rathenau, die gottverfluchte Judensau. Mit Rathenau verlor die Republik einen wichtigen Freund, der die Weichen für Deutschlands Zukunft neu stellen wollte. Die Mörder zielten auf den Staat von Weimar, als sie ihn erschossen. Der Feind steht rechts, rief der katholische Reichskanzler Josef Wirth nach dem Attentat zur Verteidigung der Republik auf. Auf Messers Schneide. 1923 überschlugen sich die Ereignisse. Für das von bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, Inflation und Reparationslasten gebeutelte Deutsche Reich wurde dieses Jahr Höhe und Wendepunkt in einem. Als alles vorbei war, konnten die Deutschen fürs Erste aufatmen. Doch zugleich hatte ein Mann die Bühne betreten, den viele lange Zeit, manche gar bis zuletzt unterschätzten: Adolf Hitler. In ihm erwuchs der Republik ihr gefährlichster Feind, der auf die Zerstörung der Demokratie und des Staates von Weimar aus war, egal mit welchen Mitteln. An die schleichende Geldentwertung hatten sich die Deutschen praktisch schon seit den Kriegstagen gewöhnt. Doch was sie seit Herbst 1922 und im Jahr darauf erlebten, sprengte alle Vorstellungskraft. Die Inflation kletterte in schwindelerregende Höhen, vernichtete Millionen Existenzen und hinterließ tiefe Spuren im Fühlen und Denken der Menschen. Nach der Ermordung Rathenaus und als Gerüchte über eine bevorstehende Besetzung des Ruhrgebiets durch Frankreich aufkamen, mussten im Dezember 1922 bereits 7.368 Reichsmark für einen US-Dollar gezahlt werden. Im Februar 1923 erhielt man für einen Dollar 42.000 Mark. Im Juli waren es schon 160.000. Und vier Wochen danach schließlich 3 Millionen Reichsmark. Die Papiergeldpressen ratterten rund um die Uhr und spuckten immer mehr und immer höhere Scheine aus, bis hin zu einer 100-Billionen-Note. Kaufen konnte man sich davon freilich nicht viel, denn die Warenpreise schossen ja ebenfalls von einem Tag zum anderen ins Unermessliche, weil das Geld praktisch wertlos war. Kostete etwa ein Pfund Roggenbrot am 3. September 1923 274.000 Mark, waren es drei Wochen darauf bereits rund 3 Millionen Mark. Der Preis für die gleiche Menge Kartoffeln stieg im selben Zeitraum von 92.000 auf über 1 Million Mark und für ein Kilo Butter mussten statt 14 Millionen 168 Millionen Mark gezahlt werden. In seinem Roman »Drei Kameraden« ließ der Autor Erich Maria Remarque seinen Helden diese Zeit beschreiben. 1923 war ich Reklamechef einer Gummifabrik. Das war in der Inflation. 200 Billionen Mark hatte ich monatlich verdient. Zweimal am Tage gab es Geld und jedes Mal eine halbe Stunde Urlaub, damit man in die Läden rasen und etwas kaufen konnte, bevor der nächste Dollarkurs rauskam. Dann war das Geld nur noch die Hälfte wert. Massenelend war die Folge. Ganze Bevölkerungsschichten verärmten. Hunger und Krankheiten breiteten sich aus, Selbstmorde waren an der Tagesordnung. Und der Alltag wurde zum Kampf ums nackte Überleben. Die Gesellschaft steuerte auf den Zusammenbruch zu. Obendrein bedrohte die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen die Einheit des Reichs. Paris begründete sein militärisches Vorgehen im Januar 1923 mit Versäumnissen Deutschlands bei den Reparationslieferungen. Tatsächlich aber ging es Frankreich um die Sicherung seiner Machtposition gegenüber dem östlichen Nachbarn. Die bürgerliche Regierung unter dem Reichskanzler Wilhelm Kuno rief daraufhin Unternehmer, Arbeiter und Beamte im Ruhrgebiet zum passiven Widerstand gegen die französischen Besatzer auf. Das Reich musste alle, die den Streik befolgten, unterstützen. Das fachte die Inflation weiter an, denn die Regierung in Berlin, finanziell ohnehin so gut wie am Ende, ließ noch mehr Geld drucken, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Bis zum Spätsommer dauerte dieser aussichtslose Versuch, Frankreich zum Rückzug zu veranlassen. Dann gab Kuno entnervt auf. Sein Nachfolger wurde Gustav Stresemann von der Deutschen Volkspartei und mit ihm wendete sich das Blatt. Gustav Stresemann kann als so etwas wie ein Glücksfall der Geschichte bezeichnet werden, wobei es ihm nicht vergönnt war, lange genug zu wirken. Immerhin verdankte die krisengeschüttelte Republik dem nationalliberalen Politiker gut ein halbes Jahrzehnt relativer Ruhe, indem er die Geschicke des Landes maßgeblich beeinflusste. Nur kurz als Reichskanzler, dann aber umso mehr als Außenminister. Dabei war Stresemann keineswegs ein Republikaner der ersten Stunde. Im Krieg hatte er lauthals für deutsche Eroberungen gestritten, war ein Anhänger Ludendorffs gewesen und im Grunde seines Herzens Monarchist geblieben. Auch nachdem das Kaiserreich dahingegangen war. Der Mitgründer und Vorsitzende der Deutschen Volkspartei schloss aber seinen Frieden mit der Republik, weil er erkannte, dass man sich auf den Boden der Realitäten stellen musste, um Politik im Interesse Deutschlands machen zu können. Er wurde mit der Zeit zu einem Vernunftrepublikaner, von denen es viel zu wenige gab. Dabei verfolgte Stresemann zwei Ziele. Außenpolitisch wollte er das Reich durch Verhandlungen aus der Verliererrolle führen und ihm wieder zu Weltgeltung verhelfen. Innenpolitisch stand er für einen Kurs, der die Interessengegensätze zwischen Industriellen und Arbeiterschaft durch eine große Koalition unter Einschluss der SPD überbrücken sollte. Immer lag ihm sehr daran, die Sozialdemokraten, denen sich mittlerweile auch die USPD wieder angeschlossen hatte, in die Regierung einzubinden. Denn der soziale Ausgleich war für Stresemann zur Lebensfrage der Weimarer Demokratie geworden. Scharf kritisierte er das Verhalten der Wirtschaft, die nicht bereit war, durch höhere Steuern auf Vermögen zur Überwindung der Inflation beizutragen, sondern tatenlos zusah, wie das Land verfiel und dabei noch kräftige Gewinne einstrich. Bereits kurz nach seiner Ernennung zum Reichskanzler verkündete der Chef der neuen Großen Koalition gegen Widerstand in den eigenen Reihen im September 1923 das Ende des sogenannten Ruhrkampfs. Die nationale Opposition schäumte und schmähte ihn als Verräter. Doch Stresemann bot seinen Gegnern im Reichstag unbeirrt die Stirn, als er ausrief: Der Mut, die Aufgabe des passiven Widerstandes verantwortlich auf sich zu nehmen, ist vielleicht mehr national als die Phrasen, mit denen dagegen angekämpft wurde. Ich war mir bewusst, dass ich in dem Augenblick, wo ich das tat, als Führer meiner Partei, die nach einer ganz anderen Richtung eingestellt war, damit nicht nur vielleicht die eigene politische Stellung in der Partei, ja, das Leben auf das Spiel setzte. Aber was fehlt uns im deutschen Volke? Uns fehlt der Mut zur Verantwortlichkeit. Damit war der Weg wieder frei für Verhandlungen mit den Westmächten. Und unter Stresemann gelang es, die Voraussetzungen für eine Gesundung der deutschen Währung zu schaffen. Eine neue Notenbank vollbrachte das Wunder der Rentenmark und entzog der Inflation durch eine eng begrenzte Geldmenge den Boden. Trotz dieser raschen Erfolge musste Stresemann erkennen, dass seine Tage als Kanzler gezählt waren. Eine kommunistische Aufstandsdrohung in Sachsen setzte die Regierung in Berlin unter Druck. Und die Einheit Deutschlands schien erneut in Gefahr, nachdem Bayern seit der Niederschlagung der Räterepublik rechte Ordnungszelle und Tummelplatz von extremen Nationalisten und Rechtsradikalen als Antwort auf die Beendigung des Ruhrkampfs den Abfall vom Reich vorbereitete. In Sachsen wurde Stresemann rasch Herr der Lage, doch in München gärte es weiter. Ein Trommler putscht. Am Mittag des 9. November 1923 marschiert eine Kolonne von rund 2000 Männern vom Münchner Bürgerbräukeller in Richtung Feldherrnhalle. Viele sind bewaffnet und schüchtern mit ihren gezückten Pistolen neugierige Zuschauer ein. An der Spitze des Zuges der weltkriegsgefreite Adolf Hitler, neben ihm der Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff. Mit Heil-Hitler-Rufen feuert die Menge am Straßenrand die finsteren Gestalten an. Nahe der Feldherrnhalle stoppt sie ein Trupp bayerischer Landespolizei. Plötzlich fallen Schüsse, Getroffene sinken zu Boden. Nach ein paar Minuten haben die Ordnungskräfte die Situation im Griff. Zurück bleiben 18 Tote, darunter 4 Polizisten. Der blutige Zusammenstoß, der als Hitlerputsch in die Geschichte einging, schlug hohe Wellen im Reich. Schon am Abend zuvor hatte Reichspräsident Ebert dem Chef der Heeresleitung Hans von Seeckt diktatorische Gewaltbefugnisse übertragen, weil man mit einer Aktion in München rechnete. Die Demokratie im Ausnahmezustand. So kläglich das Unternehmen in der bayerischen Hauptstadt auch endete, der Mann, der dafür verantwortlich war, Adolf Hitler, von den Anhängern seiner nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, kurz NSDAP, ehrfürchtig Führer genannt, konnte reichsweit Schlagzeilen verbuchen. Zum ersten Mal. Bis dahin hatte er über Bayerns Grenzen hinaus kaum von sich reden gemacht. Aber in München war er binnen weniger Jahre zur Kultfigur der rechtsradikalen Szene geworden. Wer war dieser Mann? Hitler war Österreicher, geboren am 20. April 1889 in Braunau am Inn. Er kam aus einer Beamtenfamilie, die in gesicherten Verhältnissen lebte. Der Vater war sehr streng, neigte zu Wutausbrüchen und prügelte den Sohn oft. Die Mutter dagegen überschüttete den Jungen mit Liebe. In der Schule tat sich der Heranwachsende schwer. Er verließ sie im Alter von 16 Jahren ohne weitere Zukunftspläne. Ein ehemaliger Klassenlehrer beschrieb ihn als widerborstig, eigenmächtig, rechthaberisch und jähzornig. Ziellosigkeit war ein hervorstechender Zug im Charakter des jungen Hitler. Immer wieder kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit dem Vater, der ihm eine Beamtenlaufbahn aufzuzwingen versuchte. Sohn Adolf sah sich zu höherem berufen, er wollte Künstler werden. Deshalb zog es ihn 1907 nach Wien, wo er sich an der Akademie für bildende Künste bewarb. Doch seine Leistungen reichten nicht aus. Wohl weil er sehr eingenommen von sich war, kam Hitler die Ablehnung wie ein jäher Schlag aus heiterem Himmel vor. Dennoch blieb er in Wien und schlug sich recht und schlecht als Kunstmaler durch. In diesen Jahren entwickelte sich Hitler zu einem Bummelanten und Außenseiter der Gesellschaft, der unter Obdachlosen und Pennern den sozialen Abstieg erlebte. Eine gescheiterte Existenz, auf der Suche nach Sündenböcken für das eigene Versagen und das Elend der Welt. Ob Hitler bereits in Wien zum besessenen Rassisten wurde, ist umstritten. Zweifellos aber liegen dort die Wurzeln für seinen späteren, angsterfüllten und fanatischen Hass auf Juden, Marxisten und Sozialdemokraten. Wien mit seinem bunten Völkergemisch und einer selbstbewusst auftretenden Sozialdemokratie flößte Hitler Furcht und Abscheu ein. Bereits damals war er begeisterter Anhänger eines extremen Nationalismus, wie ihn die Alldeutschen im Kaiserreich vertraten. Die internationale Verbundenheit der Arbeiterbewegung erschien Hitler als Verrat am deutschen Volk und die Hintermänner dieser angeblichen Verschwörung sollten die Juden sein. Marxismus und Judentum waren für den gestrandeten Gelegenheitsmaler ein und dasselbe. Nach dem Krieg kam noch das Feindbild des, in seinen Augen, raffgierigen jüdischen Kapitalisten und Ausbeuters hinzu. Egal um welche Missstände es sich auch immer handelte, stets waren die Juden an allem schuld. Der Erste Weltkrieg, die Niederlage Deutschlands und der Ausbruch der Novemberrevolution radikalisierten Hitlers Anschauungen. Unerträglich erschien ihm, der sich sogleich freiwillig zu den Waffen gemeldet hatte, es aber nur bis zum Gefreiten brachte, dass der Krieg für Deutschland verloren sein sollte. Den Umsturz sah er als das Werk von Sozialisten, bald auch Kommunisten, Juden und Demokraten, die dem Heer in den Rücken gefallen seien. Diese Durchstoßlegende war keine Erfindung Hitlers, sondern weit verbreitete Überzeugung. Das traf auf Hitlers Weltanschauung insgesamt zu, die nun feste Formen anzunehmen begann. Er sog auf, was in rechtsnationalistischen und antisemitischen Kreisen schon längst ausgebrütet worden war. Es sollte sich allerdings zeigen, dass es niemand an Radikalität mit Hitler aufnehmen konnte und er sich vor allem in seinem Judenhass von keinem übertreffen ließ. Im Auftrag der Reichswehr betreute Hitler nach der Niederschlagung der Räterepublik in München 1919 Schulungskurse für Soldaten, um ihnen nationalistische und antibolschewistische Propaganda einzutrichtern. Einigen Offizieren war nämlich an dem bis dahin unscheinbaren Gefreiten eine Gabe aufgefallen, die sie sich zunutze machen wollten. Hitler verstand es als Redner, sein Publikum auf ungewöhnliche Art zu fesseln. Das bemerkte auch der Werkzeugschlosser Anton Drexler, Gründer der Deutschen Arbeiterpartei, der DAP, eine von vielen völkischen Splittergruppen, die im rechtslastigen Klima der Münchner Nachkriegsjahre fruchtbaren Boden vorfanden. Ermuntert von Drexler trat Hitler im September 1919 der DAP bei. Mit ihren gerade mal einigen hundert Mitgliedern schwamm die DAP auf der anschwellenden Welle von deutsch-völkischem Nationalismus und Antisemitismus, klagte über den Zusammenbruch der alten Ordnung, über jüdische Kriegsgewinnler und Deutschlands Demütigung durch eine Welt von Feinden. Ein Gedanke freilich, der in dieser Zeit in der Luft lag und auch in der DAP ein lebhaftes Echo fand, dürfte Hitler elektrisiert haben, weil er wie eine Zauberformel scheinbar den Weg aus dem Elend wies. Die DAP verstand sich als klassenlose Organisation, die Menschen aller Stände unter dem Dach von Nationalismus und Sozialismus vereinen wollte. Das war etwas grundlegend Neues und musste in einem zerrissenen Land wie dem Deutschen Reich überaus verlockend wirken. Hitler erkannte schon bald die Zugkraft einer die ganze Bevölkerung ansprechenden Idee zur Lösung sämtlicher Probleme, die Verheißung einer glücklichen Zukunft. Er griff auf, was vorhanden war, und formte daraus wirkungsmächtige Parolen, so unbestimmt und widersprüchlich sie auch waren. Der Nationalsozialismus mit seiner Sehnsucht nach einer geeinten Volksgemeinschaft über den Klassen entsprang nicht Hitlers Eingebung. Aber keiner konnte die Massen damit so in den Bann ziehen wie er. Damit sprach er Handwerker und kleine Kaufleute ebenso an wie Angestellte, Beamte und auch Arbeiter. Rasch machte Hitler in der DAP Karriere. Immer mehr Menschen strömten in seine Versammlungen, die eher an religiöse Erweckungserlebnisse als an politische Veranstaltungen erinnerten. Bis Ende 1920 hatte er, zunächst in Bierkellern, dann in großen Sälen, die bis zu 2500 Besucher fassten, über 30 Auftritte. Seine einfachen Botschaften waren immer die gleichen, aber er schleuderte sie mit eindringlichen kurzen Sätzen und einer kaum zu überbietenden Aggressivität ins Publikum. Deutschland befinde sich in der Hand von Verrätern und Verbrechern. Für Krieg und Niederlage seien äußere und innere Feinde verantwortlich, allen voran Marxisten und Juden. Die Revolution und der Versailler Schand- und Schmachfriede, der Deutschland versklave, seien das Werk dieser finsteren Mächte. Die Deutschen würden durch jüdische Halsabschneider ausgebeutet, die mit den demokratischen Parteien und einer betrügerischen Regierung unter einer Decke steckten. Hitler stachelte seine Zuhörer, die stürmisch Beifall klatschten, zur rücksichtslosen Abrechnung mit allen Feinden im Staat von Weimar an. Und er ließ keinen Zweifel daran, was er darunter verstand, besonders im Hinblick auf die Juden. Seit Herbst 1990 sprach er von den Juden als einer Rasse und forderte ihre Entrechtung. Am Ende aber müsse unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt stehen. Um das Übel des Judentums auszulöschen, verlangte er die Einrichtung von Konzentrationslagern. Das war aber offenbar nur als ein erster Schritt gedacht, denn die Rassentuberkulose, hetzte Hitler die jubelnde Menge auf, könne nur dadurch geheilt werden, dass das Volk frei wird von dem Erreger der Rassentuberkulose. Die Schlussfolgerung lautete: Das Wirken des Judentums wird niemals vergehen und die Vergiftung des Volkes nicht enden, solange nicht der Erreger, der Jude, aus unserer Mitte entfernt ist. Hitler hatte den Antisemitismus nicht erfunden. Dessen Wurzeln reichten weit in die Geschichte zurück. Aber er radikalisierte ihn in ungeahnter Weise zu einem biologischen Rassismus und fand damit in der politisch aufgeheizten Atmosphäre der Weimarer Republik Gehör. Über zwei Jahrzehnte bevor die Nationalsozialisten mit dem organisierten Massenmord an den europäischen Juden begannen, stempelte Hitler sie bereits mit bösartigen Vergleichen aus der Welt der Medizin und Biologie als Schädlinge ab, die es brutal zu bekämpfen gelte. So absurd das war, es kam beim Publikum gut an und trug den fanatischen Volksredner weiter nach oben. Im langen schwarzen Mantel mit Schlapphut und Hundepeitsche, was ihm das Aussehen eines amerikanischen Gangsters verlieh, sah er sich als Trommler für die nationale Sache. Im Sommer 1921 übernahm er den Vorsitz der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, so hieß die DAP inzwischen, und beherrschte sie fortan wie ein Diktator. Das 25-Punkte-Programm der NSDAP, das für unabänderlich erklärt wurde, trug wesentlich Hitlers Handschrift, war aber im Grunde unerheblich, weil nur zählte, was der Führer der NS-Bewegung sagte und wollte. Die Unterstützung von Gönnern aus Militärkreisen und der Münchner Gesellschaft verhalfen dem neuen Star der rechten Szene zu weiterer Aufmerksamkeit. Bis 1923 gelang es Hitler, die NSDAP zur tonangebenden politischen Kraft im Lager der extremen Nationalisten und Antisemiten Bayerns zu machen. Das verdankte er seinen Verführungskünsten als Redner und der Bereitschaft zu äußerster Gewalt gegenüber Andersdenkenden. Ein Parteifreund, Hauptmann Ernst Röhm, baute für Hitler die Sturmabteilung, kurz SA, auf, eine militärisch organisierte Schlägertruppe aus ehemaligen Freikorpssöldnern, die nach außen Parteiveranstaltungen schützen sollte, tatsächlich aber schon bald dazu überging, politische Gegner einzuschüchtern und anzugreifen. Es muss diese Mischung aus Heilsbringer und Gewaltprediger gewesen sein, die schon früh so viele an Hitler faszinierte. Wie verwandelt fühlten sich manche, nachdem sie ihn gehört hatten. Ein Teilnehmer berichtete von einer Kundgebung, die seine Kritikfähigkeit ausgeschaltet habe. Durch seine bloße Überzeugungskraft hielt er die Massen und mich mit ihnen, gleich einem Hypnotiker in Bann. Sein Appell an die deutschen Männer war wie ein Ruf zu den Waffen. Das Evangelium, das er predigte, wie eine heilige Wahrheit. Er schien ein zweiter Luther. Mich durchfuhr eine Begeisterung, die nur mit einem religiösen Bekehrungserlebnis verglichen werden kann. Ich hatte mich selbst, meinen Führer und mein Anliegen gefunden. Im Herbst 1923 sah Hitler seine Stunde gekommen. Angesichts von Inflation, Wirtschaftsnot und der französischen Besetzung des Ruhrgebiets stand die Republik mit dem Rücken zur Wand, war gar die Einheit des Reichs bedroht. Unter der Losung »Nieder mit den Novemberverbrechern« plante er einen Marsch auf Berlin um die rechtmäßige Regierung Stresemann zu stürzen und eine nationale Diktatur auszurufen.